On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a Kung Pao Bitch. Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend hier bei Talk of Personality zur ersten Q&A-Session. Wir beantworten eure Fragen und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern in der Regel ist wir so ein Begriff, da kann man relativ schnell drauf kommen, dass man von einer zweiten oder dritten oder vierten Person sogar noch spricht. In dem Fall ist es nur einer. Aber nichtsdestotrotz ein guter. Hallo Chris. Du bist ein rhetorisches Monster, das muss man wirklich so sagen. Stimmt, und nicht nur da bezeichnet aber man mich oft als Monster. Ricky, es liegen jetzt 90 Minuten, ich möchte fast sagen, brillanten Fußball hinter uns. Ja, man muss es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, Chris, denn es könnte ja sein, dass viele den Podcast irgendwie erst in einem halben Jahr hören. Und vielleicht sollten wir kurz sagen, was wir gerade gesehen haben für ein Spiel. Wir haben das Testspiel Deutschland gegen Süddeutschland geguckt, die Schweiz. Ja, ich merke gerade, mein Kuli ist ausgelaufen. Entschuldigung, dass ich hier gerade unterbreche. Und Chris, pass mal auf, erzähl doch mal die nächsten 2 Minuten kurz, wie das Spiel war. Ich muss mich mal kurz abwaschen. Bis gleich. Du musst dich abwaschen? Ja, ich habe alles voller Kugelschreibertinte. Erzähl mal, hast du ja ein paar Tore zu vermelden. Bis gleich. Bis gleich. Und zwar ging das Spiel 5-3 aus. Also da habe er selbst ich nicht mit gerechnet. Ich habe die letzten 3 Turniere richtig getippt. Habe da sogar auch horrende Summen im zweistelligen Bereich gewonnen. Aber was sagt man dazu? Kinder, wir haben jetzt bald einen Fußball-Podcast in der Pipeline und Bayern macht mich psychisch depressiv. Kann man wen noch anders depressiv machen? Ich denke nicht, aber Jungs, das Highlight des Spiels war doch das Interview nach dem Spiel, in dem Klose gefragt wurde, was waren die Schwierigkeiten bei diesem Gegner? Und Klose sagte, das Wetter war warm. Ich glaube, das muss man dann auch so stehen lassen und als Hauptkriterium so festhalten. Ja, der Ricky wäscht sich gerade wahrscheinlich seinen Pimmel ab. Er hat gesagt, ich soll nicht mehr so viele Pimmelwitze machen, aber jetzt, wo er nicht da ist, mache ich das einfach mal. Wir haben Großartiges geplant nächsten Dienstag. Ich bin wieder da. Bei Talk of Personality. Aber jetzt ist er wieder da. Ist der Pimmel wieder sauber? Ja, sozusagen. Alles voll gewesen. Solange hat Chris übrigens noch nie an einem Stück hier bei Talk of Personality reden dürfen. Aber Ricky, hast du das Interview von Klose nach dem Spiel gehört? Nee, da war ich mit Sendevorbereitungen beschäftigt. Erzähl. Ist das so? Ja, wirklich. Ich hab's und wirklich da hat irgend so ein schwacher Mart ihn gefragt, was denn die Hauptschwierigkeit war an diesem Tag. Und er sagte wirklich, das Wetter war warm. Ja, hat er ja vielleicht auch recht. Weißt du, also hat er mit Sicherheit auch recht, ja. Weißt du denn überhaupt, wie warm es da war in Süddeutschland? Nö. Siehst du? Und 80 Grad? Wer weiß das denn schon? Der Miroslav Klose, jetzt hat er da seinen Wetterfühler angeworfen und jetzt unterstellst du ihm da praktisch, dass er da eine billige Ausrede sucht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber vor allen Dingen, das Wetter war warm. Wie schön. Ja, das hat der Miro super festgestellt. Freue ich mich schon drauf. Übrigens, aber 5 Ricky, 3, noch kurz, ja. Was war für dich das Highlight? Denk mal kurz nach, was fällt dir ein? Also ich muss sagen, ich habe das Spiel nur mit einem Auge verfolgt, aber das Highlight. Ich habe mal bei so einem Eckball saß so ein Pärchen rechts oben am Bildschirm und da war, also, naja, ist ja egal. Nee, sonst wüsste ich nichts. Nee, es gab ein ganz eklatantes Highlight und zwar fiel der Satz des Öfteren, vor allen Dingen in der Halbzeitpause: Mensch, Benders, da ist doch noch Pfand drauf. Hast du die Werbung gesehen? Nee. Da haben sich die Benders mit einer Cola-Dose irgendwie die Bälle zugespielt. Und der eine Bender hat dann Volley das Ding, die Dose, zu einer Mülltonne geschossen. Und Manu Neuer hat die Dose gefangen und gesagt, Mensch, Benders, Da ist doch noch Pfand drauf. Ich weiß jetzt schon, wo wir diesen Spot bald auch hören können. Aber das ist ein anderes Thema. Talk of Honor, bitte sendet das Ding. So, und dann gab es noch eine Stimme aus dem Off. Jogi Löw sagte, Kinder, macht auch noch das Licht aus. Schön. Da merkt also, man wieder, Deutschland ist Werbung. Also wenn man unser Planet ist so grün, das gibt's gar nicht. Ja, sehr schön. Finde ich super. Übrigens gibt's, kann ich berichten, mittlerweile in den USA auch Flaschenpfand. Also für PET-Flaschen. Ist das so? Ja. Ich war völlig überrascht. Offensichtlich weiß das auch sonst noch überhaupt niemand, weil alle schmeißen das weg. Und dann sieht man immer gegen spätere Stunde einen Haufen Obdachloser mit riesigen 1-Kubik-Säcken voll mit diesen Kunststoffflaschen. Bei uns in Hannover heißen die Perlentaucher. Perlentaucher, genau. Ich weiß nicht, ob man das auch so ausspricht in New York. Ich denke schon. Ich wüsste nicht, warum nicht. Perlentaucher. Okay, dann wissen wir das jetzt, wie die heißen. Und die geben dann da die Flaschen ab. Also es sind, glaube ich, 5 Cent oder 10 Cent. Ihr könnt mich ja berichtigen, falls ich jetzt hier was Falsches sage. Aber ich fand's schon... Also hat da der DFB-Spot schon gezündet, kann man sagen. Absolut, absolut. Habe ich übrigens gelernt, dass in Fußball in den USA so viel Geld investiert wurde wie in keiner anderen Sportart in den USA in den letzten Jahren. Im Clubfußball. Ja, um den zu etablieren, wurde das meiste Geld ausgegeben. Ja, kann ich auch verstehen, denn Jürgen Klinsmann ist jetzt Nationaltrainer der USA und man hat ja gesehen, was er an der Sebener Straße angestellt hat mit den ganzen Buddhas und Wellness-Oasen, die er da aufgebaut hat. Also ich denke mal, da kann man es auch dann ganz gleich mit erklären, oder? Apropos FC Bayern, Chris, an der Stelle sei die Frage erlaubt, eine Woche danach, wie fühlst du dich? Ich weiß nicht, was? Was denn? Arjen Robben... Schala, du bist eine geile Drecksau. Nee, ist schon mittlerweile der Schmerz verflogen? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es verdient natürlich nicht, aber dann darf man sich auch nicht wundern. Weißt du, wenn man 47-1 Torschüsse hat, dann darf man sich am Ende des Tages auch nicht wundern, dass das man ist die Frage. Doch nicht gewinnt. Haben Sie sich gewundert? Ich glaube nicht. Aber also ich finde auch ganz in diesem ganzen Rummel, dass Schweini den Elfmeter verschossen hat. Ich meine, wir hatten 120 Minuten vorher Zeit, ein Tor zu schießen. Und in dieser ganzen Scheiße kommt mir Philipp Lahm viel zu kurz. Für mich hat er das beste Spiel in den letzten Jahren gemacht. Absolut. Was überhaupt ein Abwehrspieler gemacht hat. Absolut. Ich habe das Spiel gesehen und habe mir gedacht, mein Gott, also man redet immer von, wie heißt der, Alves von Barcelona auf der rechten Seite. Der soll jetzt zu Schalke. Also welcher Crackhead dieses Gerücht wieder an die Welt gesetzt hat, also... Da käme ich nicht aus mit den Gerüchten im Clubfußball. Ja, angeblich ist Schalke an ihm dran. Warum gerade Schalke? Weil sie so reich sind oder was? Wahrscheinlich. Aber ich muss trotzdem sagen, was Lahm da gezeigt hat, das war wirklich unfassbar gut. Und dann, wenn man sich so mal überlegt, wann der mal richtig schlecht gespielt hat, kann man sich eigentlich kaum dran erinnern. Aber er hat die ganze Saison sehr solide gespielt. Hat aber auch nichts gebracht am Ende. Trotzdem kein Pokal, wa? Ja, Ricky, du bist ja ein echter... Ja, bin ich halt so... Fußball, aber was sagst du jetzt zur Abwehr? Was würdest du ja, also Mertesacker ist... Das ist ein schönes Bitch. Ja, pass mal auf. Also für mich ist ja als alter Fußballer, ich war früher selber Fußballer, das ist vielleicht eine Anekdote, die ich an dieser Stelle mal erzählen könnte. Ich war der Spieler, der in der wenigsten Zeit die meisten Karten gekriegt hat bei uns im Verein. Also gelbe und rote Karten habe ich... Weil du nie gespielt hast. Nee, ich habe immer gespielt, aber ich habe glaube ich, überhaupt kein Spiel geschafft ohne gelbe Karte. Und wenn ich dann keinen Bock mehr hatte, habe ich immer einen so arg gefoult, dass ich halt eine rote gekriegt habe. Weil wir hatten also warst meistens, du sehr mannschaftsdienlich. Nee, wir hatten nur 11 Spieler meistens. Ich war ja in der zweiten Mannschaft, weil ich nicht besonders gut war. Und dann hast du gerade so 11 Leute zusammenbekommen und dann musste ja durchspielen und es gab wirklich nur diese Möglichkeit. Und ja, da gab es das ein oder andere Terminchen oder halt einfach Schwächeanfall und dann, wenn du da einen ordentlich weggegrätscht hast, dann war Feierabend. Ja, das habe ich da gemacht. Habe ich natürlich viel Heat gezogen im Team und ja, nach 2 Jahren wurde ich sozusagen zurück ins Doghouse geschickt. Also FCW. Sozusagen. Ach, gibt's ja gar nicht mehr, verdammt. Übrigens war ich auch mal für ein Training lang Jugendtrainer in diesem Verein. Aber Bambinis. Nee, die waren glaube ich B-Jugend oder C-Jugend, ich weiß gar nicht mehr. Aber es ist daran gescheitert, dass der Trainer den anderen Spielern den Ball nicht auflegen konnte. Und dann entschieden die sich vom Verein, doch jemand anderes zu wählen. Weißt du übrigens, welche meine Lieblingsfußballfachmänner sind? Die noch nie gegen den Ball getreten haben oder nur mal auf dem Schulhof. Und die noch nie ein volles Spiel in der Saison gesehen haben. Eben, weil sie kein Sky haben oder was weiß ich. Das sind die geilsten Fachmänner, weißt du? Und woran erkenne ich die? Weiß ich nicht. Guck ins Wohnzimmer bei dir. Okay, da sitzt meine Frau und mein Kind. Da hast du absolut recht. Die trifft es zu. Aber sag doch jetzt mal zur Abwehr. Wer soll denn da spielen? Ich bin der Meinung, es sollte in der Innenverteidigung Bartstuber und Hummels spielen. Links Lahm und rechts Boateng. Ja, also mit Boateng leider für mich ist er nicht so richtig geeignet für eine Nationalmannschaft. Keine Alternative, mein Freund. Jetzt pass mal auf. Ich habe mir natürlich schon längst was überlegt. Und zwar kehren wir zurück zum zu einer Dreierkette mit Libero. Mit Libero, wegen Ukraine, meinst du, war auch gut. Nein, aber ist es wirklich so, dieser vierte Mann, der fehlt mir da tatsächlich auch in der Rechnung. Ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste jetzt mal hier den Kader, was mal auf, sonst hat das ja alles keinen Wert. Ich hätte mir jetzt erstmal den Kader hier nebenbei aufrufen, damit ich überhaupt weiß, wer da mitspielt, denn... Die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen. Was dann auch Hövedes, Schmelzer, Mertesacker hat sich gerade disqualifiziert. Pass auf, jetzt geht's los. Also im Tor ganz klar Manu Neuer. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Absolut. Okay, wer soll die Nummer 2 sein? Das sei ja angeblich ein Rennen. Das ist ja auch das. Pocahontas soll es wohl nicht werden. Ja, die Frage ist ja, Pocahontas. Die Frage ist ja, ob das überhaupt so relevant ist, wie es jetzt schon wieder gemacht wird. Also eigentlich ja. Nee, also ich habe auf Sky News HD ist ja mal diese Endlosschleife, ne? Und da wird ja auch immer diskutiert, dass er wohl Pocahontas mitnimmt. Aber nur, um keinen Stress zu machen, weißt du? Da muss halt Zieler oder Ter Stegen gehen. Und ich denke mal, nach 5 Buden heute, und ja, also der Spacko im TV hat immer gesagt, er hat noch Welpenschutz. Trotzdem, der hat mich so weggehauen, der hatte keine Präsenz. Ne? Ein hervorragender Kommentator, muss ich sagen. Also ich finde den Ter Stegen super, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem Zieler, das ist so ein solider Torwart, der jetzt nicht ey, so... Ey, es ist ein guter, komm. Ja. Aber ich würde den Ter Stegen mitnehmen, ich glaube, würde ich jetzt machen. Aber Ter Stegen ist auch ein richtiger Prolet. Er war mal im Sportstudio und hat richtig rumgepöbelt. Also, da haben wir schon die Entscheidung, Ter Stegen geht mit. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt wird es natürlich schwierig. Jetzt kommt wirklich das für mich... Also Badstuber ist gesetzt, Lahm ist gesetzt, nur wo? Genau, pass mal auf. Lahm ist für mich der Einzige, den ich setzen würde. Nee, Hummels und Lahm, das sind die einzigen zwei, die ich setzen würde. Ey, nee, Badstuber mal, du hast eine ja Bombensaison gespielt. Du hast ja mich gerade gefragt, lieber Chris. Ich habe dich gerade gefragt, ich rede dir trotzdem ins... Ja, aber du kannst mir ja nicht meine Meinung absprechen. Das ist ja wohl eine Frechheit an der Stelle. Wirklich wahr. Wen haben wir denn da noch? So von da oben, da können wir keinen mehr nehmen. Okay, also... Übrigens ist ja auch eine Q&A-Session. Ich frag dich was und du fragst mich was. So, läuft's. Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit. Also Hummels und Lahm sind für mich gesetzt. Damit ist rechts oder beziehungsweise links, aber da muss ich jetzt gleich noch was dazu sagen. Und die Mitte ist schon mal besetzt. Jedenfalls fehlt noch einer in der Mitte. Wen würde ich denn da nehmen? Da fällt es mir wirklich schwer. Ich persönlich, ich weiß, du wirst es nicht gut finden, würde Hövedes nehmen. Weil ich dem guten Benedikt Hövedes so einen kleinen Vorteil, was Torgefährlichkeit angeht bei Standards. Ich hoffe, es schießt kein Bayern-Spieler-Standard, sonst ist es völlig egal. Aber an und für sich schätze ich den ein bisschen torgefährlicher ein, als zum Beispiel ein Boateng. Oder Badstuber kann auch. Ich will Badstuber hat einen super Schuss. Kann, ja, aber ich würde schießt jetzt, auch oft Freistöße bei uns, wenn Robben verletzt ist. Wie viel hat er geschossen, getroffen diese Saison? Wie viele Freistöße? War, glaub, 0, wa? Ja, stimmt, das war's. Also auf jeden Fall, Hövedes, Hummels, da hat man schon mal eine Innenverteidigung, die auch bei Ecken immer brandgefährlich ist. Gibst mir recht. Lahm, rechts, ganz klar. Und jetzt ist das große Problem mit links. Da gebe ich dir recht. Eigentlich musst du Boateng dahin stellen, aber der wirkt auf mich nicht spritzig genug. Jetzt weiß ich aber, dass Hövedes auch schon mal rechts gespielt hat. Kannst du dich daran erinnern? Heute in dem Spiel. Naja, gut, das kannst du jetzt wirklich nicht rannehmen als Gradmesser eigentlich. Ich würde schon so, bei Schalke kann ich mich daran erinnern. Und es ist natürlich die Frage, in so einem Tempospiel könnte es ein Problem sein, wenn du einen Hövedes auf rechts hast, weil der einfach nicht das Tempo gehen wird, glaube ich. Glaube ich einfach. Oder? Ja, da matchen die ja dann, also da matcht er ja dann mit Boateng. Ja, ich würde dann, das wäre die Alternative, dass man sagt, Hövedes rechts, Lahm links und in der Mitte mit Mertesacker und ich gebe dir den Badstuber. Ja? Du kannst nicht, dann lass. Nicht mehr das Acker, Entschuldigung, mit Hummels und Badstuber dann. Ja, wollte ich das sagen. Ja, Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Oder du hast. Aber halt, ich glaube, du vergisst einen Namen, ne? Ja, du willst jetzt aber nicht die ganze Zeit auf Ding zu sprechen kommen. Auf Schmalzi. Echt? Hast du den auf der Rechnung? Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ja, ich den nicht, bei dieser Abwehr, die du jetzt aufbaust, da können wir gleich einpacken. Ja, dann nennen wir doch mal, wen du da hinstellst. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Lahm links. Okay. Badstuber zentral neben Timoschuk neben Hummels und Boateng rechts. Ich mag Boateng. Ja, Alter, ja, ich habe ja alle Punkte, sage ich auch, aber ich würde sagen, Boateng und Hövedes, da ist bei mir Hövedes ein Schritt vor. Ich glaube, hey, Boateng so hat fucking ist ins Champions League Finale gekommen. Mhm. Der kann ja auch was. Ist der eigentlich, hat der irgendeinen Pokal geholt diese Saison? Nee, hat gar keinen geholt, stimmt. Hövedes hat wie viel? Der hat, darüber können wir anders mal reden. Wet-T-Shirt-Contest hat er wahrscheinlich. Ja, aber gut, ob Hövedes oder Boateng. dann nimm doch Boateng, Alter. Nee, da bin ich eher für Höwedes. Es ist einfach aus dem Grund, weil ich ihn für torgefährlich halte bei Standardsituationen. Mhm. So, jetzt kommen wir auf die Sechser. Würdest du 1-2-1 spielen oder 2-2? Ich muss mir komplett das Ganze mal angucken, ja. Mhm. Gleich mal kurz durchschieben. Sehe ich das richtig, dass Deutschland nur Gomez, Klose und Kakao bis jetzt nominiert hat für den Sturm? Ja, deswegen kann er, ja klar. Ja. Okay, also dann würde ich mit einem Fünfer im Mittelfeld spielen. Also, weißt du, über außen dann kommen. Mit einer Spitze kannst du nur spielen. Ja, genau. Und da ist für mich dann, um das mal wegzunehmen, Gomez eigentlich gesetzt. Muss man mal gucken, was er so bringt, weil er ja bei der Nationalmannschaft noch nicht, obwohl mittlerweile kann man das auch nicht mehr sagen, aber noch nicht so das Standing hat wie vielleicht ein Klose. Der Kollege hat beim Gegner immer eine Ausstrahlung, da weiß man, oh, der ist die letzten drei Jahre fast bis auf dieses Jahr immer Torschützenkönig geworden und er trifft eigentlich immer. Darum geht's. Deswegen Gomez für mich gesetzt und jetzt kommst du im Mittelfeld. Jetzt brauchst du natürlich zwei schnelle Außen. Da ist für mich ganz klar Götze, ist für mich eigentlich gesetzt. Er hat richtig schlecht gespielt. Also ja, okay. Dann pass auf, du hast absolut recht. Ja, stimmt. Man darf sich ja nicht so blenden lassen. Aber es ist für mich so ein Typ, er hat auch die letzten zwei Spiele in der Bundesliga scheiße gespielt. Wenn er diese Unbeschwertheit in so ein EM-Turnier retten kann, das vielleicht, so wie letztes Jahr, vor zwei Jahren Müller das geschafft hat, dann wäre er für mich absolut ein Kandidat. Aber ich muss ja mit dem sozusagen dealen, was ich momentan im Kopf habe. Deswegen Götze, aber Reus ist eigentlich einer, der nicht so sehr über außen kommt, sondern eher aus der Mitte so raus, oder? Das ist richtig, ja. Du kannst ihn aber nicht als Zehner nehmen, weil ist Özil, bumm. Mehr kann geht ich nicht. Den aber auf rechts stellen? Rechts außen oder ist das nicht so ganz sein Ding? Özil kannst du nicht auf rechts stellen. Nee, kannst nicht du machen, Özil. Aber dann Reus. Geht er völlig Reus, kaputt. Mein Freund. Der ist so eine unglaubliche Hallo. Zentrale. Warte mal, Zentrale. Stopp, halt, du bist beim falschen Namen. Reus war die Frage. Ach, Reus kannst du auf rechts stellen. Ja, hat er in Gladbach auch oft. Also dann wäre Götze und Reus wären sozusagen die Alternativen für rechts. Oder hast du da noch jemand anderes? Ja, okay, hab ich wieder eine ganz andere Aufstellung. Okay, sag mal, wen du rechts hinstellen würdest. Müller. Ja, das war mir auch noch ein bisschen im Kopf, aber ja gut, er hat jetzt das letzte Spiel, hat er sein Tor gemacht. Es wurde auch ein bisschen besser, aber insgesamt fand ich ihn jetzt... Es geht nicht darum, dass er jetzt großartig Torgefahr ausschaut, sondern er ist eine unfassbare, wichtige Person in der Mannschaft. Er ist eine Kampfsau vor dem Herrn. Ich dachte immer ganz schnell, das geht bei mir ganz schnell in mein Mittelfeld. Schweini, Kedira, Doppelsechs, rechts Müller, Zentral, Özil, links Podolski, Sturm, Klose. Der Spanier. Also in der Mitte sind wir uns einig. Da gibt es für mich auch keine Alternative eigentlich. Obwohl ich bei Schweinsteiger momentan deswegen so ein bisschen stutzig. Ich würde ihn auf jeden Fall ja hinstellen, aber ich bin echt gespannt nach seiner Verletzung und nach diesem Genickschlag jetzt bei der Champions League. Aber manche können ja da auch gestärkt deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall spielen lassen. Und dann würde ich ihn jetzt mal zwei Spiele geben und ich gehe mal davon aus, dass du dann relativ schnell merken wirst, wo so der Hammer hängt. Also ich würde ihn... Der Hoden hängt. Spielen die jetzt schon im nächsten Spiel gegen Israel? Die kommen ja jetzt nächste Woche. Die kommen heute kommen sie. Und dann sind sie auch im Spiel gegen Israel mit dabei, denke ich mal. Ja, absolut, ja. Also dann, das Spiel würde ich ihm geben und das Eröffnungsspiel. Und wenn es da solide ist und keine groben Dinger dabei sind, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann ist Schweinsteiger für mich, gibt's keine Alternative dazu. Ja. So. Kedira haben wir gesagt, Özil haben wir gesagt. Also es sind nur die Außenpositionen. So, und da ist es, denke ich mal, tatsächlich. Würdest du mit Kedira spielen oder mit Kroos auf A6? Nee, ich würde Kedira nehmen. Also ich finde mit Groß finde ich auch gut, ja. Also es ist natürlich, also da ist aber er ist verschenkt auf der 6 und auf 10 geht gar nicht. Das ist halt das Mega-Luxusproblem, dass wir Reus, Götze und Kedira und Groß haben, die nicht spielen werden wahrscheinlich am Anfang. Ja, gut, mal abwarten, was er sich einfallen lässt. Vielleicht stellt er auch einen als hängende Spitze hin. Das ist ja so 12. Du kannst ja so einen Reus auch als hängende Spitze bringen. Absolut, ja. Wobei ich da den Müller eher sehe als 9,5er. Den hast du ja jetzt schon auf rechts bei dir. Ja, dann kommt der Reus rein. Würde ich, gut, aber auch da denke ich mal. Aber ich muss jetzt kurz mal einen Hate loswerden. Für mich ist Götze eine Oberschwuchte und der kann nach Hause fahren. Weiß ich gar nicht, was du mit dem hast. Ich finde ihn niedlich. Ja, er ist, mag sein, dass er bei den 14-Jährigen ein Kribbeln in der Mumu-Gegend verursacht, aber er ist eine Schwuchte. Bei mir kribbelt's. Also Poldl. Er war so einer, ich war ja früher Abwehrspieler, bevor ich dann ins Mittelfeld gekommen bin, und er war so ein Penner. Wenn es dann zum Kopfball hochging nach einer Ecke, bin ich mit einem Stollen auf seinen Füßen gelatscht, damit er nicht abheben konnte. Siehste? So ein Penner ist das. Schön. Das ist aber. Ich hasse so schwuchtelige, schönen Spieler. Ich mag die. Ich kuschel mit denen gerne mal. Okay, Entschuldigung, ja. Ja. Pass auf jetzt. Also die Außen, ich weiß nicht, mit Podolski auf links bin ich auch nicht ganz zufrieden, aber ich sehe da keine Alternative. Weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich keinen Reus hinstellen, oder? Über links? Doch, kann auch. Geht, dann würde ich eher Reus nehmen als Podolski. Ja, aber Na, Schirle, was sagst du zu dem? Ja, der hat halt eine scheiß Saison gehabt. Also scheiße, aber es ist. Zum Friseur muss er auch, ne? Ja, aber das muss, da kann er gleich hier den Reus mitnehmen. Er muss zum Gesichtschirurgen. Ja, Schirle fand ich stark in Mainz vor 2 Jahren, oder ja, vor einem Jahr kann man ja sagen. Und jetzt in Leverkusen lief es halt nicht so Bombe für ihn. Aber heute geiles Tor geschossen, muss man so sagen. Aber auch sonst, ich weiß ja, nicht. Ja, das ist ein geiles Tor. Also ich muss sagen, Benaglio ist die größte Schwuchtel der Liga. Jetzt, also du hast wenn, heute ich, echt, wenn ich in die Hackfresse schon reingucke, ich glaube, wenn wir den ersten Fußball-Podcast rausbringen, haben wir schon gar keine Hörer mehr, weil ich alle Vereine völlig beleidige. Ja, und Homophobentag hast du heute auch, oder? Alle schwuchteln. Das ist unfassbar. Ist das schlimm? Ja, klar. Ich das liebe unsere homosexuellen Zuhörer. An der Stelle nochmal einen Gruß an alle homosexuellen Vielleicht Zuhörer. Vielleicht adelige ich damit auch die Spieler. Man weiß es ja gar nicht. Na ja, klar. Heutzutage ist alles möglich. Ja, ja also, über außen sehe ich tatsächlich ein Problem. Gerade was links angeht. Also da sehe ich tatsächlich so ein kleines Problem. Podolski oder Reus. Bei Reus kann man sagen, ja gut, so gleich so ein großes Turnier. Mal sehen, weißt du? Der Podolski hat immer seine Leistung gebracht. Eigentlich ja. Turniere. Aber es war halt eben nicht herausragend. Also da müssen wir auch mal auf dem Teppich bleiben, ja. Also 2010 war er super. Ich will nicht von super. Gegen England, Alter, war schon gut. Ja, das war richtig gut, richtig. Aber das war halt so ein Spiel, weißt du, gegen England und Argentinien, das sind für mich keine Spiele, die ich hernehme, um irgendwie so ein... So, genauso wenig, wie ich jetzt das Spiel gegen die Schweiz als Gradmesser sehe. So, wenn alle gut sind, dann sind alle gut. Naja, aber es gibt ja dann so einen Moment, wo so ein Spiel sich so verselbstständigt und also so eine Eigendynamik annimmt und ja, einfach alles läuft. Ja, da passt dann alles. Ne? Bei den einen passiert gar nichts mehr am Fuß und der andere, der macht alles, was man sich also sonst überhaupt nicht ausdenken kann. Deswegen ist so ein Spiel wie gegen Spanien, da zeigt sich's halt. So ein Spiel, wo du wirklich saumäßig clever sein musst, um das zu gewinnen. Weil die waren schlagbar 2010, definitiv. Aber Deutschland hat dann eben genau das nicht gemacht, was sie die Spiele davor gemacht hat, nämlich so einen unbeschwerten Fußball nach vorne, sondern sie haben sich dann angefangen, so dieses Spiel oder sie haben angefangen, das Spiel von Spanien anzunehmen. Und ich glaube, in solchen Spielen, da erkennst du dann halt schon, würde ich mal behaupten, wer jetzt richtig, wirklich ein richtig starker ist und wer halt eben nur ein guter ist. Also ich möchte es jetzt überhaupt nicht kleinreden, was Podolski da macht. Aber ich glaube, das erste Spiel ist gegen Portugal. Das ist richtig, ja. Und da zählt es halt gleich. Also da musst du natürlich schon, da gibt es nicht irgendwie nochmal so ein bisschen einspielen und so. Und das zweite ist das dann gegen Niederlande gleich? Ja. Oder kommt dann schon Dänemark ist das letzte? Niederlande. So, und das ist natürlich, weißt du, das ist ein Hammer. Jetzt, wenn du da so einen jungen Mann hinstellst wie ein Reus, jetzt gehen wir mal davon, ich weiß, es wird so nicht kommen, aber wir gehen jetzt davon aus, die stellen links Reus hin und rechts Götze. Ja, in der Mitte, wir lassen alles andere so, wie wir es besprochen haben jetzt, und jetzt verlieren die das Spiel 3-1 und am Ende wird, oder 3-0, und am Ende wird dann gesagt, ja, es kam über die Außen zu wenig. Da hast du zwei Spieler, die schon eigentlich so unter Druck stehen, dass du im nächsten Spiel nicht bringen kannst. Richtig? Würde ich jetzt mal so behaupten, auch wenn es ja vielleicht Quatsch ist, aber ich würde es jetzt mal so behaupten, so. Also, das gehen wir davon aus, gegen Holland bringst du dann einen Müller und einen Podolski zurück. Und die wuppen das Ding gegen Holland. Ja, und schwuppdiwupp. Ist natürlich dein Problem, von dem wir jetzt reden, gelöst. Aber es kann genauso gut andersrum laufen. Also, das ist, finde ich, wahnsinnig schwierig zu sagen, wen ich da außen hinstelle. Möchtest du sagen, du beneidest den Herrn Löw nicht um seine Entscheidung? Nee, pass mal auf, weil für mich gibt's wirklich die zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst zwei Junge oder du bringst halt so unerfahrene Spieler oder du bringst halt so einen erfahrenen Spieler, der, ich weiß nicht, wie ich Podolski einschätzen soll. Und auch bei Müller bin ich mir so unsicher. Also da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich kann mich für niemanden entscheiden. Also beide sind charakterstarke Spieler. Ja, aber Podolski, die auch Leistung wenn er ein bisschen hohl ist im Kopf, aber die werden beim Turnier ihre Leistung bringen. Ja, ich bin ja der Meinung, aber dazu kommen wir dann in der Tobi und Ricky Show am 6.6., kurz bevor die EM losgeht, werden wir tippen, was das Zeug hält. Ich bin ja der Meinung, dass Deutschland, also es sind ja große Hoffnungen. Mal abwarten. Sag ich mal so. War das ein kleiner Teaser zu unserer Fußballsendung? Ja, am 6.6. gibt es Tobi und Ricky Show. Das, geht ja, natürlich, das ist ja noch nicht das neue Format. Nee, das ist nicht das neue Format. Aber das neue Format wissen wir ja noch nicht mal, wann das kommt. Wie es heißt vor allen Dingen. Wie es heißt, wissen wir auch noch nicht. Hat sich ja keiner gemeldet. Und wie Tobi das also wir können es ja mal folgendermaßen machen. Am Dienstag gibst du mir zwei Namen, die du jetzt spontan nennen würdest. Und ich gebe dir zwei Namen, dann setzen wir da ein Voting drauf an, bei Facebook, ähnlich wie wir es mit den MVP der Woche machen, lassen das aber offen, das heißt, Hörer können selber auch noch Namen mit dazu eintragen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, machen wir das. Apropos Voting, können wir kurz hier noch an der Stelle sagen, natürlich läuft auf Facebook unsere Wahl zum MVP der Woche noch ganz, ganz heiß. Am besten geht ihr aber auf cultofpersonality.de, dann steht rechts oben MVP der Woche. Da könnt ihr zwischen 6 Leuten auswählen, Damien Sandow, Randy Orton, CM Punk, Sheamus, Eve und Daniel Bryan. Und ja, gebt eure Stimme ab. Es ist momentan richtig schön spannend zwischen Daniel Bryan, Eve Torres und Damien Sandow. Die sind fast alle gleich auf. Also wer noch nicht abgestimmt hat, kann das an der Stelle machen. Und nächste Woche natürlich am Dienstag auch Chris große Review. Das ist schon eine Review, kann man sagen. Ich habe auch ein Orchester eingeladen. TNA und Ring of Honor guckt er die Woche nur, weil die WWE so schlecht ist, als sozusagen, ja, um einfach mal zu sehen, ob es tatsächlich so schlecht ist. Jetzt frage ich dich mal, noch nichts verraten, aber hast du TNA schon gesehen? Ich habe erstmal TNA von letzter Woche geguckt. Die Open Fight Night noch nicht. Also wirklich, guck sie an. Ja, natürlich. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, aber guck sie an. Ich werde mal so viel, es lohnt sich. Ja, ich habe ja nur gehört, dass irgendwie alle Backstage-Segmente Free-Flow waren, ne? Ja, erstens das, aber insgesamt muss ich, wie gesagt, ich möchte nicht so sehr spoilern und dann hier so meine Meinung schon abgeben. Guck sie einfach an. Und Ring of Honor natürlich. Musst du ja auch angucken. Ring of Honor, ja. So, und dann sprechen wir darüber am Dienstag 17 Uhr. Und dann gibt's noch unser neues Überraschungssegment für euch. Was ganz, ganz Großes. Kann ich an der Stelle schon verraten. Aber das machen wir alles am Dienstag, Chris. Heute ist Q&A angesagt und nach, lass mich mal hier kicken, einer geschmeidigen 26-minütigen Einleitung, kommen wir nun zu unseren Fragen. Mal gucken, wie wir was schaffen. Ich habe so meine Bedenken. Also wir haben ja, glaube ich, mal vor 6 Wochen oder so dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen schicken könnt, zum Beispiel über cultofpersonalitypodcast@gmail.com oder in den Kommentaren hinterlasst Fragen bei Twitter oder eben dann bei Facebook in der Gruppe. Und dann haben wir immer gesagt, in der nächsten Sendung beantworten wir die und sind halt nie dazu gekommen. Und die Woche kam ich auf die Idee, Mensch, wenn man mal so 8 oder 10 Fragen zusammen hat, dann könnte man noch so eine kleine Q&A-Session machen von einer Stunde. Ich merke schon wieder, das wird von der Zeit wieder nicht ganz hinhauen. Aber sei es drum. Und zu diesem Anlass haben wir zwei uns heute eingefunden. Jetzt geht's also wieder über Wrestling, ja, bis 30 Minuten vorskippen sozusagen. Und dann seid ihr wieder beim Wrestling. Und Chris, ich fange mal einfach an hier mit den Fragen. Hast du selber auch noch Fragen irgendwie bekommen bei Twitter oder so, die du mir jetzt hier mitteilen müsstest? Nein, habe ich nicht. Okay, ich habe bei Twitter auch nur eine Frage bekommen, also da kann noch ein bisschen mehr reinkommen. Wir fangen mal an mit dem Hiase bzw. Hirsemann. Der hat das Ganze nämlich sozusagen eigentlich ans Laufen gebracht. Kann man so sagen, ja. Der hat uns einfach vor unlösbaren Problemen gestellt mit seiner Frage, die damals wie folgt lautete. Welche Leute... Und Chris, an dieser Stelle möchte ich dir nochmal sagen, du hast natürlich noch alle drei Joker und den Publikumsmagnet. Welche Leute... Magnet habe ich noch. Chris, bitte. Welche Leute sollte die WWE von NXT und Superstars in die Hauptshows bringen? Welche Wrestler sollten dafür in die Superstars NXT-Shows und welche Leute sollten einfach nur Jobber bleiben? Chris, hier ist deine Antwort. Das ist so aus dem Stegreif wirklich schwer, weil ich die ganze Zeit mir schon überlegt habe, was ist mit Darren Bateman? Wieso? Ist er was oder ist er nix? Ach so, du meinst jetzt gezielt, pass mal auf, wir können es ja erstmal so machen für alle Leute, die jetzt nicht genau wissen, die nicht so viel NXT gucken. Ich hau mal ein paar Namen erstmal raus, es sind ja nicht so viele. Aktuell. Das sind nicht so viele, ich rufe gerade das Roster vergeblich auf, weiß noch nicht wo. Ja, einfach bei Wikipedia wäre eine gute Idee. Also bei NXT sind aktuell gelistet Derek Bateman, die Usos, Johnny Curtis, Percy Watson und von den Diven Caitlin und Maxine. Das sind die aktuell bei NXT sind. Bei FCW sieht es natürlich noch ganz, ganz anders aus, da sind viel, viel mehr Leute dabei. Vielleicht so, ich muss mal kurz durchscrollen, was so die wichtigsten da wohl sein könnten. Diven lassen wir mal weg. Wrestler, mit Sicherheit kann man... Warte mal, ich gucke hier nebenbei gerade so durch, wer da besonders wichtig ist für mich. Ich zähle mal einen Conor O'Brien mit dazu, den dürfte man kennen noch von NXT. Ja. Und ja. Damien Sandow wird da noch gelistet, aber das ist ja eigentlich, hat sich erledigt. Dean Ambrose natürlich wird bei FCW gelistet. Eli Cottonwood, den kennt man auch noch von NXT. Husky Harris ist mit dabei. Ja, von denen sollen ja alle so begeistert sein, ne? Ja, aktuell soll der wohl, irgendwie hat das jetzt raus, hieß es, er sei jetzt gut. Cassius Ohno, er war ja davor auch nicht schlecht. Ich fand ja ihn, wie er so war, fand ich ihn klasse. Also, Hab gar nicht verstanden, dass man ihn dann rausgeschrieben. Er hat sich verletzt und danach hat man ihn, glaube ich, rausgeschrieben, wenn ich das richtig noch, oder? Ja. Ja, also Cassius Ohno natürlich. Chris Hero kennt natürlich jeder, der ja, ist auch richtig. Leo Kruger ist auch bekannt, ist neu verpflichtet worden, hat jetzt ein paar Matches bei House-Shows machen dürfen. Percy Watson, den habe ich schon bei NXT aufgezählt. Richie Steamboat, der ja auch als heißer Kandidat fürs Hochziehen in den Main-Roster sozusagen gehandelt wird. Seth Rollins natürlich, ehemaliger Ring of Honor Champion. Ehemaliger Tyler Black, ne? Ja, also der haben wir natürlich auch noch hier mit auf dem Zettel. Ja. Und der Xavier oder Xavier, weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Woods. Xavier Woods ist der ehemalige TNA-Wrestler. Xavier Woods, den kennt man auf jeden Fall. Consequences Creed, ja, genau, glaub ich, so, ne? Heißt die Nase, ganz genau. Also das sind schon ein paar Namen, die man, denke ich mal, so auf der Liste haben kann. Und ich weiß nicht, sollen wir mal anfangen mit denen, die wir eher runterschicken würden, oder sollen wir anfangen mit denen, die wir eher hochschicken würden? Dann könnte ich mal sehen. Das sind so erstmal die wir runterschicken würden. Also, hast du deinen Roster jetzt vor dir, Chris? Noch nicht. Also mach einfach Folgendes, gib bei Google WWE-Roster ein und nimm die Wikipedia-Seite, da findest du alles. Google geht wie? Google. Schreib's mal rein. Hast du jetzt? Ja. Okay, hast du ja. Roster auch vor dir? Sind wir jetzt bei Raw? Wir gehen die Namen einfach mal durch und dann gucken wir mal, was da so übrig bleibt. Also John Laurinaitis, Tia DeLong und Triple H lassen wir mal weg. Und kommen zum ersten Alex Riley. Das ist für mich gleich so ein Wackelkandidat, für dich aber absolut nicht. Für mich ist es ein absoluter Typ, der fast alles hat, bis auf einen ja, Wrestling-Skill. Er hat ja irgendwas, finde ich. Er ist sehr explosiv und ja, er zählt auch relativ okay, aber irgendwie ist es noch alles so ungestüm, ne? Es ist irgendwie schon seit 2 Jahren ungestüm. Ich weiß nicht, warum der Typ es nicht rafft. Ja, es heißt bei dem, dass er vielleicht zu früh gekommen ist, dass man ihn noch ein bisschen hätte warten lassen sollen. Ja, jetzt haben wir ja 2 Jahre gewartet. Ja, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich im Main-Roster verjobbt werde oder ob ich in der FCW 20-Minuten-Matches bestreiten kann. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Also ich muss auch sagen, Alex Riley, dem unterstelle ich schon ein gewisses Potenzial. Aber ich vermute einfach, dass er so mit diesem Gimmick und alles drum und dran in der WWE leider erstmal keinen Push bekommen wird. Und warte mal, war die Frage auch darauf bezogen, wie wir zu NXT schicken würden? Ja, welche Wrestler ja sollten oder? Dafür? Nee, dann würde ich den nämlich zu NXT schicken gerne. Wenn wir das bei NXT ab und zu. Er ist aber da jetzt nicht gelistet. Wir müssen jetzt davon ja ausgehen, was da steht. Nee, ja, aber er ist relativ regelmäßig da. Stimmt, er hat jetzt die Matches da, aber dann schreibe ich hinter ihm mal NXT. Fertig. Ist ja dann egal, ist ja immer noch im Main Roster dann. Können wir uns damit oder können nicht? Wir, absolut. Also, Big Show. Also, Brock, wenn wir das jetzt so in dem Tempo weitergehen, wird das eine 4-Stunden-Sendung. Du, wir machen eine Stunde und die anderen Fragen machen wir bei der nächsten Sendung. So okay. Läuft das. Oder vielleicht machen wir anderthalb. Machen wir Double Tapings, ja? Ja, sozusagen. Brutus Clay habe ich bei mir als nächsten Wackelkandidaten auf der Liste. Wie sieht's da bei dir aus? Bist du von ihm noch angetan bei mir? Absolut, ich würde ihn gleich entlassen. Tatsächlich? Ich hasse ihn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Brutus Clay hat bei mir sehr, sehr gelitten. Am Anfang fand ich es lustig und fand es auch noch okay, aber jetzt fehlt irgendwie so der zweite Schritt. Also jetzt ja, es fehlt halt dieser Schritt, dass er auch mal verlieren kann. Ja, jetzt bekommen sie ja langsam hin, dass er gegen The Miz, wie jetzt bei Over the Limit, mal sogar Moves einstecken kann oder auch mal Schaden nimmt, ja? Ja, aber das ist für mich schon wieder Quatsch. Ey, was ist denn, wenn der jetzt mal gepinnt wird? Dann ist der Charakter völlig tot. Ist für mich aber schon wieder Quatsch, weil Brutus Clay kann einfach gegen The Miz nicht so lange sellen. Also das ist für mich vom Booking her totaler Blödsinn gewesen. Meinst du jetzt bei Over the Limit, ja? Ja. Finde ich total bescheuert. Also das passt einfach nicht. Also den musst du entweder. Nee, das ist halt so mit der Brechstange, ne? Oh, jetzt müssen wir dem auch noch irgendwie die Facette reinprügeln. Da macht er mal jetzt 5 Minuten lang nur aufs Maul. Ja, also ich finde, wie Brian Alvarez hat mal dazu was gesagt, du musst ihn im Endeffekt so booken, wie du es mit dem Undertaker machst. Also weißt du, so ähnlich wie es halt mit dem Undertaker funktioniert, dass der eigentlich erstmal die Hälfte der Moves überhaupt nicht zählt, weil er halt überhaupt. Geht halt gar nichts und dann gibt's vielleicht mal so einen Moment, wo er ein bisschen was abbekommt, aber dann kommt sofort so wie du kriegst sofort wieder den Heat und geht ab wie ein Schnitzel. Und ich finde, so funktioniert Brutus Clay. Ansonsten ist der Charakter für mich jetzt tot, aber wirklich sowas von tot. Und die Frage für mich ist es nur noch ein Farbklecks bei jeder Show. So, da können die Drecks. Ich bin so angry heute. Da können die netten kleinen Kinder noch mal in den Ring und ein bisschen tanzen und das wollen sie, glaube ich, nur. Und ich bin so entspannt. Sie sind, ja, ich bin eigentlich auch entspannt. Und da merkt man auch wieder, dass die WWE irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder irgendwas gut machen muss fürs USA Network, weil sie gerade so hardcore auf Kinder abfahren. ich weiß es nicht, da tanzt der Bordius da mit den Kindern und dann ist jetzt alles so, oh nee, hier, wenn ich trinke, fahre ich bloß nicht. Ich weiß nicht. Ja, es ist schon manchmal ein bisschen irgendwie, Wrestling ist nie mehr, wie es früher war, leider. Nee, leider. Absolut nicht. Leider, leider. Also Bruce Clay, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du belässt ihn, ähnlich wie ein Santino Marella, halt einfach als Witzfigur sozusagen im Roster, oder du schmeißt ihn raus. Bei NXT will ich ihn auch nicht sehen. Nee. Aber ich würde ihn nicht rausschmeißen, sage ich so, wie es ist. Ich glaube, da geht schon noch was irgendwie. Aber momentan sieht es nicht so gut aus. Aber rausschmeißen würde ich nicht. Wie siehst du bei dir aus? Auch über CM Punk? Nein, das können wir weglassen. Chris Jericho, CM Punk. Nächste wäre Kurt Hawkins, den ich so... Wollen wir jetzt kurz über Chris Jericho reden? Ich habe nachher noch eine Frage zu Chris Jericho. Ach so, na dann machen wir es nicht. Die machen wir dann auf jeden Fall. Dann, wir können es ja so machen. Ja. Okay. Kurt Hawkins? Weiß ich nicht. Er scheint ja ein super Wrestler zu sein. Er hat ja mit The Rock trainiert, ne, damals. Übrigens, The Rock hat jetzt angekündigt, dass er erst 2013 zur WWE zurückkommt. Eieieiei. Hast du auch gelesen? Ja, ich dachte aber, das wäre von Anfang an so klar gewesen. Nee, zum SummerSlam, das große Match gegen Brock Lesnar oder bei der Survivor Series gegen Brock Lesnar war doch im Raum oder was weiß ich. Ja, aber das habe ich alles nur als Internetgerüchte mitbekommen, nicht als offizielle Statements. Also als offizielles Statement habe ich nur, ich werde nächstes Jahr bei WrestleMania dabei sein. Alles andere war mehr oder weniger so ein Internetquatsch. Ach so, na dann. Ja, war mir... Weiß nicht, was hältst du von Kurt Hawkins? Gleich als Trainer, gleich als Road Agent? Nee, ich finde den schon ganz okay. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hätte für mich einen größeren Spot verdient bei SmackDown oder bei Raw, eher bei SmackDown. Aber ich würde ihn nicht zu NXT schicken. Ich würde ihm jetzt wirklich endlich mal sozusagen, wie sagt man denn da, den Laufstab in die Hand drücken und sagen, ab geht's. Er hat ja einen Laufstab. Ja, genau. Und zwar so ein, aber ich meine eigentlich so einen Staffelstab, genau, den meine ich. Und sagen, ab geht's, mach mal was, zeig mal was. Ich glaube, dass der gut und gerne auf Midcard-Niveau mithalten kann. Aber so richtig Vertrauen haben sie in ihm irgendwie noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich mag den eigentlich. Also ich würde ihn nicht zu NXT schicken, ich würde ihn tatsächlich jetzt mal pushen bei SmackDown. Und wenn wir könnten ja fast sagen, naja, er ist in den Main-Shows eigentlich schon mit dabei. Jetzt mittlerweile sogar bei den Pay-Per-Views dabei gewesen. Mal nur kurz, aber immerhin. Aber für mich, Kurt Hawkins ist definitiv eine Nummer. Ich finde ihn wrestlerisch wirklich sehr gut, aber körperlich ist er einfach nicht in dem Spot, dass er jetzt bei der WWE groß im Main Event auftauchen wird. Main Event nicht, aber Midcard um Intercontinental-Titel, United States-Titel muss es eigentlich reichen. Ja, aber heutzutage wird der IC-Titel nur noch dafür gebraucht, um Leute irgendwie dann ins Main Event zu pushen. Ist ja im Prinzip auch richtig, aber. Nee, Moment mal. Da hast dass du Leute wie früher irgendwie wie Shelton Benjamin irgendwie ewig den Titel halten lassen. Ja, Moment mal, Chris, aber siehst du eine falsche Sendung. Das fand ich auch da super, nur um Mega-Matches abzufeiern. Wen hat man denn mit dem Intercontinental-Titel in Main Event gepusht zuletzt? Ja, jetzt Cody Rhodes, ne, in den nächsten Wochen. Ja, das sind nur Gerüchte, aber bis jetzt ist das nicht passiert. Und United States Titel ist eigentlich auch, außer The Miz fällt mir jetzt noch ein, aber sonst, also ich glaube eher, dass diese United States Titel Intercontinental Geschichte eigentlich für den Arsch ist. Deswegen sage ich ja bewusst Midcard. Ja. Weil United States Titel Intercontinental Titel ist ja fast schon Dark Match, also beziehungsweise YouTube eigentlich. Also, YouTube Show. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Was ist jetzt nochmal mit Kurt Hawkins? Was ich mit ihm machen würde? Ja. Ich würde ihn erstmal zu NXT zurückschicken und weiß ich nicht. Ihn da vielleicht mal, ja, vielleicht ein Championship da einführen und ihn den halten lassen. Wäre natürlich, bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt übrigens machen werden, wenn sie jetzt NXT... Nö, soll ja nur eine sechste Staffel sein, also... Ja, aber es könnte man natürlich dann schon so machen, dass der Sieger am Ende dieser Staffel vielleicht der erste NXT-Champion wird oder so. Lass uns mal überraschen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Idee. Wäre besser, als wie, dass du irgendwie ein Tag-Team-Titel-Match gewinnst oder so. Also, das hast du ja auch damals bei ECW gesehen, so dass John Morrison auch wirklich so als Champion was taugt. Ne? Also fand ich wirklich gut. Ja, wenn du die Leute gut darstellst, dann funktioniert das auch. Egal. Bitte. So funktioniert es einfach. David Otunga ist auch von NXT gekommen. Aktuell natürlich besser bekannt in seiner Rolle als Legal Advisor des GMs. So steht es nämlich General hier. General Managers. Genau. Was der wird erstmal in den Main-Shows bleiben. Ich würde ihn auch lassen. Würde ich auch so sagen. Punkt. Er polarisiert sehr, ne, auch in der Internet-Community. Der bleibt aber da erstmal, wo er ist, und da ist er auch ganz gut aufgehoben, ne? Finde ich auch. Der macht eine gute Figur da mit in seiner Rolle. Also, das passt schon. Also, als Wrestler ist er natürlich deutlich ausbaufähig, ganz klar. Aber so in Character macht er eigentlich ganz gut. Oder? Absolut, ja. Ja. Dolph Ziggler lass mal weg, dafür gibt's überhaupt, brauche ich überhaupt nicht drüber genug gesagt. Nee, Epico komm. Und vielleicht nehmen wir dann gleich noch Primo mit dazu, dann haben wir beide gleich abgehandelt. Wie sieht's bei den beiden aus als Tag Team? Scheiß Look, aber unfassbar geile Wrestler. Finde ich und, auch. Rosa. Ja, Kackpratze. Da habe ich nachher auch noch eine Frage dazu. Aber Epico und Primo für mich ist sehr abhängig davon, ob die WWE an diesem Push, den sie momentan der Tag Team Division ja so ein bisschen geben, indem man mehr Tag Teams bringt, ob sie daran festhalten. Dann gehören sie für mich auch ins Main Roster. Ansonsten lieber bei NXT und ein paar Minuten länger im Ring, oder? Das sehe ich auch so. Aber wenn sie wirklich eine florierende, lebende Tag Team Division aufbauen, dann gehören sie dahin. Dann gehören sie da einfach hin. Also finde ich auch. Also gerade Primo finde ich großartig. Der hat halt leider, fehlt dem irgendwie sonst noch was, aber wrestlerisch... Die haben so ein komisches Ringgear, ne? Ich weiß nicht. Ja, und sie sehen insgesamt halt einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber egal, grundsätzlich Epico und Primo für mich großartig. Evan Bourne ist ja so ein bisschen die Frage, sehen wir den überhaupt noch wieder in der WWE? Wir gehen mal jetzt davon aus, er ist wieder fit nach seinem... Also ich gehe ganz klar davon aus, dass er mit Alex Shelley und so dann bei der Cruiserweight Division richtig abgehen wird. Und wenn sie das machen und Evan Bourne reinstecken, wird das unglaublich geil. Denn dann kann er zeigen, was er wirklich kann und muss nicht gegen Big Mans antreten, weißt du, und wird dann so logischerweise auch gebremst, weil er halt manche Moves nicht ausführen kann. Aber wenn er da gegen Leute kämpft, in Multiman-Matches oder so, die genauso schwer und so groß sind wie er, wird das großartig und sie müssen ihn behalten. Grundsätzlich, mit Schrauben oder ohne im Bein? Grundsätzlich stimme ich dir zu, aber ich habe wirklich ein Problem damit, dass einer so hohl ist und sich zweimal beim Kiffen erwischen lässt. Und das finde ich dann schon... So zweimal beim Kiffen? Naja, er wurde ja im November gesperrt für 30 Tage und dann kam er wieder und wurde kurz danach nochmal gesperrt für 60 Tage. Und dann die Verletzung. Und danach kam die Verletzung. Das ist halt innerhalb von sozusagen 2 Monaten zweimal erwischt beim Kiffen und jetzt ist, ey, ganz ehrlich, ich habe echt kein Problem damit, wenn jemand kifft. Und ich habe auch selber schon mal einen durchgezogen und so. Alles easy, Leute. Habe ich auch kein Problem damit. Aber es sind halt einfach die fucking Regeln. Und fertig. Und wenn mein Job es ist, mich daran zu halten, und er ist Wrestler, er kennt die Regeln, er verdient damit Geld, dann hat er sich daran zu halten und fertig. Und wenn er das nicht hinbekommt, dann gehört er da nicht hin. Eben. Da habe ich echt ein Riesenproblem damit, wenn die Penner das nicht hinbekommen. Und also wenn es so schlimm ist, ihr Job, dass sie dabei sich nur noch durch Kiffen irgendwie am Leben halten können, dann müssen sie den Job aufhören. Da habe ich, wenn der einmal einen durchzieht auf einer Party, kriegt eine vom Latz und ist gut, habe ich Verständnis dafür. Aber zweimal innerhalb von so kurzer Zeit ist einfach sowas von bescheuert, ich würde ihn nicht rausschmeißen, aber ich würde ihn auch nicht mehr in die Main-Shows auftreten lassen. Ich würde ihn ja, Stephanie NXT ist ja großer Fan, ne? Stephanie angeblich würde ihm sozusagen den Rücken stärken, aber für mich, es ist für mich ein absolutes Unding. Das ist für mich nicht diese Ausstrahlung auch nach außen, finde ich so fragwürdig, wenn die WWE tatsächlich so darauf setzt, dass die Kinder, sag ich mal, von der WWE als Produkt begeistert sein sollen, kann ich doch nicht so einen Volltrottel zweimal dahin schicken. Und es tut mir wirklich leid, ich bewerte jetzt nur ihn als Menschen, was ich mitbekommen habe. Und das finde ich dann echt ein bisschen kritisch. Er ist ein geiler Wrestler und ich finde, der kommt auch viel zu kurz in den Shows. Jedenfalls bis zu seinem Tag-Team-Titel-Run mit Kofi war ja überhaupt nichts mit ihm los. Aber ich tut mir wirklich leid. Also ich kann ihm nicht den Spot in den Hauptschuss geben. Wenn du jetzt sagst, okay, der muss in den Hauptschuss sein, dann haben wir einen Deal und ich lasse den so. Aber ich würde ihn zu NXT schicken. Willst du noch was zu Evan Bourne sagen? Ja. Das würde den Rahmen sprengen, wenn meine Freundin jetzt noch was zu Evan Bourne sagt. Und was sagt man, wo geht er hin? Wo geht er hin? Zu NXT oder Superstars oder wird er entlassen? Sandra sagt, er wird zu NXT gehen. Okay, dann schreiben wir den auch zu NXT. Also das ist wirklich so ein bisschen das Problem, was ich auch mit Nick Diaz habe, der die Woche vor dem Ausschuss saß in Las Vegas und auch ein Jahr gesperrt wurde wegen Kiffen. UFC-Fighter übrigens, Nick Diaz, wer das nicht weiß. Und Nick Diaz hatte schon mal eine Strafe. Zum Beispiel. Nick Diaz hatte schon mal eine Strafe, genau deswegen, auch weil er zugekifft war. Und er hat ihn die Commission gefragt, am Dienstag oder am Montag, wann die Anhörung war. Er hat ja zu ihm bei der letzten Anhörung gesagt, er wird nicht mehr kiffen. Wie lange haben Sie das durchgehalten, hat der Typi gefragt. Und ratet mal, was Nick Diaz gesagt hat? 48 Stunden? Nee, auf dem Rückflug habe ich mir wieder einen durchgezogen. So. Ja, aber geil, die Aussage. Ja, ist halt geil, aber halt ein Jahr weg vom Fenster, der Trottel. Ist halt dumm, ist halt unverantwortlich, wenn er eine Familie hat für seine Familie. Nee, pass mal auf, der nächste Hammer, Chris, das geht ja noch weiter, der nächste Hammer kommt ja noch. Er ist ja nur gesperrt für die UFC. Hat aber dann in Jiu-Jitsu, jetzt kann ich diese scheiß Jiu-Jitsu-Fight Ich kann nicht mehr Jiu-Jitsu sagen. Heißt das nicht Jiu-Jitsu? Auf jeden Fall das, was die Gracies erfunden haben. Lass mal so. Jiu-Jitsu, ich kann es nicht mehr sagen. Hat er ein paar Tage später einen Sagt Kampf... Fujitsu. Genau, Fujitsu. Hat er ein paar Tage später einen Kampf angenommen und stand da im Main-Event und ist einfach nicht gekommen. So. Und das bedeutet für mich so, solche Leute, die kannst du einfach nicht mehr buchen, egal wie geil die sind. Und der würde so ohne Ende drawn in einem Match gegen GSP, ja, also das wäre... Du weißt schon, wovon du da redest, oder? Die ganzen Namen natürlich. Und so, die sagen dir selbst aber was, ja? Die kenne ich alle. Guck dir einfach mal UFC an, glaub mir, das ist das Produkt, mit dem du besser ins Bett gehen wirst. Verspreche ich dir. Ich verspreche es dir einfach. Aber vielleicht machen wir das bei der nächsten Talk of Personality-Sendung klar. Gehen wir weiter. Jack Swagger, also für mich keine Frage. Wir müssen über Swagger reden. Okay, aber für mich ist es persönlich keine Frage, wo dieser Mann hingehört. Ich sag dir, wo dieser Mann hingehört. An die Spitze der Company. Das ist der Typ, der für mich auf ein Level wie John Cena kommen könnte. Der könnte ein American stimmt. Hero werden. Den könntest du erstens richtig fett nicht, aufbauen. Weil er grundsätzlich, glaube ich, nicht so, lass mich jetzt aus, so hübsch ist, ja? Also du musst ja, der sieht ja schon ein bisschen Mongo aus, ist ja, findest du nicht? Also da sage ich mal ein Wort oder einen Satz dazu. Hulk Hogan sah auch aus wie eine ausgetrocknete Zitrone. Das war eine andere Zeit, Alter. Das sagen sie immer. Der ist heute noch bei TNA. Ja, und reißt sich den Arsch auf, wie Dixie sagt. und zweitens, kann ich mir den als Face nicht vorstellen. Jetzt sagst du, muss er denn Face sein? Ich würde ihn als Face. Child of the Company, ja. Ich würde ihn als Face hinstellen. Ich würde ihn wirklich als American Hero verkaufen. Er bietet sich so sehr an mit seinen Titeln da zum All-American, American, Pipapo und immer mit amerikanischer Flagge. Er ist doch so prädestiniert dafür, der American Hero zu sein. Und er hat die Skills, verdammt nochmal. Er hat im Ring eine geile Ausstrahlung, das kann ja, ich jetzt. Absolut. Ich habe ihn mal live gesehen, genau, in Berlin. Und wenn das ist ja eine Kante, ne? Der ist ja riesengroß. Der ist großartig. Und wenn er reinstampft mit seinen riesigen Sohlen, Alter, der Typ füllt die Arena aus. Wirklich super geiler Typ. Deswegen sage ich ja, also der gehört für mich definitiv ganz nach oben. Ob er jetzt so einen John Cena beerben könnte, ist natürlich Blödsinn, weil da sind viele weitere Faktoren davon abhängig, nicht nur was ich mir jetzt hier ausdenke, aber grundsätzlich ist das ein Typ, den du für mich als Face definitiv um einen der beiden World Title antreten lassen könntest. Aber er ist am Mike halt durch seinen Sprachfehler nicht so top. Ich würde mal gern wissen, also da fehlt mir jetzt das Hintergrundwissen, aber ich würde mal gern wissen, ob er tatsächlich diesen Sprachfehler hat. Ey, Ricky, das ist nicht dein Ernst, dass du sowas in Frage stellst, oder? Doch. Wieso? Es kann sein, dass er es absichtlich macht, als Gimmick. Alter, ey, keiner lispelt absichtlich. Wieso denn nicht? Ja, weil es ihn nur behindert in seinem Beruf. Ja, aber warum denn? Das verstehe ich überhaupt nicht. Was kann das sein, dass die gesagt haben, dass er immer lispelt? Daffy Duck hat's auch noch vorne gebracht. Nein, also klar, aber ich finde, das muss nicht so ein Problem sein unbedingt. Es gab schon andere Leute, die vielleicht Sprachfehler hatten und trotzdem... Ich meine, Cody hat super behandelt irgendwie durch Sprachtraining. Der hatte auch lispeln, stimmt. Ja, mega gelispelt und jetzt ist es echt super. Ey, lass uns nicht sowas das oft lisp. Ah, ich dreh schon durch im Kopf. Mach nichts da. Ich halt deine Hand. Also Jack Swagger für mich definitiv nicht zu NXT. Definitiv nicht. Absolut nicht. Nein, das Main Event bitte. Bitte, danke. Bitte. Aber nicht als Face für mich. JTG ist der Erste, den ich entlassen würde. Moment. John Cena. Du hast ihn ausgelassen. John Cena. Ja. Ja, aber gibt für mich keine... Also wer John Cena entlässt... Ach Quatsch, dem nicht. Ach, der Typ bringt so viel Kohle. Ich hab dir Ricky, das haben wir doch schon 100 Mal. Wir haben doch einen ganzen Podcast über die Geschichte gemacht. Ja, aber ich hab dir am Dienstag schon gesagt, pass auf, gib John Cena den Titel und lass ihn... Das ich das bloß nicht angesprochen, die alte Chris, Kamelle wieder. Das, ja, aber du, das ist der Typ, auf dem die den ganzen Laden bauen. Gib ist ihn, das habe ich doch auch schon gesagt, im Cena-Cast, Reality Check. Dann gib ihm den WWE-Titel... Ja. Lass ihn diesen WWE-Titel halten, gib ihm die Fäden mit John Laurinaitis, Big Show, The Rock, Brock Lesnar, keine Ahnung mit wem, aber gib ihm den Titel und lass die WWE mit John Cena ihre Kohle machen. Ich beachte das alles gar nicht. Dann würde ich einfach mal ausschalten, weil ich weiß, jetzt kommt der Main Event und schalt einfach aus, guck mir den nicht an. Er interessiert mich halt nicht. Er ist als Charakter für mich nicht mehr ertragbar. Es ist für mich nicht mehr ertragbar und tragbar, meiner Meinung nach. Ja, tragbar offensichtlich ja schon, weil er drawt halt eben immer noch wie ein Schwein. Also das ist halt einfach der Punkt. Das ist der Typ, den feiern die Leute am meisten ab. Ja, ich finde, das nimmt jetzt auch wieder ein bisschen zu, ne? Absolut. Die haben das geschafft, was sie schaffen wollten. Das haben sie. Guck mal, das Problem war damals, warum hat es nicht geklappt gegen The Rock? The Rock ist einfach der größte Superstar, den es jemals gab. Und sie wollten irgendwie 50-50 Reactions bei WrestleMania, was totaler Bullshit ist. Geht nur mit ihm, ja, ist klar. Ja, und dann haben sie den Fehler gemacht, dass sie The Rock sogar noch runtergefahren haben, ein bisschen, dass er nicht mehr so Gas geben durfte. Und jetzt ist The Rock weg und ist jetzt einfach John Cena wieder die Nummer 1 und deswegen kriegt er auch wieder mehr Pops, als wie es noch vielleicht zu den letzten 6 Monaten war. Also für mich ist John Cena nicht wegzudenken von der WWE. Absolut nicht. Das ist so realistisch muss man sein. Er ist der Typ, der die ganze Company letzten Endes, ich würde mal sagen, zu 60-70% trägt. Der Rest wird unter den anderen Leuten aufgeteilt zu ungleichen Teilen. Aber John Cena ist so wichtig und ich glaube mir, wenn John Cena fehlen würde, das würdest du in den Ratings aber 100%. Das würdest du in den Ratings sehen, aber interessieren die mich persönlich jetzt? Nein, aber... Ey, wenn Cena sich verletzt, ich bin wirklich kein Mensch, der jetzt irgendwem was wünscht. Auch nicht Cena, weil ohne Cena würde die WWE jetzt möglicherweise nicht da stehen, wo sie jetzt steht. So, ne? An einem Hightech-Mega-Konzern, der jetzt Filme und Games und was weiß ich macht. Aber ey, das Produkt würde, glaube ich, im Ganzen so viel besser werden, wenn Cena nicht da wäre. Könnte sein. Könnte sein. Also es ist. Stell dir doch mal die Fehde Laurinaitis gegen Punk vor. Ja, Schwachsinn. Wieso das Problem? Ja, für mich ist das größte Problem nicht John Cena in der Fehde, sondern John Laurinaitis. Also du kannst ja John Cena nicht ernsthaft darstellen in so einer Fehde. Das geht ja überhaupt nicht. Aber stell dir das doch mal vor. So die Fehde würde es ja dann so oder so geben irgendwie. Und wenn sie es so machen wie beim Rumble zu dem Zeitpunkt, dann ich glaube aber, es würde Punk mehr schaden. Ich glaube nicht, dass es würde schon ein bisschen vielleicht cooler rüberkommen, weil Punk ein anderer Charakter ist, aber es würde insgesamt würde CM Punk viel mehr schaden als jetzt ein John Cena zum Beispiel. Also wenn du so eine Fehde machst, dann mit John Cena und John Laurinaitis. Okay. Es ist schwierig, aber wenn mir der Laden gehören würde und wir spielen ja mehr oder weniger jetzt so einen Schwachsinn, ja, dass wir zu sagen hätten, wer wohin geht, dann kannst du einen John Cena kannst du nicht wegschicken, im Leben nicht. Der ist so wichtig, so der trägt so viel durch diesen Typen. Wir haben einen ganzen Podcast darüber geredet und sind zu derselben Meinung gekommen. Würde ich entlassen. JTG. Ja. Das bin ich jetzt mal gespannt. Ich finde sein Redesign eigentlich ganz cool. Er löst in mir nichts aus. Ich habe nein, natürlich flippe ich jetzt nicht aus, aber ey, du so einen Jeans tragenden Hip-Hop-Typen, den kannst du halt nicht ernst nehmen. Und jetzt hat er halt ein normales Ringgear an, hat irgendwie eine relativ flippige Frisur und er ist ja auch kein schlechter, er hat einen ziemlich coolen Finishing-Move und er hält wirklich scheiße und ja, Alter, warum nicht? So. Ich fand ihn im Tag-Team, Crime-Time mit Chad zusammen. Großartig. Ja, also großartig, so weit will ich nicht gehen, aber schon. Doch, als gut. Sie die Fehde da, gegen wen waren das? Als sie die Big Show, Belts als Geiseln genommen haben. Ach so, ich dachte, du meinst die Fehde mit Big Show und Chris Jericho. Noch früher. Keine Ahnung. Da hatten sie gegen irgendwen anders gefädelt. War das nicht sogar gegen die? Ich weiß es nicht. Also Big Show und da waren sie aber Face gegen Big Show und Chris Jericho. Ja, da waren die Face. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, da fand ich den noch okay. Aber jetzt mal, gut, er wird halt auch so dargestellt. Aber für mich funktioniert der Typ nicht. Also für mich kriegt er einen Daumen nach unten. Wie sieht's bei dir aus? Ich würde ihn bei NXT lassen und vielleicht mal ein bisschen höher pushen. So, wenn es nicht klappt, dann, Kollege, hat es halt nicht geklappt, geh weg. Müssen wir aber langsam auch ein paar Leute entlassen. Kane und Kofi Kingston sind für mich ganz klar Main-Show. Kofi Kingston werden wir noch in ich weiß nicht, wie alt er ist, wir werden ihn noch in 7-8 Jahren in dieser Rolle sehen. Für mich ist er die Reinkarnation eines Shelton Benjamin. Er ist immer mittendrin dabei, so, er ist immer dabei, nie verletzt, er workt super, super gut und wird auch oft irgendwelche Midcard-Titel, Tag-Team-Titles oder IC-Titles halten. So. Der wird immer da sein und er stört mich jetzt persönlich auch nicht. Als es damals die Randy Orton-Fehde gab, wo, wie war das, Randy Orton hat da so ein NASCAR gekriegt, ne? Weißt genau, du das noch? Genau, zusammen damals und, war er noch mit Teddy Biasi und Cody Rhodes. Hat es bekommen, genau. Nachdem er gegen John Cena das letzte Match der beiden verloren hat. Ja, und dann das Match der beiden im Madison Square Garden, das fand ich großartig. Der Typ gab's nie, Moment, das war anderes kein Ringgear. Das war kein Match. Er hat Randy Orton angegriffen. Oder so, oder ey, Randy warum Orton bist du so ein Klugscheißer? Das sind wichtige Fakten, mein lieber Chris, hier im Wrestling-Podcast Talk of Personality. Ja, auf jeden Fall fand ich das echt super. Ich weiß halt nur noch diesen Boom-Drop da aufs Kommentatorenpult. Zur Information, ich trinke gerade laufender Katzenbeißerwein. Der schmeckt gut. Und Kofi Kingston ist 30. Ist 30? Jupp. Mhm, das geht ja noch. Das geht noch. Aber ja, ganz klar. Jetzt wird's interessant. Jetzt machen wir mal gleich so einen Pack. Aber siehst du die Parallele nicht zu Shelton Benjamin? Ich glaube, dass Shelton Benjamin eigentlich für Höheres bestimmt war. Also jetzt vielleicht nicht innerhalb der WWE, aber allein das, was er so kann. Also ich finde, Shelton Benjamin wurde unter Wert in der WWE eingesetzt. Weißt du noch dieses großartige HBK-Match bei Raw? Ja, unfassbar. Absolut, aber... das gibt's heute nicht mehr. Es hat aber einfach gezeigt, dass du mit dem mehr machen könntest. Und es hieß ja immer, ja, kann ich richtig reden, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, nee, sie haben es doch versucht, also mit diesem Golden Standard-Scheiß. Und es war kacke, wirklich. Das Gimmick war scheiße. Das war kacke. Na, das Gimmick fand ich scheiße. Das Gimmick war scheiße, ja. Warum so? Er hat viel Gold geholt und er ist für Höheres bestimmt und so. Aber er hatte dann noch oft geredet. Er hatte über den Titan schon viele Promos und das war scheiße. Das war wirklich scheiße. Man muss es dann so sagen. Ich glaube, dir musst du... Ich meine, die WWE ist ja auch nicht dumm. Nee, eigentlich wissen sie oft schon, wie sie wen einsetzen. Manchmal nicht. Daran hält man sich dann halt auf. Ich meine, sie machen da nicht absichtlich... Sie machen es teilweise schon, okay, mit JR und Mick Foley, sie nicht ins Kommentatorenpult zu holen. Aber wenn sie einen Megastar, einen potenziellen haben, dann würden sie das auch nutzen, so. Aber für Shelton, da war es dann auch genug. Er ist ein Höllenwrestler, aber Charisma und Reden ist nix. Sehe ich anders. Also, wenn ich den bei Ring of Honor sehe, denke ich mir immer, warum steht er nicht in der WWE im Ring? Aber halt eben nicht als ECW-Champion oder Tag Team Wrestler, genau, sondern für mich gehört der Typ in Fäden mit Randy Orton. Und Sheamus und um World Title und sowas. Also da gehört der für mich hin, definitiv. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dem geht's ja heute gar nicht, Menschenskind. So wird's wirklich schwierig mit der Sendung. Mason Ryan und Michael McGillicuddy, die will ich zusammen abhandeln. Weil Michael McGillicuddy, also bei Mason Ryan, fangen wir es doch so. Mason Ryan würde ich persönlich entlassen. Es tut mir wirklich leid, ich würde ihn einfach entlassen. Für ja, mich, okay, sehe ich auch so. Hm. Für mich keine Weiterentwicklung. Und wir müssen da auch irgendwie mal diese Wellness-Policy, Fairheit, glaube ich, in den Ring schmeißen. Ja, das ist natürlich der Hammer, dass du Steroide verbietest und siehst so einen Typ. Ich meine, den müsstest du eigentlich gar nicht testen. Ja, also, den müsstest du einfach nur mal... Selbe geht natürlich auch für Ryan. Zungenkuss geben, dann merkst du das, glaube ich, schon. Es ist eine Frechheit. Also das ist für mich wirklich eine Frechheit, dass sowas in der WWE heutzutage noch rumlaufen darf. Das finde ich, nee, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Das ist. Und als Bodyguard jetzt in dem AW-Stable. Der war übrigens nicht bei den. Gar keine doofe Idee. Der kam bei den House-Shows jetzt übrigens als. Immer, ja, die letzten, ja, schon einen Monat ist das so, ne, dass er mit. Dolph Ziggler? Ne? Ja. Ja. Also, das ist auch mal interessant, was sie da machen, aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich brauche nicht. Ich entlassen. Aber da merkst du doch wieder, wie fucking unkonsequent die Drecks-WWE ist. Ja, sie wissen nicht, was sie mit ihm machen wollen. Dass AW jetzt schon wieder keine Screentime die Woche hatte oder letzte Woche. Nee, ich glaube, sie wollen tatsächlich jetzt, sie wollen Mason Ryan unbedingt irgendwie dabei haben, aber sie wissen einfach nicht, was sie mit ihm machen sollen. Das merkt man immer wieder weg von den Shows, immer wieder rein und... Ich meine es mit AW und dem Stable, jetzt war es gar nicht da so die Woche. Ja, wahrscheinlich haben sie sich jetzt erstmal gedacht, ey, schick AW und die anderen Idioten in den Ring und eine Promo halten. Der, ja, Typ ist großartig. Nicht mit dem Roster, den der jetzt da unter sich hat. Nicht mit den dann Leuten. Soll er eins, na, ja, aber, ja, hat er aber nicht. Sag mal, wer soll denn dann noch rein? Bei AW würde ich sofort zum Beispiel in The Miz reinstellen. Ich würde in The Miz definitiv damit reinbringen. Ich würde Ziggler und wen an der Hand geben. Nein, pass mal auf, ich würde The Miz nehmen und ich würde dann erstmal so eine noch jemand ganz anderen mit dazu nehmen, vielleicht keine Ahnung, irgendjemand von den neuen jetzt, den Undertaker. Nee, Antonio Cesaro oder so. Würde ich mit dazu stellen. Drew McIntyre würde ich mit dazu stellen wahrscheinlich. Und dann würde ich einen Engel anfangen, dass AW entweder Jack Swagger oder Dolph Ziggler will. Ich würde persönlich fast eher sagen, dass er Dolph Ziggler will und dass es dann so ein Double-Turn gibt, dass praktisch Dolph Ziggler in dieser Fehde zum Face-Turn sich von Vicky lossagt und Jack Swagger dann auch noch zu AW abwandert. So, irgendwie sowas. Und dann hättest du auf jeden Fall schon mal mehr Schlagkraft als aktuell. Also... Das momentan finde ich jetzt wirklich nicht so relevant, dass ich es jede Woche sehen will, obwohl ich definitiv Abraham Washington Potenzial einräume. Also das absolut. Ohne Frage. Ohne Frage. Ich finde großartig. Aber die Frage stellt sich halt nicht, solange er nicht halt die richtigen Leute an seiner Seite hat. Und wenn es dann letzten Endes wieder nur so ein Smackdown-Engel wird, dass er mit Smackdown-Leuten da rumrennen müsste, dann kannst du es halt auch wieder vergessen, weil das wird dann keine Sau interessieren. Also ich Potenzial hat er da. Man es sieht ja so aus, als wenn die WWE selbst nicht weiß, wohin. Ja, die haben halt immer wieder so eine Idee. Warum hatte The Miz eigentlich jetzt in... Wo waren sie jetzt? Raw? Am Montag. Nee, gestern. Ach so, gestern waren sie in Ecuador und davor Ecuador. Warum war The Miz im Main Event? Weil du den halt immer bringen kannst für so eine Sache. Wen sollen sie sonst nehmen? Naja, ich weiß, dass es Notfall war wegen Jericho. Ja. Weiß ich nicht. Nee, das ist halt das Problem. Du hast sonst wieder keinen, den du da hinstellen kannst. Du kannst einen Ziggler da hinstellen, aber ich weiß gar nicht, gegen wen hat Ziggler hier Rest. Ziggler gegen Cena. Ja, gut, Sätze drehen können. Eben. Ist mehr History da zwischen Miz und Cena und auf der anderen Seite auch zwischen Ziggler und Punk. Aber das ist okay, also damit kann ich leben. Ich kann da auch sehr gut mit leben. Vielleicht aber war die Überlegung, ich bin überrascht, vielleicht war weil Überlegung, ja der Trend von The Miz sehr, sehr runterging. Ja, vielleicht war die Überlegung, wir stellen in guten und nicht ganz so guten zusammen, sprich Cena und Ziggler. Und das ist Match, weißt du, das hättest du vielleicht zwischen Cena und The Miz, erinnere dich mal an das Match bei WrestleMania, das war eine Katastrophe. Und so hast du dann vielleicht zwei einigermaßen gute Matches gehabt. Kann sein. Okay, ja. Du so weit denken. Aber wäre möglich. Aber Mason Ryan schmeißt mal raus. Mason Ryan schmeißt mal raus, ja. Michael McGillicuddy. Persönlich, das Erste, was ich machen würde, ich würde ihn zu NXT schicken und ihn dann als Joseph Henning da antreten lassen. Eben. Der McGillicuddy ist der Frauenname, ne? Boah, da kenne ich jetzt den Name von seiner Mutter. Ja, klar. Ja? Ist ein wirklicher Name von seiner Familie. Aber das finde ich total bescheuert. Absolut. Lass ihn Joe Henning sein, so wie es sein muss, und schicken zu NXT. Henning so. Nee, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Da ist er wieder. Ich würde ihm so den Namen geben, den er hat, Joe Henning. Jeder wüsste, wer es ist, letzten Endes. So ein bisschen. Aber da sind wir doch wieder bei dem scheiß Thema, dass die WWE gute Leute aus den Indies holt, ja, und denen Gimmicks gibt, Namen gibt, Gimmicks gibt, und ja, die fühlen sich doch da gar nicht drin wohl und können sich eventuell auch gar nicht damit identifizieren. Ja, ich weiß, dass es da rechtliche Gründe sind, so dass du die Namen festschreibst, ja, also schützen lässt, und hast du ja jetzt bei Kennedy gesehen, so, ja. Kennedy muss jetzt bei TNA unter Anderson auftreten. Das macht schon Sinn, absolut. Ja, aber es macht bei ihm ja keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Nee, bei Joe Henning war davor, ich weiß nicht, ob man das zählen kann, bei der WLW, das ist irgend so eine Nasengeschichte da aus Iowa. Also nee, es geht ja darum, dass wenn sie ihn zum Megastar machen, ja, er seinen bürgerlichen Namen ja nicht Er würde aber viel mehr Sinn machen, er würde den Namen nicht verkaufen können, als wie Michael McGillicuddy, weil Joe Henning ist für mich der Name, der definitiv mehr Aufsehen erregt. Aber stell dir doch mal vor, rein hypothetisch, McGillicuddy wäre jetzt zweifacher World Champion und Headliner von WrestleMania. Ja, ist er aber würde nicht. Jetzt entlassen werden. Der ist er aber nicht. Das ist, ich hat muss, er, hätte Arsch Kette, ja. Ja, also er heißt halt jetzt Michael McGillicuddy und ist ein Nichts. Sie verpflichten ja keine Leute so, weil sie denken, oh, das könnte ein guter Undercarder sein, sondern so immer, ne? Das weiß man immer nicht. Vielleicht wollen sie ihn auch nur vom Markt weg haben, weil wenn ich jetzt TNA gewesen wäre, hätte ich ihn geholt, Joe Henning genannt, und hätte ihn, wann ist er zu WWE? Ich glaube 2008, 2009 ist er zu FCW gekommen. Und lange sind wir eigentlich schon. Irgendwie so in den Dreh, ist ja mal vorstellt, sind wir ja mittendrin. Okay. Ist er zu FCW gekommen und ey, wir sind echt noch nicht mal mit der ersten Frage durch. Ja. Und das ist so peinlich. Und dann hätte ich an TNA Stelle tatsächlich Kurt Hennig gebracht, da hatten sie ja auch noch Booker mit am Start, Kurt Angle und so weiter, hätte da reinpassen können, irgendwie so ein Legacy-Teil machen können. Weißt du, also so der junge Mann hier, Mr. Perfect Zone und so, irgendwas hätte man da bestimmt drehen können. Und nicht so, wie es in der WWE war, dass man ihm am Endeffekt eine Vignette gibt am Anfang und sagt, das ist übrigens der Sohn von Mr. Perfect, und danach wird letzten Endes mehr oder weniger davon nichts mehr gesagt. Also der ist wrestlerisch schon ziemlich gut, aber McGillicuddy, das geht nicht. Hä? Michael McGillicuddy und so als Name, daran, ne, halte ich mich wirklich auf. Also das geht okay. Nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich könnte er gut als Stunt-Double für Russell Crowe dienen. Ja. Bisschen Bart muss er jetzt langsam wegmachen, weil der wächst ja wie bei mir die Arschhaare. Und ansonsten kann ich mit ihm nichts abgewinnen. Er hat einen komischen Körper, komische Anatomie, ich weiß nicht. Und das Micwork, er hat ja jetzt vor einigen Wochen bei NXT mal diese Fehde da mit Percy Watts, oder wurde damit involviert, dass Percy Watts ja irgendwie immer Leute eventuell, ja, Backstage umhaut und immer irgendwelche Ring-Gear-Sachen von Percy Watson da in der Backstage-Area liegen. Und da hat man auch manchmal Michael McGillicuddy reden hören, und ich finde ihn grundsätzlich so overall scheiße. Gebe ich dir fast recht, aber ich habe ihn jetzt neulich bei Santinos YouTube-Show da gesehen, da fand ich ihn nicht schlecht. Okay. Aber das ist natürlich immer so, insgesamt gebe ich dir vielleicht fast eher recht. Ich persönlich würde ihn zu NXT schicken. Was würdest du mit dem machen? Ich würde, er war jetzt lange genug bei NXT, tut mir leid, und lässt du den Hammer sozusagen fallen? Ich würde, ja. Okay, würde ich. Den gebe ich dir. Jetzt habe ich nämlich einen frei für später mal. Wenn wir dazu noch kommen, heißt es hier in der Sendung. Rey Mysterio, R-Truth. Mysterio, müssen wir kurz sagen, er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, ne? Ne, er hat um die Zeit verlängert, um die er verletzt ist. Ja, es sind 11 Monate, ne? 10, dachte ich. Ist, ja. Der Chris. So ein Arschloch, he? Sagt er da einfach 10 Monate. Ja, ist halt kein Jahr. Verstehst du das nicht? Ist halt kein Jahr. Schubst dich, glaube ich, in New York irgendwie in Hudson ist, oder ist, so. Ist halt einfach kein Jahr. 10 Monate sind kein Jahr. Verstehst du? Da fehlt praktisch okay. Der komplette Sommer. Chris, das ist kein Jahr. 10 ja, Monate. Ist okay. Ja, ist okay. Hat er verlängert um 10 Monate in dem Fall. Das ist also fast ein Jahr. Wenn wir bei WrestleMania in der Arena sind, lege ich unter deine Füße eine Brasilien-Flagge und sage ich dann, du hast drauf rumgetrampelt. Ja, und ich gieße mein Wasser aus und dann rutscht du auf der Eisscholle aus. So, also Rey Mysterio wird's den, also ich würde den auch nicht entlassen, der Crowd auch seinen paar Cent und den würde ich nicht entlassen. Für wen jetzt? Rey Mysterio. Quatsch, hör auf. Ne? R-Truth, wie sieht's da bei dem aus? Finde ich, eigentlich kannst du auch drinnen lassen. Der geht, läuft auch immer mit so. Jetzt als hier finde ich ihn großartig. Ja. Als Comedy hier finde ich ihn großartig. So diese kurze Phase, die er hatte nach Capital Punishment, man weiß es nicht genau. Ich hänge mich immer noch an dieser großartigen Rede mit Ricardo Rodriguez auf. So diese Phase, die fand ich echt ganz cool. Da war er nicht zu Comedy-mäßig. Er wurde noch ein bisschen wenig ernst genommen, weil er halt echt so ein grimmiger schwarzer Mann ist. Und nö, der kann ruhig bleiben, aber der macht nicht mehr lange. Der ist bald 40 schon. Ich verstehe ja tatsächlich nicht, warum man ihn nicht darstellt als, und bitte alle Schwarzen, die jetzt bei weil er keine zuhören. Zukunft hat, mein Freund. Nee, warte er ist mal, sehr ich wollte erst mal sagen, wie ich ihn darstellen will. Bitte er ist sehr alt. Das ist mir scheißegal. Wie ihr schwarzen Zuhörer, bitte seid nicht böse. Ich benutze dieses Wort tatsächlich nicht, um Rassendiskriminierung an der Stelle durchzuführen, sondern tatsächlich nur ums. Nee, das finde ich ja noch schlimmer. Und zwar würde ich ihn wirklich so als richtigen Bad Nigger darstellen. Wirklich so ein richtig. Er hat einfach den Look, dass er so ein richtiges Arschloch sein könnte, der mit seiner Kette und seinem Baseballschläger Leute das Ding in die Fresse wächst. So könnte aber ich mir dann würden vorstellen. Wahrscheinlich wieder irgendwelche schwarzen Menschenrechtler auf die Barrikaden gehen. Alle Schwarzen sind da nicht so. Nee, ich glaube eher, dass das Problem dann wäre, dass man tatsächlich, wenn man ihn so hart darstellt, dass das die WWE schon wieder nicht will. Also dass ihn das und sie finden ihn, denke ich mal, super jetzt, wenn er so lustig ist. Das gefällt mir. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dieses mit Little Jimmy selber peinlich findet. Ich glaube, dass er am Anfang einfach also würde ich jetzt einfach sagen, er hatte die Idee, um sich so ein bisschen outstanding zu machen, seinen Charakter so ein bisschen freakig zu machen und dann das Problem, haben wir ja schon mal angesprochen. Wenn das die war WWE ja auch super, diese Promo da mit Triple H, ne? Einmal kurz ist das super, aber jetzt ist das halt einfach sein verficktes Gimmick. Ja. Und ich bin wirklich heidefroh, dass sie nicht den Fehler gemacht haben und ihn als Tag-Team, nachher turnt er noch gegen Kofi Kingston zusammen mit Little Jimmy, irgend so ein Scheiß. Ey, ich hoffe nicht. Oder stell dir mal vor, Lily Jimmy turnt gegen R-Truth. Das wär's, ne? Dann würde ich mich aber schon wieder totlachen. Übrigens, an der Stelle, du, wenn wir schon bei TNA sind, die du ja jetzt angucken wirst demnächst, muss ich sagen, Joe Park, eigentlich Chris Park, den kennt er natürlich als Abyss, großartig. Okay. Großartig. Schau es dir an. Am Ich gucke TNA doch super. Sehr regelmäßig und ich hasse ihn. Echt? Ich finde ihn so schlimm. Grandios, er overactet so und er schwitzt so krass, Alter. Ich finde den so, wie er die Rolle spielt, ist... Er ist so ein richtig dreckiger, schleimiger. Ja, aber das ist doch die Rolle, wie er die spielt, ist doch so unfassbar geil und TNA weiß auch genau, wie sie ihn einsetzen muss. TNA war schon mal generell nichts. Doch, die machen das großartig. Diese Storyline ist großartig. Die ist großartig. Die ist groß, groß, großartig. Ey, ich glaube, der Falsche guckt TNA. Ich finde das so unfassbar geil, aber darüber reden wir am Dienstag. Santino Marella, für mich persönlich, ich würde ihn halt drinnen lassen aus dem Comedy-mäßigen Gesichtspunkt. Zu NXT würde ich ihn nicht schicken. Ja, bei NXT finde ich, sollte ein bisschen mehr Wrestling im Vordergrund stehen und ja, lassen in der Firma, aber nicht zu NXT. Ich würde ihn so lassen, wie er ist. Also, dann kommen wir jetzt zu einem Namen, ich bin mal gespannt, da wird vor allen Dingen der Matze gespannt sein, nämlich Tensai. Mhm. Matt Bloom, ich weiß, dass du nicht so viel von ihm hältst, aber schieß mal los. Ich würde ihm auf jeden Fall erstmal mehr Zeit geben. Vielleicht ist es sogar der richtige Weg, irgendwie ihn gerade bei Superstars antreten zu lassen. ja, wo geht der Weg hin? Es ist eventuell sogar dieselbe Zwickmühle wie mit Brodeus Clay. So, ich meine, Blum, er bekommt auch Schwächen, aber verloren hat er noch nicht, ne, so richtig. Nee, absolut nicht. Der ist eigentlich, hat alles weggebasht, was du momentan wegbashen kannst. Cena, CM Punk und natürlich aber die anderen Schnappsachen. Er kommt halt Schnappsen überhaupt nicht over. Er kriegt keine Reaktion und das ist ein wichtiger Indikator. Also gib ihm mehr Zeit so und er wird kein Main-Eventer. Ja, ich würde mal sagen, um dass er Main-Eventer wird, muss man ihm erstmal den Spot geben. Also hätte man das zum Beispiel mit Cena... Hat die Chance gekriegt, so wäre die Masse ausgeschlippt, wenn er Cena... Fand ich nicht. Man hätte das fortführen müssen. Man hätte das tatsächlich fortführen müssen. Das war für mich zu wenig. Dieses eine Match und dann davon auszugehen, dass jetzt irgendwas, sie haben ihm ja, es gab ja die Chance als Zuschauer noch nicht mehr, dass danach was passiert. Eigentlich. Ey, die Leute haben abgeschaltet wie bis zum Abwinken. Das war die London Show. Das ist immer schwierig, was Ratings angeht. Das war die London Show, die schon vorgetaped war. Die Leute haben die Spoiler gelesen, haben gelesen, wahrscheinlich Tenzer gegen Cena gibt mir nichts, obwohl das Match nicht schlecht war. Muss man definitiv sagen. Ach. Alter. Ich fand es nicht schlecht und ich bin der Meinung, wenn man dann, klar, man hat einen anderen Engel auf der Story, auf der Karte gehabt mit Brock Lesnar, weil das war ja noch vor Extreme Rules, aber hätte man das Ganze vielleicht nach Extreme Rules gebracht, die Cena-Storyline mit Roy Nidus nicht gebracht und dann hätte man die folgende Raw-Ausgabe einfach damit beginnen lassen müssen, dass Cena sauer ist auf Blum und den irgendwie in der nächsten Raw-Ausgabe vor die Fäuste wieder bekommen will. Irgendwie sowas hätte man machen können. Aber bis jetzt wird er halt relativ farblos dargestellt. Aber im Ring finde ich ihn gut. Ich bin noch so am Schwanken. Also ich finde ihn nicht schlecht. Besser als am Anfang. Aber er ist, ja, da fehlt halt irgendwie so, wenn du so ein Gimmick hast, musst du es auch darstellen. Da kannst du ihn nicht nur einfach zum Ring latschen lassen, sein Match machen lassen und das war's. Da muss ein bisschen mehr kommen. Aber ich finde, Tensei grundsätzlich, jetzt wird es langsam schwierig halt, weil das Ding jetzt durch ist so langsam. Aber ja, jetzt ist er schon in so einem Flow, jetzt ist er in der Menge der WWE-Stars. So hätte man ihn angekündigt, so mit dem Star, der 30.000 Jahre in Asien war und hat da an seinem Kampfstil gefeilt und er ist jetzt evolved, was weiß ich. Und dann kommt hier Lord Tensei, bam, und haut dann auch gleich Cena auf die Fresse und dann hast du erstmal einen Impact. So, aber jetzt, Pille-Palle, ja, hier, kommt alles zu kurz. Tensei und jetzt ist er mal wieder weg und dann ist er bei Superstars und dann kommt er mal wieder und haut Cena auf den Arm. Das ist alles so wischiwaschi. Ey, zieh es durch und fertig. Aber dann, wenn nicht, dann lass es. Kommt alles zu kurz, gebe ich dir absolut recht. Und was ich dich noch fragen wollte... Es fällt gerade das Mikrofon auseinander. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe auch eine technische Frage. Komme ich eigentlich mit einem verzerrten Ton bei dir an oder hört sich das gut an? Nö, wie immer. Okay, super. Gut, also Tensei, was machst du mit dem? Aber ich finde es gut, dass du das nach 1:10 fragst. Ja. Was machen wir mit Lord Tensei? Also ich lasse ihn da. Vielleicht erstmal. Du hast die Chance jetzt vertan, so einen Mega-Impact zu machen. Alle kennen ihn jetzt, alle wissen, was er leistet, ja, sag ich mal. Und ich finde, du kannst es noch bringen. Ich finde, wenn du ihn jetzt zum Beispiel einfach mal Santino wegquaschen lässt, gibst ihm den United States-Titel und startest dann mit ihm Programm. Zum Beispiel gegen, lass mich mal überlegen, über wen wir gerade so geredet haben. Was? Bei Hawkins. Nee, tut mir leid. Den gebe ich dir da nicht. Es ist schwierig. Bei Raw hast du diese, also sie haben momentan viele Heels, aber so die richtig guten Faces fehlen halt einfach. Und vor allen Dingen Faces, die ich dann verbraten würde für den United States Titel. Aber ich würde ihn vielleicht gerne mal gegen Mark Henry oder so sehen. Gerade auf so einem Midcard-Niveau. Und dann eher Mark Henry als Face, wobei Mark Henry als Face ist auch schwierig. Aber es ist echt schwierig, weil dir fehlen momentan gute Faces einfach, die du dementsprechend, weil das ist das Problem, was wir oft bei Cena angesprochen haben. Um Cena hier zu tun, brauchst du einen guten Face. Und das fängt wirklich schon auf so einer Ebene an wie Tensei. Um den einfach richtig gut overzubringen, hast du genau ein Face. Das ist John Cena. CM Punk gebe ich auch noch Credit, was das angeht. Und dann wird es schon schwierig. Also wenn ich jetzt bei Raw bleibe. Klar, du hast noch Sheamus, du hast noch Randy Orton. Aber das sind 4 Leute und ja, hast ja noch ein paar andere Wrestler, die auch overkommen sollen. Also das ist schwierig mit Tensei, da gebe ich dir schon recht. Aber ich würde ihn nicht entlassen. Nee, würde ich auch nicht. Nee. Kommen wir zu The Miz. Den würde ich persönlich jetzt erstmal, weiß nicht, ob ich das entlassen nennen soll, aber eine Pause geben. Den würde ich ein halbes Jahr weg, einfach weg. Ja, der Typ ist, den haben sie so am Boden mittlerweile, es kann einfach nicht mehr schlimmer kommen für ihn. Und ich hoffe wirklich, dass sie ihn dann auch off-air nehmen, wenn er jetzt hier der Soldat James Ryan 3 oder was es da wird, ist. Soldat James Ryan, er hält die Klappe. Nee, The Marine, großartiger Film. The Marine 3. Also wenn er die Rolle dann jetzt bespielen soll, dann hoffe ich, dass er auch nicht mehr zu sehen sein wird in den Shows. Und ich glaube, The Miz würde so eine kleine On-Air-Pause, würde ihm, glaube ich, ganz gut tun. Das sehe ich auch so, ja. Man sollte ihn vielleicht, ja, vielleicht passt es ja jetzt gerade mit James Ryan 3 und also der Film heißt natürlich The Marine. Es müssen ja nun keine 6 Monate sein, ja, sondern es reichen ja vielleicht auch 4. Ja, aber ist ja auch schon eine lange Zeit. Sag mal, wir haben jetzt Juni, also das sind ja nur noch ein paar Tage bis dahin. Dann würde ich sagen, doch bis zur Survivor Series würde ich ihn mal kalt stellen. Zur Survivor Series zurück mit einem großen Impact. Ja, du kannst ihn zum Beispiel als den mysteriösen fünften Mann dann, weißt du? Oder so, und gewinnt dann auch das Match. Hält danach eine Promo, eine großartige, die ja so, ne, just like that, bam, haut er immer großartige Promos raus. Finde ich super. So, aber dann auch mal mit einem kleinen Gimmick-Kniff, ja, dass er jetzt als Eismann wiederkommt, hatten sie ja schon mal, weißt du? Nee, ich würde ihn auf jeden Fall als Face zurückbringen. Ich würde ihn jetzt tatsächlich mal einen Run als Face geben. Guter Punkt, ja. Und ich würde ihn definitiv so rüberkommen lassen, dass er, ja, nicht geläutert ist, aber schon, also ich würde ihn nicht jetzt so diese John Cena Face-Rolle geben, ich würde ihn auch nicht die CM Punk Face-Rolle geben, also die bisschen Arschloch-Rolle, sondern so ein Mittelding halt einfach, ja, also dass er schon noch so ja, aber, Miss ja, mit welchem kann. Aufhänger so. Ja, vielleicht klar. So geläutert, warum nicht so, er hat gemerkt so, dass die Tour nicht so okay war oder so, ich weiß nicht, oder, ja, oder einfach erstmal gegen einen Heel. Er braucht für mich immer noch das I'm Awesome-Gimmick so ein bisschen, ja. Und das ist natürlich schwierig dann als Face. Und das kannst du ja dann als Face auch weiter verwursten. Ich meine, die Kinder in der Arena sind so hohl, so kannst die chatten du schon noch alles. Aber musst du clever dann anstellen, damit es nicht. Das musst du dann clever anstellen, ja. Halt für einen Vierjährigen, ne? Kriegst du, glaube ich, hin. Aber glaub mir, wenn du den zurückbringst als mysteriösen fünften Mann in einem Survivor Series Match. Aber fürs Face-Team dann direkt. Fürs Face-Team hast du erstmal. Und dann wird auch gleich die Halle explodieren, bin ich mir sicher. Hast du erstmal einen Impact. Jetzt lass mal bei den Heels noch in Midcard-Champion mit dabei sein. Den er dann zum Schluss wegpinnt, schwuppdiwupp, hast schon mal eine Midcard-Fehde. Dann gib ihm den Titel. Zum Schluss. Zu TLC hin, ja. Und lass ihn so ein bisschen growen, sag ich jetzt mal, hin zu WrestleMania. Den würde ich ja doch nicht auf dem Main-Event lassen. Ja, oder lass ihn den Team-Captain, den Heel-Team-Captain dann pinnen. Der, weiß ich nicht, dann. Hättest du fast Brock Lesnar gesagt, aber ist ja Quatsch. Das ist Quatsch, ja. Irgendeinen großen Quatsch. Heel, wen haben wir denn da? Ja, Alberto Del Rio. Das könnte zum Beispiel, aber als Captain für das Heel-Team so, und lass ihn pinnen so und dann ein Announcement bei Raw am nächsten Tag machen, weißt so du, und dann schauen du, wir mal, lass sich das mal entwickeln. Weißt du, wen ich gerne gegen The Miz sehen würde? Dean Ambrose. Den würde ich gerne gegen The Miz sehen. Dean Ambrose gegen The Miz, das wäre für mich so eine Geschichte, die könnte mit ähnliche einem The Miz Typen als jetzt, Face. Ich jetzt mal vom ja, aber Dean Ambrose ist halt so ein Arschloch. Das ist so ein richtiges, das ist so ein dreckiges Arschloch. The Miz ist ja mehr so ein Chiller, Glamour, Trullerboy im Endeffekt. Und Dean Ambrose ist halt so ein verficktes Arschloch. Und diese beiden aufeinander, The Miz als Face und Dean Ambrose dann als Heel, glaube ich, wenn du das ein bisschen clever anstellst, hast du eine geile Fehde bis zum Rumble auf jeden Fall. Wenn du also ich muss ganz ehrlich jetzt was sagen, ich muss mal auf die Spaßbremse ganz heftig treten, aber dieses Dean Ambrose-Thema geht mir momentan tierisch auf die Nüsse. Hast du dir mal die Mühe gemacht und bei YouTube ein paar alte Videos von ihm angeguckt? Ich habe mir Matches von ihm angeguckt, massiv jetzt in letzter Zeit. Und aber auch, wo er was zu sagen hat und Sachen erklärt. Nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Schau es dir mal an. Also seine Stärke, ich finde ihn im Ring gut, aber das... Ja, darum geht's. Nein, du verstehst mich falsch. Darum geht es überhaupt nicht. Ich möchte, dass er zurückkommt, sondern dass er debütiert. Aber ey, Alter, er ist Revolution nicht. Jetzt soll Revolution das Drecks-Videogame sein. Alter, ich lach mich tot. Mir ist es aber lieber so. Mir ist es lieber so, ja, als wie... Ja, okay, aber mir geht es darum, dass dieses Drecksthema Dean Ambrose jetzt erstmal hier beerdigt wird. Wenn er kommt, dann kommt er und ich freue mich. Aber ey, ja, aber was sollte noch Dean Ambrose sein? Ja, Vince McMahon geht auf den Pott und was kommt raus? Dean Ambrose oder was? Alter, mir reicht's. Aber ich finde, also Dean Ambrose, so SummerSlam könnte man dann irgendwie irgendwas mit ihm machen. Aber es wird so nicht kommen. Egal. Also meine Traumfehde für Dean Ambrose wäre ja immer noch gegen CM Punk. Ja, in der Zukunft auf jeden Fall. Ich hätte die Geschichte gern gesehen mit Mick Foley. Es hieß ja, Dennis hat das erzählt, dass Mick Foley sich beschwert hätte, dass Dean Ambrose seine Familie damit reingebracht hat und deswegen nicht mehr mit ihm wirken will. Hab ich gehört, ist also nicht, dass das Quatsch ist, was Dennis gesagt hat, sondern dass es angeblich nur darum ging, dass es momentan so ein bisschen auf Eis gelegt ist. Also darf ich kurz Dennis grüßen? Ja, klar. Dennis, bis Sonntag. Zwinker. Zwinker. Wenn das bis dahin überhaupt gehört hat, ist ja schon morgen Sonntag, weißt du ja. Nee, aber Dean Ambrose soll angeblich die Fehde, das mit Mick Foley ist noch nicht verworfen. Ist also, er denn ein schwieriger Typ, weißt du das? Dean Ambrose? Oh, da müssten wir jetzt Matze mal fragen. Also das wüsste ich jetzt an der Stelle nicht. Wenn der Matze zuhört, kann er es mir ja kurz bei Skype mal reinschreiben, ob Dean Ambrose ein schwieriger Typ ist. Ich persönlich habe da noch überhaupt nichts in die Richtung gehört. Naja, wenn er jetzt schon so eine Familiengeschichte und so, das... glaube ich, wie gesagt, nicht. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich der Grund ist. Ich glaube wirklich, dass Mick Foley und Dean Ambrose, das ist momentan aus vielleicht irgendwelchen anderen Gründen momentan Mickey, auch. Haben wir jetzt irgendwie noch einen Time-Bump oder so? Dann würde ich mir noch kurz was zu trinken holen, wenn es noch... Hol dir kurz was zum Trinken. Ja? Aber wir können uns festhalten, The Miz ist raus. Erstmal. Ja, schön hier mit dem Filmdreh zu... Also den entlassen wir. Okay. Sequel Nummer 18. Finde ich gut. Ja, könnte man gut verknüpfen und es würde ihm sehr gut tun, glaube ich. Auch ihm körperlich vielleicht. So, Baby, dann hol dir was zum Trinken. Ich mache ein paar Plugs an der Stelle. Mach das. Ihr könnt natürlich oder solltet natürlich bei uns, bei unserer Facebook-Gruppe Mitglied werden. Das geht am einfachsten, indem ihr auf cultofpersonality.de geht. Dann findet ihr erstmal rechts Socials. Das ist schon ein Facebook-Zeichen. Da könnt ihr draufklicken und gefällt mir klicken. Danach kommt MVP der Woche. Da könnt ihr voten. Dann kommt MVP des Monats April, da könnt ihr auch noch voten. Da stehen übrigens Brock Lesnar, Daniel Bryan und Rosa Mendes zur Wahl. Und dann kommt auch schon dieses Facebook-Gruppengeschwafel und ihr könnt direkt auf Gefällt mir klicken. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr einer derjenigen werden, die es schon getan haben. Also das an der Stelle sei verraten. Dann, wie gesagt, das mit den Fragen. Es ist eine sehr ausführliche Frage, die wir jetzt hier gerade beantworten vom Hirsemann. Aber deswegen ja auch diese Sendung. Und wir haben noch ein paar andere Fragen, die werden wir wahrscheinlich dann in einer Folgesendung erst unterbringen. Aber sei es drum. Wir geben uns ja Mühe. Wir wollen eure Fragen beantworten. Und ihr seht, wir nehmen uns wirklich viel Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Also wenn ihr welche habt, schickt die einfach an Cult of Personality Podcast. Hallo Chris, du bist wieder da. Schickt die einfach an cultofpersonalitypodcast@gmail.com oder natürlich bei Facebook könnt ihr die posten in unserer Facebook-Gruppe. Die könnt ihr übrigens auch per Link erreichen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wie das geht. Haben wir uns nämlich was ganz Cleveres einfallen lassen. Ihr gebt einfach nur facebook.com/cultofpersonality.de ein. Und dann seid ihr schon. Und hört euch mein Audioboo an. Genau, Chris ist noch bei Audioboo. Ganz toll. Und ihr könnt natürlich Fragen über Twitter schicken, co.personality. Ihr könnt, am besten geht's per E-Mail, da kann ich es mir am leichtesten. Hast du gerade hier dieses Format nochmal erklärt? Nee, ich habe einfach einen Plug gemacht auf Facebook und habe dann gesagt, dass wir Fragen gerne natürlich auch weiterhin beantworten, auch wenn sie sehr ausführlich behandelt werden. Aber ich glaube, das ist... Aber es wird nicht die einzige Q&A-Session sein, das wollte ich noch kurz loswerden. Ich will mir damit ja auch Zeit lassen, wenn der Hirsemann hier so eine Frage stellt, dann möchte ich ihm auch die gehörige Aufmerksamkeit zukommen lassen und das nicht so abwichsen. Nee, auch verdient. Ja, nee, ich möchte nur sagen, so dass wir relativ spontan, dann die zweite und dritte und vierte und fünfte Q&A-Session machen, ne? Ganz genau, das läuft ähnlich wie heute ab. Irgendwann mittags kündigen wir an, es wird die Sendung geben, so wie der Chris oder ich Zeit habe. Was trinkst du? Wie gesagt, laufender Katzenbeißer. Mhm. Samt Rot, Qualitätswein steht dran. Ich trinke einen samtigen Coca-Cola Zero Pechschwarz. Den habe ich übrigens auch noch hier neben mir stehen, immer zum Nachspülen. Ich finde, der geht immer, oder? Eine der schöne Zero geht immer. Läuft. Das läuft. Chris, wir müssen tatsächlich fast ein bisschen Tempo machen. Und? Tyler Rex ist der nächste auf unserer Liste. Webspace-technisch oder weil es sich keiner anhört? Doch, die Leute, die hören zu für so einen Eurovision Song Contest-Abend. Gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir kommen zu Tyler Rex. Für mich persönlich... Also ist der Webspace oder wie? Nein, wir können durchsenden bis morgen früh. Wir können gerne durchsenden. Übrigens, da ist noch was geplant. Im Sommer, kann ich an der Stelle mal verraten, da wird es unter Umständen die erste 24-Stunden Cult of Personality-Sendung live geben. Bitte? Warum weiß ich denn davon nichts? Weil es mir heute erst eingefallen ist. Das ist nämlich meine irgendwie so ein Guinness-Buch verdingst? Nee, da ist meine Frau im Urlaub mit meinem Kind und meinen Schwiegereltern. Und da habe ich ein ganzes Wochenende Zeit, mal 24 Stunden durchzusenden. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich 24 Stunden dann mit Material fülle. Aber warte jetzt mal ab. Ist im Juli, also schon mal da Kalender frei halten. Wie sieht denn das mit dem Guinness-Buch aus? 24 Stunden reichen da lange nicht. Ich weiß, dass es in Berlin mal eine Sendung gab, die ging von Freitagmorgens bis Montagmorgens. Also das sind ein bisschen mehr als 24 Stunden. Stimmt, ja. Kann man so rechnen. Mathematisch nichts vormachen, merke ich. In der Hinsicht war ich Mathe immer sehr gut. Ich habe übrigens bei meiner Abschlussprüfung in Mathe eine 1,2 geschrieben. Tyler Rex ist ein bunddeutscher Mädchen, ne? Oder wo warst du? Ein bunddeutscher Mädchen. Ja. Ja, Mensch, jetzt haben wir schon ein Fünftel vom Roster durch. Geht's weiter, ne? Tyler Rex ist für mich raus, ganz ehrlich. Also der absolut. Zieht. Oh. Ich war ein bisschen angefixt, als er vor. Ah, es ist, glaube ich, schon. 30, 35 Jahre ist das, glaube ich, her, als er in dem Traditional Survivor Series Elimination Match dabei war. Weißt du das noch? Nein, das ist nämlich falsch. Das war bei Bragging Rights oder wie dieser Pay-Per-View hieß, als 7 von SmackDown oder so gegen 7 von Raw antraten. Das mag sein, aber da warst du doch auch schockiert. So, wer ist denn das? Hallo? Vorher kanntest du ihn ja nur bei ECW als Surfer. Ja, das habe ich und gar nicht jetzt irgendwie so als Mean-Monster-Typen so hat man auch sehr schnell wieder fallen gelassen, so wie die WWE nun mal ist, sehr unkonsequent. Also Tyler Rex fand ich, von Anfang an hat er bei mir nicht gedrawt, absolut nicht. Also das war für mich tatsächlich keiner, den ich da auf der Liste hatte. Bragging Rights war es übrigens. Da hat er sein Redebüt, oder wie man es nennen soll, wieder gefeiert. Ja, also der funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kann da überhaupt nichts anderes sagen. Also der ist mir sowas von Latte, der Typ. Deswegen raus mit dem. Ich würde ihn auch entlassen, ja. Zack Ryder. Chris. Zack Ryder, ja. Es war ja vor einem Jahr mit dieser Internet-Sensation-Geschichte, war das ja wirklich super. Und als er dann United States Champion wurde, habe ich mich auch gefreut, als er mit Big O und seinem Vater da gefeiert hat. Und ich habe mich ja wirklich für ihn gefreut und ich fand das auch irgendwie super. Also wenn man ihn ein bisschen ernsthafter darstellt, ist er ein absolut okayer Typ, finde ich. Er ist auch okay am Mic. Also sieht man ja an seiner Show. Am Mic, Entschuldigung, das wollte ich sagen. Für mich ist er schon durch. Irgendwie in der. Ja, für dich ist er schon durch, aber ey. In der Rolle. Sie misst es auch durch, aber gib ihm doch eine Pause, so. Ich würde Online-Sendung irgendwie in die Sommerpause oder so und dann starte durch. Ich würde ihn nicht entlassen, aber ich würde ihn halt so in Santino Marella-Manier bucken und es würde mir wehtun. Weil ich glaube, er hat mehr drauf. Ricky, würde ich Wrestling in Seasons machen? Du, das ist unfassbar. Das ist halt auch noch eine Frage. Da argumentiere ich ähnlich wie du, aber zu der Frage werden wir wahrscheinlich heute nie mehr kommen. Mal sehen, vielleicht doch noch. Ich wusste wirklich nichts von der Frage. Es ist nachher eine Frage gewesen, pass mal auf, jetzt muss ich mal. Aber das Denken habe ich schon seit x Jahren, so dass man Wrestling in Seasons machen kann. Um irgendwie. Pass auf, hier wird nämlich gefragt, wie wir das finden, dass es aktuell kaum noch Storylines gibt und die letzten beim Pay-Per-Views, dass da die Matches erst in der Show letzten Endes besetzt wurden. Das gab es ja davor auch schon. Und da habe ich auch so ein Modell. Vielleicht nicht Seasons-mäßig, das ist auch so ein bisschen in meinem Kopf, aber ich habe mir gedacht, warum nicht das UFC-Modell machen? Aber die Frage wollen wir ja ein anderes Mal beantworten. So. Ja, aber du kannst kurz sagen, du kannst das mit den Seasons jetzt nicht mehr machen. Wenn mir die WWE gehören würde, würde ich es auch nicht mehr machen, denn du hast mit Raw und SmackDown halt die Longest Weekly Shows. Und das ist schon irgendwie ein. Ja, aber das ist ja auch ein Blender. Ist ein Blender, ja, natürlich. So, wenn du da diese Liste hast mit Simpsons, Lassie und Quincy oder was weiß ich, ist schon ein Blender, aber ey, es ist schon ein Milestone, ist schon krass. Das juckt aber auch im Endeffekt keine Sau. Also es absolut bringt nicht, aber dazu, es ist ein Milestone. Einzuschalten. Ja, wäre mir persönlich Latte. Ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt dann im August abfeiert, dass wir ein Jahr sind oder wenn wir die 100. Folge haben, das ist mir alles sowas von scheißegal. Deswegen, da gebe ich wirklich, das ist aber immer so eine persönliche Geschichte, da gebe ich halt nichts drauf. Also gut, da gibt's andere. Sei es drum. Zack Ryder trotzdem für mich. Aber wir machen zur 100. eine neue Homepage, ne? Ja, Homepage machen wir. In schwarz. Zack Ryder persönlich würde ich, wie gesagt, lassen. Weil den kannst du halt immer wieder rausbringen und die Leute feiern seinen Entrance ab. Und dafür ist er gut. Dafür wäre er bei NXT verschenkt. Man könnte mit ihm vielleicht sowas machen, dass er endlich den Quatsch mit seinem Headband da wegmacht, dass er vielleicht tatsächlich heel turned und so ein bisschen angekotzt ist davon, dass die WWE ihn jetzt nicht mehr richtig pusht und jetzt so ein Mean Guy wird, aber es wird dann auch alles so viel mit den Heels und lass ihn so, wie er ist und lass ihn da rauskommen. Die Leute sollen ihn feiern, er soll 3 Minuten Squash-Matches haben und das ist dann halt eben Zack Ryder. Das ist Zack Ryder, ja, genau. Machen wir die Diven auch? Wie bitte? Machen wir die Diven auch? Nein, kommen wir auch. Dann sind wir jetzt bei SmackDown. Achso, ich dachte bei Sakamoto. Ja, aber den würde ich jetzt noch nicht mit rein. Ich habe ja mit Matze drüber gesprochen, der ist ja auch bei FCW gewesen. Und ja, er hat gesagt, er war eigentlich der schlechteste von den 3 Japanern, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Okay, das ist interessant. Was In-Ring angeht. Das war eigentlich nur ein Spaß mit Sakamoto, ne? Nee, aber es war trotzdem interessant, weil Mats hat aber gesagt, dass der ziemlich geile Kicks hatte. Und da habe ich gesagt, genau dafür passt er halt ideal an Tensais Seite, weil diese Kicks, diese, weißt du, dass er so von außen eingreift und einen richtig sicken Kick loslässt. Dafür, an Schädel, ne? Ja. Das ist halt geil. Ist so, ja, genau. Dann brauchst du jemanden, der einen guten Kick zeigen kann, weil das nützt dir überhaupt nichts, wenn der gutes Mat-Wrestling hat. Da passt der Name Sidekick ganz gut, ne? Sidekick, ganz genau. Das ist ja niedlich. Ja, das ist Form heute. Heute läuft's. Aber Sakamoto würde ich einfach an Tensai Seite lassen und fertig erstmal. Mal gucken, was sich entwickelt. Ich würde nicht turnen lassen gegen Tensai, das passt nicht so richtig. Aber ich würde ihn an seiner Seite jetzt erstmal lassen. Mach mal. Alberto del Rio. Der ist der nächste und unumstritten für mich. Ja. Wenn das dein Plädoyer war, absolut. Das war's. Können wir jetzt direkt weiterskippen. Großartig, so wie er ist. Du hättest ihn ja auch gerne als Face, hast du mal gesagt, ne? Ich würde es mal gerne sehen. Also ich finde ihn als Würde ich auch gerne sehen, aber hey, ey, never change winning Mexican, sage ich mal. Ist natürlich und lass den so. Ich finde ihn großartig. Es ist schwierig, es ist tatsächlich schwierig, wenn du den jetzt als Face wieder bringen würdest, ob er dann nicht so ein bisschen an seinem Momentum verliert. Ja, dass er dann zu sehr eingebremst wird, weil ein wichtiger Teil an seinem Gimmick ist halt einfach so, dass er der Aristocrat ist und die Leute ja, runter. Großartig. Ja, also es ist. Er hat aber hässliche T-Shirts, ist mir aufgefallen. Die von der WWE meinst du? Mhm, dieses ja, mit der Münze ist richtig hässlich. Das sieht scheiße aus, das stimmt schon. Aber lass mal noch ein bisschen rumspielen. Aber ich muss trotzdem noch mal kurz sagen zu Alberto Del Rio, dass er für mich momentan so ein bisschen unter Wert gehandelt wird, weil eigentlich ist das der Typ 2011 gewesen. Absolut. Und ich hoffe, aber ich vermute mal, es wird nicht passieren, aber ich hoffe, dass er Sheamus den Titel abnehmen kann bei No Way Out. Und ja, für mich. Das glaube ich nicht, nee. Ja, für mich ist das mit einer der größten, den sie momentan im Roster eigentlich haben und der gehört. Ja, aber das Vertrauen soll ja wohl sehr geschwunden sein, weil er ja announced hat, jetzt vor einigen Wochen, dass er nicht so lange mehr wrestlen will. Ja, kann so, ich und nur verstehen. Auch jetzt sehr bald passieren soll. Er wird ja nur dargestellt wie ein Idiot, wenn er einen Titel hat. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Wenn ich da andere Alternativen hätte, dann bloß weg, bevor er da Rückenschmerzen kriegt. Also, ja, klar, guter Punkt. Ja, aber entlassen würde ich nie. Niemals. Antonio Cesaro, besser bekannt vielen wahrscheinlich noch unter Claudio Castagnoli, der Schweizer, der Deutschsprachige unter den WWE-lern. Hau raus. Für mich ist er der Prototyp dessen, dass man einem Wrestler nicht einfach ein Gimmick aufsetzen kann. Also dir gefällt das nicht, wie er momentan dargestellt wird? Gefällt es dir? Ich finde es okay. Man muss irgendwann davon wegkommen mit dem Rugby-Scheiß. Aber um ihn erstmal so ein bisschen reinzubringen, finde ich es ganz okay. Matze hat auch gemeint, dass Oksana an seiner Seite störend ist. Ich persönlich finde es okay, aber es darf nicht zu lange gehen. Also das sollte sich relativ schnell von diesem, wenn man ihn ernst nehmen will, von diesem Comic-Zeug lösen. Nicht, dass er hier so ein zweiter Escobar, wie hieß der nochmal? Ricardo Escobar oder wie hieß der Typ da? Ja, den kannst du gar nicht kennen, weil der glaubt nur zweimal bei SmackDown aufgetreten ist, zusammen mit Vicky Guerrero. Nein, weil er halt so wenig da war. Mein Gott, Chris. Wie sah der aus? Das war so einer mit hintergeschleimten Haaren. Wie hieß denn der nochmal? Ricardo Escobar oder irgendwie so hieß der. Ricardo Escobar, wie hieß denn der nochmal? Escobar, WWE. Irgendwie hieß er auf jeden Fall. Eric Escobar hieß der. Schick mal bitte den Link von dem Bild, das sagt mir doch was. Sagt dir was? Klar. Warte mal, was ist jetzt mit dem? Der wurde relativ schnell entlassen. Nach seinem Debüt. Warte mal, schick mal den Link. Ja, bleib ganz ruhig, Chris. Der Connor. Rex Apple da. Eric Escobar. Danke, Connor, an der Stelle. Einer unserer Hörer hat uns aus der Patsche geholfen. Könnt ihr auch immer tun. Wenn wir nicht weiter wissen, das ist oft genug der Fall. Einfach uns stimmt, kurz. Ja. Der war ganz kurz dabei. Eric Perez heißt der richtig. Jetzt müssen wir mal ganz gucken, was hier so. Das war doch der Loverboy von Vicky, ne? Es war so ein ganz kurzes Techtelmechtel. Ganz genau. Genau, ja, bitte. Nur so ein paar Tage. Aber um den soll es ja jetzt nicht gehen. Wie kam er denn überhaupt darauf? Wir schweifen schon wieder ab. Weil. Antonio Cesaro. Südamerikaner ist? Nee. Wir waren bei Antonio Cesaro und ich habe, glaube ich, gesagt, dass man ihn nicht zu lange an der Seite von Oksana stellen soll. Nicht, dass es nachher so endet wie mit Eric Escobar. So war's. Okay. Und so waren wir ja. Ne? Also Cesaro, wie gesagt, den ich finde schon ganz okay, wie sie ihn darstellen. Und ich hoffe aber, dass er relativ schnell aus diesem... War er bei SmackDown diesen Freitag? Ich hab's nicht geguckt. Mhm, ja. Na gut. Das interessiert mich leider nicht aktuell. Und ich finde... Du musst es jetzt gucken, ne? Weil ich dann nicht gucke. Ja, das ist noch ein bisschen mein Problem. Wollte ich heute machen, aber dann habe ich wieder Besseres vor jetzt nachher. Heute Nacht ist nämlich noch UFC. Unfassbar, dass man Besseres vorhat, wenn so ein geiles Wetter ist, ne? Ja, mir geht's mehr um die Zeit dann heute Nacht, wenn UFC 146 stattfindet. Nur Heavyweights auf der Card. Auf der Main Card. Machst du da eine Countdown-Show? Nein, da mache ich keine Countdown-Show zu. Da fehlt mir das Fachwissen. Ich guck's mir lieber an. Da fehlt mir tatsächlich das Fachwissen an der Stelle. Okay. Aber wird großartig. Und Junior Dos Santos wird seinen Titel verteidigen, seinen Heavyweight-Titel gegen Frankie Mir. Wird mit Sicherheit geil. Und natürlich Roy Nelson mit auf der Card. Wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Was sag ich mit diesem King Mo? Entlassen. TNA. Und nicht nur TNA, sondern auch noch, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, danke schön. Bellator, so heißt es. Also, die Idee ist bei ihm, man möchte ihm sozusagen als ersten MMA und Wrestling Champion darstellen bei TNA. Also er soll den World Title gewinnen. Nach diesem Interview mit Dixie, dem Besitzer von Bellator und King Mo, hat er gesagt, dass er niemals Fulltime-Wrestler sein wird und Wrestling niemals seine Passion ist. Ja, er ist großer Wrestling. Nach so einer Contract-Signing immer nicht so gut, wenn man das sagt. Er ist ein großer Wrestling-Fan. Er ist ein richtig großer 80er-Jahre. Er ist großer Wrestling-Fan, aber er hat gesagt, MMA wird immer seine Liebe sein. Ist aber eigentlich Quatsch, weil er wollte damals zu Olympia zum Ringen. Das ist eigentlich sein Background. Das hat er dann, ich weiß nicht, ob er bei Olympia war, auf jeden Fall hat er keine Goldmedaille oder sowas geholt. Und ist dann zu MMA gekommen, aber war schon immer jemand, der Wrestling machen wollte. Und er hat auch zuerst bei der WWE angefragt, aber die WWE hat gesagt, das ist uns ein bisschen zu heiß. Die ganze Geschichte mit deiner Sperre, der ist ja gesperrt wegen, ich glaube, wegen Steroide war es. Nee, wegen, Testosteron-Überschusszeug, blipapo. Und das war der WWE zu heiß und hat TNA zugeschlagen. Und glaub mir, das könnte ganz cool werden. Okay, ja, macht er auch einen smarten Eindruck da bei diesem Interview. Warte mal, der Elias will gerade wissen, wo man UFC schauen kann. Leute, Elias, ich gehe davon aus, du hörst zu. UFC hat einen eigenen TV-Sender auf ufc.com und wenn ihr aus Deutschland seid, könnt ihr es da umsonst gucken, live. Weil in Deutschland kann man UFC umsonst gucken und ihr müsst keine $60 bezahlen. Ist alles kein Problem. Wird übrigens auch im Moonshot-Forum irgendwo erklärt. Müsst ihr mal ein bisschen rumgucken. Oder überhaupt bei Google findet ihr mit Sicherheit genügend Informationen. Einfach anmelden und dann könnt ihr UFC auf ufc.com in einer richtig geilen Qualität umsonst gucken. Also ich streame das immer rüber auf meinen Fernseher und das ist wirklich eine sehr gute Qualität. Okay, super, ja. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall und gerade heute Nacht lohnt sich wirklich. Also ich hätte gedacht, die Card natürlich ein bisschen scheiße, dass Overeem raus ist. Dann ist auch noch so eine andere Pappnase ausgefallen, die ich relativ wichtig fand, aber den Namen mir nicht merken konnte. Und zwar hieß derjenige, den ich meine, der hat den Namen übrigens. Mhm. Und so einer Namen, ja. War einer mit Namen auf jeden Fall, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Und der Name begann, wenn ich mich... Auch mit einem Buchstaben, oder was? Mark Hunt ist ausgefallen. Der ist nicht mehr dabei. So habe ich es wieder geklärt. Ah. Chris, Antonio... Lass ihn erstmal so weitermachen. Würde ich auch sagen. Camacho ist ein Typ, den du gut findest. Camacho finde ich super. Und ich möchte mal wissen, wie der redet. Nee, will ich gar nicht wissen. Lass Camacho und Hunico zusammen in einem Tag Team antreten. Bitte, bitte, bitte. Und das finde ich sowieso großartig. Mit in die neue Tag Team Division irgendwie einsteigen und super. Dann lass Camacho auch reden, so wie es jetzt ist. Ich finde auch Camacho, wenn er talkt, das finde ich so geil. Ey, der Typ ist so ein richtiges Arschloch. Ich würde ihn aber nicht reden lassen, Camacho. Du meinst Hunico. Na, Hunico meine ich. Hunico. Genau. Der soll der Redensführer sein, Camacho des Arschlochs. Wenn ich Hunico reden höre, ich finde das so geil. So, ey. Ja, ihm könnte ich richtig vorstellen, dass er mich und dich abfacken würde mit seiner Hut und was weiß ich. Also ich kaufe ihm das wirklich alles ab. Und Camacho ist ein geiler Big Man. Er hat irgendwie auch ein bisschen Charisma, wie ich finde. Und er ist gar nicht so schlecht im Ring, wie ich finde. Also genau bei Hunico, genau darum geht's. Ich kaufe ihm diese Rolle ab. Er bringt es gut rüber und ich habe ihn da auch live in Frankfurt gesehen. Da kam er als Fake Sin Cara rein, hat sich die Maske vom Gesicht gezogen, hat ein Plakat genommen, auf dem Sin Cara Liebesbekundungen standen und hat es zerrissen. Und alles, wie er das gemacht hat, fand ich super. Also Hunico, Camacho, Tag Team und dann sind sie bei mir. Sind doch immer derselben Meinung, ne? Es wird jetzt vielleicht noch anders. Christian und Cody Rhodes sind für mich beide gesetzt. Weiter kommt. Absolut. Jetzt wird's interessant. Darren Young, ich denke mal, wenn du das so sagst, bist du großer Fan. Ich hasse ihn. Nee, bin eben nicht großer Fan. Ich muss sagen, er ist okay. Er ist im Ring, ist er okay, aber seine Ausstrahlung geht gar nicht. Ja, warum hat er denn bitte schön eine Haarklammer im Haar? Freunde, was ist mit euch los? Also ich muss sagen, ich finde ihn als Tag Team zusammen mit Titus und Neil, dass sie da immer alles nachäffen und so, das finde ich ganz, ganz okay. Aber Darren Young ist jetzt auch schon lange dabei. Und so richtig hat es nicht funktioniert und ihn nochmal zu NXT schicken oder Superstars, das hat er alles durch. Ich glaube, bei Darren Young würde sich für mich persönlich der Daumen nach unten neigen. Ich würde auch Titus O'Neil entlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt machen wir mal Darren Young und dann überlegst du mal nochmal, ja, mein Freund. Also Darren Young, schmeiß mal raus und kommen wir zum nächsten, Damien Sandow. Bist du ja großer Fan, habe ich gehört. Und nicht von seit seinen der Wrestling-Skills. Entschuldigung, vorletzten SmackDown-Ausgabe, denn die aktuelle habe ich ja noch nicht gesehen, weil ich sie nicht gucken darf. muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich ihn ganz cool finde, wenn er dann auch mal ein bisschen böser wird. Und sein Finishing-Move, diesen komischen Neckbreaker, fand ich scheiße, weil den kannst du nicht quick executen, weißt du? Du musst erst umschnuppeln und einen Knoten in der Arme und dann... Ist halt kein RKO. So, ich mag lieber so welche Moves wie ein RKO oder ein Attitude Adjustment, ja, auch wenn der total Banane ist und Rex Fireman Carry. Adjustment finde ich aber auch scheiße. Ich mag lieber Moves, die man gegen jeden Gegner und schnell executen kann. Und also Damien Sandow, sage ich dir gleich, will ich eigentlich gar nicht so viel im Ring sehen. Ja, nee, siehst du ja im Moment auch nicht, aber er ist, glaube ich, auch ein ganz guter im Ring, ne? Nee, ist nicht so gut im Ring. Ist nicht so gut? Okay. Nee, ist nicht so gut im Ring. Also das, was ich gesehen habe von ihm bei FCW, was ich mir so auf YouTube angeguckt habe, ist ja nicht so super. Da ist noch definitiv Potenzial. Okay, das macht alles Sinn dann. Und ich finde ihn aber am Mike und die ganze Rolle, die er spielt, finde ich sehr, sehr gut. Also was das angeht, Daumen nach oben. Er macht jetzt inzwischen zu wenig Anspielungen auf irgendwelche Filme. Das waren seine Promo-Videos ganz cool. Für mich als Filmfan. Ja, okay, ja. Klar. Da habe ich natürlich gelitten auch nicht. Also es waren jetzt ja keine Filme, die völlig weltfremd waren. Aber ich finde, Damien Sandow hat Potenzial. Ist ja auch super, wie er schon sein Mikrofon hält, ne? Wie so ein Cognac-Glas. Ja, also es passt, aber es ist schwierig, ob er sich mit seinem, für mich persönlich, also wenn das jemand anders sieht, kann das gerne in die Kommentare schreiben, aber für mich persönlich eher schlechteren Wrestling, ob er sich damit bei der WWE etablieren kann. Ich würde ihn trotzdem nicht entlassen und auch nicht zu NXT schicken, sondern ihm jetzt einfach mal die Zeit geben. Nee, entlassen überhaupt nicht. Nee. Absolut nicht. Also Daniel Bryan, brauchen wir nicht drüber reden. Drew McIntyre, wie sieht's mit dem aus? Sieht man kaum noch. Ich persönlich finde ihn großartig. Ich habe ihn mal an der O2 World vor der Arena getroffen und muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn großartig. Nein. Ich weiß nicht, er hatte doch auch jetzt viele Chancen. Er wurde als Future Super Spacko announced von Vince, bla. Und das ist alles nix, du. Ich mag seinen Akzent nicht und sein Skill irgendwie auch nicht. Der latscht so komisch im Ring rum. Sein Körper ist komisch. Er ist ja irgendwie ein Tier, aber irgendwie auch noch nicht so. Ich mag eigentlich nichts an ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde ihn entlassen. Ich mag ihn und ich finde, wo bleibt eigentlich die Entlassungswelle, Ricky? Ja, deshalb habt ihr damals bei Talkdown, glaube ich, schon vor 8 Monaten drüber gesprochen. Er war nicht so weitsichtig wie wir bei Cody Rhodes. Da haben ja alle bei uns abgeschrieben diesmal. Ich persönlich finde Drew McIntyre, ehrlich gesagt, er zieht gutes Heat immer bei den House-Shows und ich mag ihn eigentlich. Ich werde ihn aber zu NXT schicken. Okay. Ich würde ihn zu NXT schicken. Oder ein Stable, ne? Mit einem Sprachrohr. Ja, da würde er auch eine gute Rolle spielen können, glaube ich. Weil er hat mir schon gefallen, als er dann als Christian-Ersatz bei WrestleMania ins John Laurinaitis-Team gerutscht ist. Also das fand ich schon schön, aber er hat natürlich viel zu wenig Zeit gehabt, um sich zu präsentieren. Aber ich mag Drew McIntyre. Mag ich eigentlich ganz gerne. Den nächsten mag ich nicht. Ezekiel Jackson würde ich sofort entlassen. Einfach auch aufgrund Steroiden. Nee, Quatsch. Der hat seine Zeit gehabt, das hat nicht funktioniert. Er ist ein guter Talker, wie ich finde, hat auch Charisma, aber der Typ, aus dem wird nichts mehr. Ich finde auch, er hat es als Heel nicht gepackt und als Face, wobei ich seinen Run damals mit Christian zum Ende von ECW fand ich gut. Kannst du dich daran erinnern? Also, ja, kann ich mich noch daran erinnern. Da hatte er aber auch noch irgendwie einen anderen Körper, weißt du? Jetzt sieht er irgendwie so speckig aus. Nee, was ich glaube, dass damals William Regal an seiner Seite den ausschlaggebenden Punkt gab, so ein bisschen, weißt du, dass ich es gut fand. Ja, mal hatte er William Regal an seiner Seite. Ja, mag sein, ja. Und William Regal ist sowieso großartig. Ich liebe ihn immer. Der ist wirklich großartig. Also Ezekiel Jackson. Was ist das so anders für die? Das ist richtig gay. Wieso denn? Ezekiel Jackson raus. Raus, bitte. Ja, raus, würde raus. Ich genauso machen. Heath Slater? Ich weiß gar nicht, ob du das warst, der den gut findet. Nee, das war Matze. Ah, das war Matze. Grundsätzlich habe ich auch nichts gegen ihn. Er ist ein okayer Wrestler, aber wenn ich ihn dann Backstage manchmal sehe, dass er One-Man-Southern-Rock-Band ist, da könnte ich kotzen. Also wenn ich Heath Slater wäre das Erste, was ich machen würde, mal wenigstens mit einer Gitarre zum Ring kommen. Wenn er nicht spielen kann? Ja, irgendwie, er ist ein Rockstar. Hallo, er kommt als Rockstar und es kommt überhaupt nicht an bei mir, dass er ein Rockstar ist. Das passt mir alles nicht. Er hat wallendes Haar und schüttelt es durch. Das muss reichen, Ricky. Nee. Heath Slater für mich... ich finde ihn. Da bringt auch nichts mehr back to NXT. Finde ich auch. Also für mich ist der leider durch. Tut mir leid, Matze. Wie siehst du es? Weg, bitte. Wir geben jetzt ein bisschen mehr Gas. Liegt aber daran, dass bei vielen ist es jetzt auch echt schwer gewesen, da groß was drüber zu reden, weil es halt einfach so wenig im Fernsehen relevant ist, was die zeigen. Die nächsten zwei sind die Usos, Jay und Jimmy. Bei Hunico haben wir ja vorhin schon abgehandelt. Großartig, mag die beiden. Ja. Also ich mag auch alle zwei, finde. ein super Video haben die beiden gemacht, wie sie irgendwie so ein Barbecue vorbereitet haben. Stimmt, das war großartig, ja. Das die beiden gesehen. Hatten irgendwie null Küchenskills, hat man gemerkt, aber sie hatten Bock. Das sagt natürlich schön. Jetzt an der Stelle ein Koch. Also, das ist natürlich ein bisschen schwer für dich, das dann neutral zu bewerten, oder? Ich weiß nicht. Wem gibst du überhaupt Küchenskills? Ich weiß zum Beispiel, wie man eine Melone schneidet. Ist das dann schon ein Küchenskill, den man mir an der Stelle zusprechen kann? Was für eine Melone? Wasser. Ja, die musst du ja nicht mal schälen. Eine Honigmelone, die musst du ja abperlen, ne? Ach so. Die Schale abriffeln. Okay, dann muss ich da was ändern. Also die Usos? Muss doch bei einer Honigmelone die gelbe Schale abschneiden. Ich schneide die in der Mitte auf und dann mit dem Löffel. Na, aber so, nächste. Die Usos auf jeden Fall, wenn immer vorausgesetzt, man bleibt an dieser Tag-Team-Geschichte jetzt dran. Ja, natürlich. Weil ansonsten wird's schwierig. Also ich möchte die beiden nicht in der Fehde gegeneinander sehen und dann nach ein paar Tagen sind die sozusagen off-air. Also die Usos sind für mich gesetzt im Magst Tag-Team. Du den Entrance auch so? Ich würde es besser finden, geil. Wenn die... Pass auf, wenn den Anfang finde ich super. Aber ich würde es besser finden, wenn man die Musik danach nicht so Hip-Hop-lastig machen würde, sondern auch eher in diese, wie nennt man denn das? Hat doch so einen bestimmten Namen, was die, wie man das nennt, diese Samoan. Ja, Samoana, aber dieser Tanz hat doch einen Namen. Ja, stimmt, den kann The Rock auch. Und wenn man dann praktisch die Musik auch in diesem Stil machen würde, vielleicht schon ein bisschen poppiger, aber weißt du, aber mehr so in diesem Stil. Aber ansonsten finde ich den Entrance super. Auf der neuen Rock DVD-Box gibt's ein wunderschönes Video, da macht er diesen Tanz bei so einer kleinen stimmt, hab ich bei gesehen. Seiner Schule, ja, wo er, stimmt. er mal war oder so. Habe ich gesehen, ich habe mir die DVD auch gekauft und fand ich auch gut. Ja, nee, wirklich toll. Ja. Ja, muss man an der Stelle sagen, also Usos sind bei uns beide gesetzt. Jetzt kommt ein Mann, den würde ich sofort entlassen, das ist Jinder Mahal. Wie sieht's da bei dir aus? Absolut, finde ich auch. Andere Podcaster finden den großartig und als Savior of Professional Wrestling, kacke. Ja, Jinder Mahal, tut mir leid, überhaupt, ich verstehe auch nicht, wie man diesen Mann zeitweise sogar bei allen drei Shows gesehen hat. Also es gab ja Zeiten, da war er bei Raw, bei Superstars und bei SmackDown. Also das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber keine Ahnung, der indische Markt soll ja die WWE mehr oder weniger dazu auch bewogen haben, Great Khali zurückzuholen oder wieder mehr Zeit im Fernsehen zu geben und wahrscheinlich wird es ähnlich da mit Jinder Mahal sein, der ja eigentlich, falls ihr es nicht wisst, im warmen Leben Kanadier ist. Gar kein Inder. Vicentino ist auch Kanadier. Siehst du mal, so sehen wir, haben wir es wieder beieinander. Johnny Curtis? Das wird schwierig. Oh, das ist echt schwer. Bei wem sind wir? Johnny Curtis. Ich liebe den Jungen, ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe ihn jede Woche bei NXT und er macht mittelmäßige Ring-Skills, aber der Typ, der hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob da irgendwie meine homophobe Ader zum Vorschein kommt, aber der hat doch irgendwie Charisma, oder? Ich find's auch. Einerseits finde ich es auch im Ring finde ich nicht so richtig gut, aber er ist für, bis jetzt, aber er ist für mich ein klassischer NXTler. Vielleicht, weil der halt da auch die meiste Zeit jetzt im Fernsehen verbracht hat, dass ich es deswegen so sehe. Ja, er ist auch nicht so scheiße am Mike und ich fand diese Handcuff-Geschichte mit Maxine, das ist natürlich so, wenn du das zwei Wochen machst, ist das Quatsch so, aber das fand ich ganz trollig so, ich mag den, ich weiß nicht. Naja, wie gesagt, ich mag ihn auch, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich ihn im Main-Roster lassen würde oder ihn zu NXT schicken würde. Ja, du kannst ihn ja nicht bei NXT lassen, so, wir müssen ja irgendwie auch sehen, so, hat der Potenzial, ich finde schon, und der muss ja auch den Schritt machen. Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich tatsächlich in Heath Slater, in Jinder Mahal, in Darren Young, in Ezekiel Jackson bei SmackDown rausschmeiße, stimmt, dann wird, ja, hat er Platz, darf er gerne antreten, der gute Johnny. Justin Gabriel, großer Fan? Definitiv andere Haarfrisur, bitte. Am Anfang bei NXT fand ich ihn hervorragend, hätte ich ihn sogar gepoppt. Und, jetzt mit dieser komischen Bürste da auf dem Kopf, das ist nicht so mein Fall irgendwie, aber ich mag den auch sehr. Ja, leider lange verletzt gewesen nach WrestleMania und kommt jetzt langsam wieder zurück. Ich bin auch ein großer Fan von seinem Wrestling-Stil, denn der ist so fließend, ne? Nicht so schnell und explosiv, sondern so seine Springboards und so, die sind alle so elegant. Wobei er ein bisschen verloren hat, fällt mir gerade mal ein bei mir. Chris, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich habe ihn nämlich in Köln gesehen, als er noch im Nexus-Stable war. Ja, da war er explosiver. Da fand ich ihn richtig gut. Und dann habe ich ihn in Frankfurt gesehen, in einem Triple Threat Match mit Daniel Bryan und Tyson Kidd. Und da war er tatsächlich für mich, im Ring schwierig jetzt zu sagen, aber weil da sind die anderen zwei halt auch richtig gut. Da deswegen nicht falsch verstehen, da fand ich ihn am schlechtesten von Ausstrahlung und In-Ring-Skills. Da fand ich Tyson Kidd und Daniel Bryan viel, viel besser. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie hat er so ein bisschen den Drive verloren, den er hatte, als er in Köln war. Aber das ist natürlich, das ist eine Nacht, die ich da beurteile, aber ich beurteile in der Regel die Leute tatsächlich immer nur dann, wenn ich sie live gesehen habe. Also so abschließend für mich. Das ist für mich ganz wichtig, dieses Live. Und da war er so ein, hat er sich ein bisschen verschlechtert, aber ich würde ihn nicht zu NXT, ich würde ihn tatsächlich im Main Roster lassen und ich würde ihm ruhig auch tatsächlich mal so eine Fehde gegen Cody Rhodes Kannst du bitte nicht so viel tatsächlich sagen? Tatsächlich? Das ist irgendwie das Modeding überhaupt gerade. Bei mir? Generell, alle Menschen machen das, Jens auch. Ah, tatsächlich? Oh, tatsächlich. Ich habe den Film tatsächlich gesehen. Ja, Mensch, warum denn nicht? Was spricht denn dagegen, wenn du dir Film XY anguckst? Du, da hast du tatsächlich recht. Als hätte man damit gar nicht gerechnet, dass du den gesehen hättest. Also lass das mal, Leute. Okay, tatsächlich, was würdest du jetzt sagen zu Justin Gabriel? Ich würde tatsächlich sagen, dass er tatsächlich ein guter Wrestler ist und tatsächlich gar nicht so der großartige Talker ist. Aber tatsächlich würde ich ihn bei SmackDown lassen. Aber tatsächlich würde ich ihn nicht zur Cruiserweight Division dann beim WWE Network bringen. Ich würde ihn erstmal super, ja, da lassen wir, das ist ja scheiße, denn er ist ja gerade auf Air und er soll ja auch wieder fit sein, glaube ich, ne? Ja, aber ich denke mal, jetzt werden sie sich so ein bisschen, dadurch, dass sie so viele neue Leute gebracht haben, ein bisschen Zeit lassen mit ihm. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ja, die lassen doch Midcard-Title. Nicht jetzt morgen, aber so eine Fehde, ich sag jetzt so eine Fehde gegen Cody Rhodes, so von, weißt du? Also ich meine, vom Standing her eines Cody Rhodes, deswegen, das kann auch anders sein. Wobei Cody Rhodes Zug gerade eine andere Haltestelle nimmt, aber... Ja, aber ich meine, vom aktuellen Standing, du kannst auch jemand anders einsetzen, nur mir fiel halt Cody Rhodes als Typ gerade ein, wie er momentan, gut, er verliert viele Matches, aber er hat ein gutes Standing, was bei den Fans so... Was hältst du gegen eine Fehde gegen Kane? Von Justin Gabriel? Du gegen eine Fehde gegen Kane? Von Justin Gabriel? Mhm. Boah, nee. Nee? Kane hat nur Scheißfäden immer. Aber Kane hat ein Standing so und... Ich weiß nicht, Kane bin ich so ein bisschen über... Also aber gegen irgendeinen Heel muss er ja mal eine Fehde machen. Er muss gegen irgendeinen Heel eine Fehde machen, der ein bisschen auch einen Namen hat, das stimmt schon, aber bitte nicht Kane. Ich würde fast sagen, mal so eine Wade Barrett-Geschichte würde ich mir fast noch vorstellen können. Ja, aber gegen Kane könnte er so ein bisschen Underdog machen und so durch die Beine krabbeln und dann ich einen Springboard über ihn rüber nehmen. Und dann so ein Cheap Victory, Roll-In oder was weiß ich irgendwie. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen und dann feiern ihn alle ab und hey Mensch, er kann ja gewinnen und er kann den bösen Kane besiegen und dann geht so langsam der Weg nach oben. Ich würde die Fehde nicht ernst nehmen. Das ist mein Problem, glaube ich. Justin Gabriel würde ich, wenn ich mir ist da doch kein anderer eingefallen, der im Prinzip immer frei ist für eine Fehde und der auch ein gutes Standing hat. Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein, aber aktuell, was haben wir denn sonst noch so an Heels? Talkins. Ja, ist natürlich wieder ein bisschen wenig. Ist das der neue Running Gag bei uns? Bei mir glaube ich schon. Talkins, super, tatsächlich. aber warum nicht gegen Daniel Bryan? Alter, das kannst du jetzt nicht. Grundsätzlich ja, gerne, aber geht ja jetzt nicht. Na, jetzt aktuell nicht, aber hätte man machen können. Wäre ein Rückschritt gegen Daniel Bryan? Ja, man hätte es machen können. Du musst Daniel Bryan jetzt erstmal ein Jahr Main Event lassen. Ah, okay, das werden wir sehen. Das ist meine Meinung. So, von mir aus kann er jeden Titel halten im Wrestling-Business, aber ich sehe da eher... Oh, Entschuldigung, das war die Cola. Macht doch nichts. Ich sehe den da eher leider... Ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Aber gut, ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Aber Justin Gabriel, lass mal eine Show. Absolut, ja, bitte. Mark Henry, Randy Orton sind für mich auch beide Bänke. Also ja, finde ich. Jetzt kommen wir zu einem, Ryback, der ehemalige... Heißt der Ryback oder Ryback? Ich glaube, der ist Ryback, ne? Ist der Latte. Der ehemalige Skip Sheffield. Ich glaube, er heißt tatsächlich Ryback. Auf jeden Fall Ryback. was hältst du denn von dem? Wie bitte? Ryback, was du von dem hältst. Ach so. Ich dachte, du fragst mal jetzt wen anders. Nee, ich mag Ryback inzwischen mehr. Das ist das Komische, das ist das Paradoxe zu den anderen Squash-Leuten, die wir jetzt über die letzten Monate hatten, dass er jetzt inzwischen mehr an Kredit bei mir gewinnt und Feed Me More und so, das kommt alles bei mir schon an. So, ich finde ihn ganz gut. Und jetzt wurde er auch ein bisschen menschlicher. Gegen Bateman hat er ja auch den einen oder anderen Move einstecken müssen und bei Over the Limit dann auch. Ne? Gegen wen ist er dann nochmal angetreten? Camacho, genau. Fand ich alles ganz cool und ich mag ihn. So Steroide hin und her, aber ich mag den Typen. Da werden wir noch viel von sehen. Lassen. Okay. Da bei SmackDown aber auch bitte. Ryback ist für mich ein ganz großes Problem, glaube ich, aktuell. Denn was machst du jetzt mit dem? Er squasht jede Woche. Was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist Kane. Mal ganz ehrlich, was ist der nächste Schritt? Ist Kane. Mann, ich an. Ich ernst. Ich finde, bei Rayback haben sie irgendwie so richtig noch nicht raus, was sie, wo das hinführen soll. Sie haben den Ausstieg verpasst, ihn gegen richtige Wrestler antreten zu lassen. Glaube ich auch. Und ich würde ihn. Er muss jetzt ein Gegner her, ein großer Gegner, ja, den er besiegt. So, anders geht's nicht. Er muss jetzt einen großen Gegner besiegen. Ja, und da kommt für mich immer ganz passend Kane, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das funktioniert bei mir nicht. Ich persönlich würde ihn entlassen. Aus dem Grund, weil ich bin... Weil er Steroide nimmt. Ja. Das ist mein Punkt. Okay. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Problem, was macht man jetzt mit ihm? Also er ist jetzt an so einem Punkt, wo ich glaube, jetzt kann es eigentlich fast nur noch bergab gehen. Also ich weiß es nicht so richtig, ob sie jetzt irgendwas auf der Pfanne haben, ihm jetzt einen Gegner vorsetzen, den ich ernst nehme und wie du halt sagst, ein Kane, yo, aber da fehlt mir auch schon wieder so. Ich kann Wade Barrett nehmen, weil Wade Barrett selbst gerade so ein Rising Star ist. Den kannst du nicht nehmen. Festbeißen muss. Da fehlen dann halt eben diese. Da fehlen diese Semi-Main-Eventer. Ja, vor allen Dingen so Leute, finde ich, wie ein Regal, den du für sowas hättest gut gebrauchen können, aber den haben sie dann auch ab und zu mal so ein bisschen das Comedy-Ding reingeschoben. Aber der hat mehr drauf. Und der kann Leute overbringen, da bin ich mir sicher. Aber egal, das steht nicht zur Debatte. Ja, also tu mich schwer mit Ryback. Also ich gehe davon aus, dass die WWE wirklich tatsächlich Großes mit ihm vorhat. Großes, dass der mit Sicherheit schon mal einen Vitamindrink nimmt, ist ganz klar. Ja, derselbe Trainer, sage ich ja, mein Running Gag, derselbe Trainer übrigens wie bei Scott Steiner. Also, der Trainer, ja. Ja, daran erkennt man die immer. Selbe Nadel wie bei Scott Steiner. Also ich nehme jetzt hier diesen Joker, den ich dir vorhin gegeben habe. Du durftest ja vorhin auch irgendjemanden da rauswählen. Ich würde Ryback tatsächlich entlassen. Okay. Ryback ist raus. Sheamus, Sin Cara. Sheamus, okay, Sin Cara wirst bestimmt drüber reden. Du, möchte ich nicht. Ich mag Sin Cara. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von Sin Cara in der WWE. Ja, gerade Roman Löb aus dem Wohnzimmer schallen. Wer ist das denn? Der Star für Baku. Okay. Übrigens heißt es nicht Baku. Ja. Baku. Was ist da? Da ist der Eurovision Song Contest. Der ist da. Okay, alles klar, dann viel Spaß. Sin Cara, ich, wie gesagt, finde ihn in der WWE so aktuell nicht so besonders super, weil ich glaube, man hat da einen riesen Fehler gemacht und das unterschätzt diese Umstellung für ihn von, obwohl ich mir das fast nicht vorstellen könnte, dass sie das unterschätzen, von Lucha Libre auf diesen amerikanischen typischen WWE-Stil. Da hinkt's wahnsinnig. Ich halte von Sin Cara wahrscheinlich, weiß ich auch, diese ganzen Vorschusslorbeeren auch immer, die besten, es sind immer die besten, die besten, die besten Legenden. Da kommt die Legende, die größte mexikanische Legende. Und da können sie es dann doch meistens eh nie halten, ne? Ist schwierig. Er hat natürlich da wirklich schon viel Druck gehabt und musste dann auch viel abgefuckt. Ohne weiteres haben sie ihn zu SmackDown gedraftet, weil er zu viel abgefuckt hat. Ja, und da ging es ja gleich weiter. Der war ja, im Endeffekt war er ja weg. Ich erinnere daran, dass sie ihn, er war deswegen nicht bei der Herbsttour dabei, weil sie gedacht haben, sie entlassen ihn eh und haben ihm kein Visum beantragt. Ja, genau. Also das war schon relativ hoffnungslos und mit irgendjemand habe ich neulich drüber gesprochen, was das für ein Comeback wäre, wenn Sin Cara irgendwie in ein Main Event angegriffen hätte zwischen John Cena und John Laurinaitis und dann erstmal voller Möhre mit dem Kopf irgendwie gegen Apron geflogen wäre, weil das wieder ein Move versaut hätte. Oder das Trampolin durchgerissen wäre. Ja, irgendwie sowas. Also ich glaube, Sin Cara gegen Rey Mysterio kann Spaß machen. Ricky? Ja? Was ich an Sin Cara mag, ist die WWE. Sin Cara würde bei TNA nicht funktionieren. Ich mag ja, der Grund, warum ich... Boah, Sin Cara gegen Sima Ion. Oh. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, bei Sin Cara ist das Großartige die WWE. Dieses Drumherum, ja, dieses Mystische, diese Musik, die da, womit da reinkommt. Und dann das Entrance, dieses Ganze hast du nur bei der WWE. Und das mochte ich halt schon immer an der WWE, dass dieses Over the Top und Larger than Life, alles ist so großartig. Und das finde ich bei Sin Cara gerade so geil. Und das ist das, was ich... nur bei der WWE so sehe. Bei TNA hast du ohne Frage dann auch die großartigen Matches, die er ja bei WWE nun nicht so hat. Aber so diese ganze Mystische und so, das mag ich so an ihm. Und ich würde dir grundsätzlich recht geben, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass diese Sin Cara Necro-Fehde so schnell und so unbedeutsam haben laufen lassen. Weil aber du hast das Match gesehen, ne? Welches? Sin Cara gegen Sin Cara. Ja, beide. Es gab ja diese, ich glaube, zwei gab es. Eine beim Pay-Per-View und dann das Mask vs. Mask Match. Genau, bei SmackDown. Genau. Und das Pay-Per-View-Match war scheiße. Es war eine Beleidigung. Das war scheiße. Und das Mask vs. Mask Match wurde überhaupt nicht angekündigt, überhaupt nicht groß promoted. Das ist eine Frechheit. Und das auch noch in Mexiko. Ich meine, das hätte echt drawn können, wenn du es ein bisschen besser gemacht hättest. Und drawn habe ich, glaube ich, schon 70. Mal jetzt schon gesagt. Aber deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung in Sin Cara verloren, dass die WWE da noch was macht. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie jetzt, sie haben ihn ja angekündigt für nächste Woche, vielleicht machen sie jetzt irgendwas mit ihm, aber ich würde ihn nicht entlassen, ich würde ihn auch in der WWE Ich meine, lassen. Unico und Mystico ja. sind ja Ur-Veteranen in Mexiko. Die beiden hatten ja schon wohl eine Fehde, die ging über 2 Jahre. Ja, und die Story war, die Story war, glaube ich, so, dass damals tatsächlich Unico sich in Mexiko auch Mystico genannt hat. Ja, genau, ja. Und aber das ist jetzt scheißegal. Hatten die eine Fehde in Mexiko tatsächlich? Also eine? Ja, die hatten ewig viele Matches. Echt? Okay. Ja, das, die waren dann aber nicht mehr in derselben Promotion. Waren die dann aber bei AAA zusammen? Das war so, ja. Ah, okay. Und da muss doch eine Chemie irgendwie entstehen. So, die beiden sind Mexikaner und können ja auch miteinander sich gut unterhalten oder absprechen im Ring. Und dann hast du, was war das im Pay-Per-View? War, glaube ich, auch Over the Limit oder sowas, ne? Das könnte hinkommen, aber das weiß ich jetzt. Meinst du jetzt da, wo es wirklich ein bisschen schwierig war? Genau, dann gab es dieses große Treffen, so Sin Cara Azur gegen Negro oder wie auch immer die hießen. Ey, da habe ich mich drauf gefreut, weil ich mir dachte, Alter, jetzt können die beiden anscheinend Legenden aus Mexiko die Hütte abfackeln. Und das war zu Beginn ein langsames technisches Match und dann ging es ja so langsam los mit irgendwelchen Spots, aber das war alles abgefuckt, so die Hälfte war wirklich unsauber geworkt. Und du, dann habe ich mir gedacht, Alter, entweder raffen sie es nicht, diesen Stil drauf zu kriegen in der WWE, oder ich höre auf diese ganzen Hype-Posts nicht mehr aus dem Internet und glaube einfach so, dass es einfach nur noch alles überwertet ist und überschätzt ist. So, es war alles abgefuckt und kacke und ich weiß es nicht mehr. So. Da gebe ich dir absolut recht. Vorher muss man dann wahrscheinlich irgendwie echt 10 Tryout-Matches machen, ob sie wirklich raffen, wie der WWE-Stil geht oder nicht. Ich raff es nicht, was da das Problem ist. So, ich meine, die beiden müssen doch nur worken. Und also Sin Cara gegen Sin Cara war übrigens erst bei Hell in a Cell. Also das war... Oder so. Ja, es war, muss ich meine, man an der Stelle schon mal sagen. Es sieht ja fast so aus, als wenn die WWE was gegen gute Matches hätte. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ganz einfach, dass die beiden nicht so gepasst haben, wie es viele gedacht haben. Die haben einfach nicht das halten können, was es versprochen hat, weil ich glaube nicht, dass die WWE sagt, mach mal ein bisschen Scheiße. Weißt du, wie ich meine? Nein, also, das meine ich nicht, aber... Ja, aber das ist... Ich könnte auch sagen, Alter, dann lasst doch mal ein bisschen den Stil weg von uns und macht mal euer Ding. Wenn es denn noch nicht reicht für unseren Stil. Ja, das glaube ich eben nicht. Ich glaube schon, weil du hast schon gesehen, das war viel High-Flying und es ging, war schon anders, Sin Cara gegen Sin Cara. Das war jetzt nicht dieses typische WWE-Match-Gedöns. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie... Es ist, denke ich mal, schwierig, die beiden dann da aufeinander loszulassen und die Erwartungen waren hoch. Sin Cara hat offensichtlich sowieso schon so ein Lampenfieberproblem gehabt. Mhm. Und das Problem war ja dann, glaube ich, dass die Crowd nicht richtig mitgegangen ist. Vielleicht wäre das Match... Das ja, war, sie haben boring gechantet. Ja, aber es war nicht so schlecht, wie die Crowd der Anfang reagiert war grausig. Ich glaube aber wirklich, wir haben schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Da war die Crowd mehr in. Aber das ist dann halt eben, ja, es war halt ein Scheiß-Match. Wenn die Crowd nicht mitgemacht hat, ist es halt einfach so. Aber was würdest du mit Sin Cara machen? Würdest du ihn behalten? Mm, ja, klar. Ja, ja. Okay, dann gebe ich dir den. Teddy Biasi ist der würdest nächste. Du ihn entlassen? Ich kann ihn halt tatsächlich. Es gibt für mich für Sin Cara. Entweder Main Roster oder gar nichts. So. Und im Main Roster hat er seine Chancen bekommen, wurde gepusht, hat seine Matches bekommen und hat nicht das gezeigt, was ich von einem WWE-Superstar erwarte, der angeblich, was Lucha Libre angeht, das Beste zeigen kann, was man sich so für Geld aktuell kaufen kann. Und es heißt ja immer wieder hier mit Averno noch, dass da noch was kommen soll. Dass der, weil der wartet ja im Endeffekt nur auf den Anruf der WWE. Vielleicht passiert. Ja, er wartet da schon jetzt ein Jahr drauf. Ja, noch länger. Sei es drum, ich. Ja, Averno ist ja über 30, ne? Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich freigeben. Also es wird mir wahrscheinlich das Herz brechen, weil er tatsächlich, glaube ich, wichtig sein könnte für den mexikanischen Markt, aber so nicht. So. Glaube ich nicht, dass das was bringt. Die haben es ja richtig gemacht, ne, bei der Vertragsunterzeichnung, dass der Mystico-Star ja jetzt bei WWE unterschrieben ist. Sie haben ja da auch eine große Pressekonferenz gemacht und da aber auch gesagt, dass er Sin Cara ist, ne, der Gesichtslose. Und da haben sie auch verlautbaren lassen, dass Mystico Sin Cara ist, dass es da auch keine Strittigkeiten gibt. So, ah, wer ist denn das? Ach, das war mal der Mystico und bla. Da haben sie es ja gleich klar gemacht, so wer das ist. Das war der richtige Weg, so wie sie es bei den Indies jetzt nicht machen. So. Ja, weißt es du? Ist, gebe ich dir... Joe Henning, sage ich jetzt mal, McGillicuddy. Ja. Gebe ich dir bei allen Punkten recht, nur passiert halt momentan leider zu wenig. Ich bin mal gespannt, wie seine Rückkehr ablaufen wird, wenn er zurückkommt. Bei den Kindern kommt er gut an. Wahrscheinlich ja, soll er eine Fehde gegen Unico geben. Denke ich, hoffe ich. Wahrscheinlich ist das auch, wäre für mich das auch der Punkt, warum ich ihn dann vielleicht nicht entlassen würde, weil er halt einfach gut ankommt, so bei den Kids. Und ja, stimmt, das stimmt. Aber jetzt ich persönlich bin nicht so angetan. Aber wie gesagt, ich würde ihn, glaube ich, auch nicht entlassen. Teddy Biasi hingegen ist für mich so das verschwendetste Talent der letzten Jahre. Was willst du mit dem machen? Also ich tue mich wirklich auch da sehr, sehr schwer. Ich finde ihn, ich war einer derjenigen, der geschworen hat, dass nach WrestleMania, nach diesem Randy Orton-Match, dass da für ihn eine große Zukunft auf ihn wartet. Aber nichts ist eingetreten, was in die Richtung ging. Puh, Teddy Biasi, Chris, was würdest du mit dem machen? Das ist so schwer, ne? Ich habe jetzt zu viel Wein getrunken, jetzt fange ich langsam an, so ein bisschen zu lallen. Ich bin jetzt auch gerade von Cola auf Maibock umgestiegen und ich merke es, glaube ich, auch gerade. Und Teddy Biasi. Teddy Biasi. Ich liebe ihn im Ring. Ich mag seinen Stil und er hat ja auch den Look. Eigentlich aber er hat kein Charisma. Er hat große Segelohren, ja, aber er hat kein Charisma. Ich glaube, der hat das Charisma. Ich glaube nur, man braucht so ein bisschen gerade so einen Haken, an dem man ihn aufhängen kann, sage ich jetzt mal. Weißt also ich habe ja gesagt vor einigen Sendungen, dass er dieses Green Hornet-Gimmick braucht, weißt du? Der versnobte Sohn. Also als Heel? Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall mal probieren. Aber ich glaube, ich würde ihn zu NXT schicken. Ich glaube, bei SmackDown oder bei Raw hat der momentan... Das würde ich ihn auch nicht, nee. Hat er momentan leider keinen Platz. Und bei NXT wird er, glaube ich, passen. Vielleicht kriegt er da noch... Weißt du, bei NXT könnte ich mir ihn wirklich auch gut... Und da bin ich langsam, wäre ich so Matze, ein Stable leiten lassen bei NXT mit jungen Leuten. Weißt du, Kugel, er holt sich so ein paar Bedienstete, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bei NXT wäre er eine Nummer für ein Main Event. Weißt du? Oder weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Bei aber SmackDown ist es schwierig. Ey, ist schwierig. Das ein Karriereschritt, Alter? Er guckt sich hier jeden Tag Cody Rhodes an, wie er abgeht, wie er immer weiter hochklettert und... Ja, manchmal ist aber ein Schritt zurück der richtige. Armen Ricky. Weißt du, mein Vater sagt immer, wenn du einen falschen Weg weitergehst, wird er dadurch nicht richtig. Und manchmal muss halt wie, dann. Wie war der Spruch? Ja, wenn du einen falschen Weg weitergehst, wird er dadurch nicht richtig. Verkürzt gesagt. Ja? Mit Alkohol. Okay. Naja, also im Endeffekt heißt das, er kann jetzt nicht so weitermachen, wie es momentan läuft, weil es bringt ihm momentan nichts. Und dann wäre es vielleicht sinnvoller, einen Schritt zurückzugehen und zu NXT zu gehen, vielleicht ist es gar kein Schritt zurück. Warte mal ab hier mit William Regal und Jim Ross an den Kommentatorenpulten. Das könnte schon funktionieren, dass da nur deswegen Leute einschalten. Und lass ihn zu NXT gehen und lass ihn da ein bisschen rummachen. Und dann kann man ihn da vielleicht so tatsächlich in dieses Gimmick reicher Sohn, der mehr oder weniger zum Spaß Wrestling macht. Nötig hätte das eh nicht. Weißt du so? Könnte man vielleicht so ein bisschen bringen. Und wenn es dann auch nicht funktioniert... Ja, kennst du den Film Green Hornet? Ja, ja, klar. Habe ich geguckt. Genauso würde ich das machen. Ich würde ihm auch so einen Typen an der Hand geben. Wie dieser Japaner oder Asiate, der halt alle möglichen Gimmicks da... genau, der einfach übel alles kann und ihn immer den Arsch rettet. Wer so nicht, aber... Wer könnte die Rolle spielen? Yoshitatsu. Nee, der von Tensai. Ja, genau. Wir haben ja noch zwei andere Japaner bei FCW, dann könnten die das machen. Also Teddy Biasi würde ich zu NXT schicken. Ich würde ihn auch zu NXT schicken, glaube ich. Den nächsten würde ich entlassen. Über den möchte ich auch nicht reden. The Great Khali. Achso, ich dachte, wir reden nicht drüber. Achso, nee, wir müssen ja unsere Hörer aufklären. Was würdest du mit dem machen? Ja, würde ich auch entlassen. Also, wer jetzt Gründe haben will, das ist mir zu doof. Titus O'Neil, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, er hat den Look. Weißt du? Aber dann hört es auch schon auf. Er hat eine ganz, ganz extrem schlechte Promo gehalten, mal bei NXT, an die kann ich mich komischerweise immer noch erinnern. Aber ansonsten für mich Titus O'Neil deutlich schwächer als zum Beispiel in Darren Young und den finde ich schon nicht gut und deswegen wäre er bei mir auch auf der Streichliste. Ich würde ihn auch sofort entlassen. Mensch, das läuft ja jetzt, aber jetzt läuft's du. Trent Barretta, der wäre für jetzt mich... Jetzt kommt's, wäre für mich ganz klar ein Typ, den du bringen kannst bei SmackDown. Das ist ein Typ, der auf einem Evan Bourne... Okay. Trent Barretta ist super geil. Ich fand ihn auch bei den Dudebusters eigentlich mit den Promos ganz lustig. Ich würde ihn absolut mit reinhauen da in diese Cruiserweight Division und da Party machen. Ey, der Typ hat doch wirklich. Ey, der hat einen Arsch voll Skill. Super. Cruiserweight Division, meinst du damit NXT? Also nein. Nee, wir machen ja NXT sozusagen, ist dieser Punkt Cruiserweight Division, Superstars, NXT, das ist so das Level, dann gibt's den Main Roster und eben die Entlassung. Ja, dann so, ja. Er muss in diese WWE Cruiserweight Division. Also du würdest ihn nicht im Main Roster lassen? Nein. Ich glaube, der Typ hat mehr drauf als Cruiserweight Division, NXT und Superstars. Ich glaube es wirklich. Ich mag ihn, aber ich kann damit auch gut leben, wenn der bei NXT Cruiserweight Division pipapo rumrennt. Trent Barretta geht zu NXT. Tyson Kidd, kann ich reden? Mich? Ja. Ich gucke nur WWE, TNA und so. Für mich der beste Wrestler, den man auf der Mattscheibe sehen kann. Ist für mich Daniel Bryan, aber Tyson Kidd ist nicht weit davon entfernt. Ich glaube, sein Problem, Charisma kann es nicht sein, weil ich finde, der hat Ausstrahlung. Sein Problem, die Frisur hat er jetzt auch? Ja, sein Problem kann eigentlich nur das Micwork sein. Und da bin er hat ich, so eine komische Stimme, so eine Quarkestimme. Ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm, aber irgendwie bei den meisten kommt es negativ an. Jetzt als Face bei NXT, da hat er auch richtig was abgefeiert, richtig coole Plancher und so gezeigt. Fand ich wirklich gut. Und als Face funktioniert der. Also ich würde Tyson Kidd definitiv nicht entlassen. Ich würde ihn endlich mal in Midcard Title-Niveau pushen. Also für mich, ich mag den. Finde ihn super. Ich finde den auch großartig, wirklich. Also dann sind wir uns bei dem leider auch schon wieder einig. Wenig Aneckpunkte hier bei uns. Ja. Undertaker, Wade Barrett, brauchen wir nicht drüber reden. Undertaker. Würde ich zu NXT schicken. Ich glaube, da ist noch was zu holen. Nee, die Cruiserweight Division. Ja, genau, als Ringrichter. Wade Barrett ist... Als Ringpfosten. Das kann er wahrscheinlich gut stehen, kann er. Nee, kann er eben nicht. William Regal? Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, oder? Den würde ich nicht entlassen, nie im Leben. Nein, da kann ruhig die NXT General Manager weitermachen. Finde ich gut. Ja, den würde ich auch viel mehr... Und er kann vor allen Dingen... Hast du das gesehen, als er Maxines Füße massiert hat? Nein. Bitte nochmal angucken, also... Maxine finde ich ja auch nicht ganz unsexy, ne? Irgendwas hat sie, aber ich glaube, es liegt an ihrem Schlüppi, den sie da anhat. Der macht einen ganz wahnsinnig. Yoshitatsu! Großer Wrestler, richtig, richtig, also wirklich, das ist ein fantastischer Wrestler, Chris, ganz ohne Scheiß. Nein, ich finde auch, finde ihn ganz gut. Er hat tolle Kicks, ja, und er hat auch ganz coole High-Flying-Manöver und so, das finde ich auch ehrlich ganz gut, aber er soll ein Grabscher sein? Ja gut, das wäre ich auch. Er soll wohl irgendwelche Leute schon angegrapscht haben vor einigen Jahren bei irgendeiner Hausshow. Und nee, der hat ja sonst nichts. Also ich würde ihn, glaube ich, entlassen. Ich finde Yoshitatsu, wie gesagt, super. Lohnt sich auch ein Weg bei Google. Gerade seine Indie-Matches sind wirklich geil. Und Yoshitatsu, leider in der WWE, ich glaube, passt tatsächlich nicht, gebe ich dir recht. Also ich würde den guten Yoshi auch entlassen. Würde ich, glaube ich, so machen. Yoshitatsu ist auch weg und damit haben wir die Main-Rosters endlich mal durch. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wen würden wir hochschicken. Bei NXT und auch bei der FCW. NXT, Derek Bateman, was sagst du zu dem? Da hast du vorhin schon gesagt, der bringt dich immer wieder zum Nachdenken. Ja, irgendwas hat der, ich weiß es nicht. Der hat irgendwie ein bisschen, ein Stück weit Charisma. Ein Stück weit Charisma. Ja, so ein bisschen ist da. So, er ist ja zu SmackDown irgendwie gekommen als Sieger, ne, von NXT 4. War das Derek so? Derek Bateman, der hat nicht NXT gewonnen. Titus O'Neil hat NXT gewonnen. Oder bin ich jetzt da falsch? So eine Macke? Ich weiß es nicht, ja. Kann gut sein. Der hat NXT gewonnen 4. Derek Bateman, okay. Erzähl mal weiter, ich kontrolliere das nachher. Eine schon, deswegen ist er ja bei SmackDown. Ich guck's gerade nach. Ja. Und der hat auch. Moment mal, NXT 4, das war nicht dieses Redemption-Quark, was wir jetzt sehen, oder? Das ist jetzt 5. Okay, bei NXT 4, soweit ich weiß, brauche ich gar nicht nachgucken, hat da der gute Johnny Curtis gewonnen, oder? Warum? Ja, nee, ja. Ja? Ja. Glaub ich, jetzt gucke ich Warum das ist denn offiziell Darren Bateman vor einigen Monaten bei SmackDown? Weil es eine Challenge gab bei NXT, dass er ein SmackDown-Match bekommt. Ach so. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Er hat den Look eines Stars. Also NXT 4 hat tatsächlich Johnny Curtis gefunden. Ja, okay. Er hat den Look, er hat den Skill und, nicht Entschuldigung, wirklich, aber und, das hat Cena ja auch nicht. Redemption hat Derek Bateman gewonnen. Das läuft doch noch. Das ist hier so angegeben bei Facebook, bei Wikipedia. NXT Redemption Winner Derek Bateman. Auf jeden Fall hat er den Look und den Skill nicht wirklich, aber man hat es jetzt auch schon vertan, die Chance. So, er hat ihn ja als offiziellen SmackDown-Star starten lassen und hat da auch direkt auf die Fresse gekriegt von Mark Henry. Und das ist alles so doof, Mann. Das ist doof. Das verstehe ich nicht. So, er kann ja ruhig verlieren bei seinem ersten Match bei SmackDown. Nee, Moment mal. Derek Bateman hat nicht gegen Mark Henry verloren. Das war Johnny Curtis damals. Nee, das stimmt nicht. Doch, Johnny Curtis hat sein erstes Match gegen Mark Henry gehabt. Das war Bateman. Nee. Johnny Curtis. War das? Bist du sicher? Hast du das schwarz auf weiß? Ich hab's vielleicht gleich bei YouTube. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich würde ihn erstmal lassen, da wo er ist. Jetzt pass auf. Ach, scheiße, das sind die Promos, die sie mir da zeigen. Aber es war tatsächlich das erste Match, ganz ehrlich, das war gegen Mark Henry. Hier steht's auch, dass er irgendwie mehrere Videos gehabt hat. Pipapo, Kurt made his SmackDown In-Ring-Debüt on the August 12th episode being squashed by Mark Henry in less than a minute, which was his only non-Battle Royale match on SmackDown in 2011. Johnny Curtis. Jetzt gucke ich mal bei Derek Bateman. Derek Bateman heißt er, hast du gesagt? Ja. Da ist er schon, der gute Derek. Der hat noch gar kein SmackDown-Profil hier. Da steht auf jeden Fall überhaupt nichts über SmackDown. Okay. Es war tatsächlich Johnny Curtis, der. Also was würdest du sagen? Ich würde ihn erstmal da lassen, wo er ist. Boah, ja, lass ihn bei NXT. Er ist so ein Typ für ein NXT Championship. Lass ihn bei NXT, ja, würde ich auch sagen. Ist was möglich, aber lass ihn erstmal da. Usos und Curtis haben wir drüber gesprochen. Wer der nächste? Percy Watson. Was hältst du von dem? Großartig. Ey, ich finde den Typen so super. Er hat alles. Er hat wirklich alles. Der hat ein geiles Mic-Work. Ich finde den super. Der hat Charisma. Absolut. Und er hat einen unglaublich geilen Skill, Alter. Wie cool actet er im Ring. Ich finde das super geil. Und er hat den Look auch noch. Ey, er hat alles. Er ist wie ein Überraschungsei, ja? Bitte ins Main Roster zu SmackDown. Gleich IC-Champion. Oh. Und dann weiter geht's. Also da kann ich leider... Aber ich gebe dir den, weil ich nachher auch wieder dann wahrscheinlich irgendwann einen haben will. Also leider für mich wäre er noch nicht so weit für einen Main-Roster. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht entlassen, aber ich würde ihn wahrscheinlich nicht ins Main-Roster packen. Den guten Percy Watson. Aber ich gebe ihn dir wirklich, weil... Weil wir uns so gern haben. Ja, naja, weil ich hätte nachher mir dann auch jemanden da von FCW aussuche, den du vielleicht nicht willst. Den ich kenne wahrscheinlich. Oder so. Der erste wäre Byron Saxton. Der ist ja auch bekannt von NXT. Finde ich auch gut. Was würdest du mit dem machen? Sowas wie AW und Manager, aber das kriegen sie auch schon nicht hin mit einem Stable und. Aber bei NXT dann, oder würdest du den Main Roster schicken? Ja, ich würde ihn ruhig zu NXT schicken. Was er ja jetzt auch ist. Wenn wir das mal vorwegnehmen. Also ich würde ihn tatsächlich auch bei NXT unterbringen. Ich glaube, ja, spätestens jetzt mit diesem FCW NXT Zusammenlegerei dürfte sich das ja eh erledigt haben. Ich glaube nicht, dass sie den entlassen, oder? Nee, also NXT ist er gesetzt. Wen haben wir denn sonst noch? Also ganz klar, es gibt hier noch natürlich andere Leute, die wir vielleicht jetzt nicht ansprechen. Liegt aber daran, da sind wir ehrlich, dass wir die dann auch nicht alle kennen. Und was sollen wir denn zu Leuten sagen, die wir nicht kennen? Brauchen wir hier keinen Dicken machen. Den ersten, den ich noch in Main Roster checken würde, wäre Big E Langston. Mhm. Das ist der Typ gewesen, weißt du, wer das ist? Der diese, was weiß ich, wie viel Pfund, 500 Pfund, keine Ahnung wie viel, gedrückt hat. Dieses 500-Pfund-Burger gegessen hat, ne? Nee, der in diesem Senior-Video mit im Vorfeld zum The Rock-Kampf. Ja, ich weiß, da, wo sie da trainiert haben mit dem, genau, der den Rekord da hat, der da auf die Tafel geschrieben wurde. Ja, der soll relativ gut im Ring sein. Gegeben. Ach so. Der soll aber der nächste Name ist viel interessanter. Nee, warte mal, Big E, was machst du mit dem? Zu NXT? Ja, bitte, das ist ja im Prinzip die Version von Ezekiel Jackson, die wir haben wollen, ne? Nee, dann nehme ich den als Main Roster. Das ist mein Pick, den du vorhin bekommen hast hier bei, wen hast du da? Irgendjemand hast du doch da. Bert Hawkins. Was weiß ich wer. Also Tanda, was sagst du zu dem? Ah, du, da, ey, das ist natürlich schwierig für mich, weil ich ganz ehrlich, ich verfolge FCW ja nicht so sehr. Und erst wenn mir wirklich so jemand richtig ins Gesicht springt, gucke ich mir so ein paar alte Matches oder halt Videos an, die ich bei YouTube finde. Mhm. Und zu denen kann ich dir gar nichts sagen. Da musst du jetzt mich aufklären, weil der hat mich noch nicht so richtig angemacht. Aber kann man nicht großartig was aufklären. So, er ist der Mann eigentlich in den letzten Monaten gewesen bei FCW und der hat im Ring, ist er ein guter, ist er ein sehr guter, wie ich finde, und der hat auch irgendwie ein Stück weit Ausstrahlung. So Mic-Work, das ist alles noch so ein bisschen knuddelig so. Das ist alles noch nicht so, das nehme ich noch nicht alles so ernst. Aber er ist ein Mann für NXT. Also du würdest Bo zu NXT schicken? Ja. Okay, dann schreibe ich mir den da auf. Bo Rotunda, so heißt der gute Mann. Muss ich mal gucken, an dem muss ich mich erst dran noch dran gewöhnen. So, Brad Maddox, kennst du? Brad Maddox? Oh, das sagt mir jetzt nichts. Kennst du den? Ich kenne ihn nicht, nee. Nö, lass mal auch weg. Der nächste wäre bei mir nämlich Conor O'Brien, den wir wieder definitiv kennen. Von NXT. Ich persönlich halte jetzt nicht so viel von dem. Also, den würde ich jetzt nicht hochziehen, ist meine Meinung. Wie fandst du den bei NXT mit seinem Rattengimmick da? Ich würde den nicht mal zu NXT schicken. Nee, würde ich auch nicht. Aber wie fandst du ihn bei NXT? Scheiße, es war ja Nunzio in Anders. Echt, fandst du? Den fand ich wirklich fürchterlich und fand es auch richtig schade, dass er Alberto Del Rio als sein wie hieß denn das damals, Pro? Als sein Rookie hatte, ja. Als sein Pro an seiner Seite hatte. Also, nee. Der funktioniert bei mir nicht. Ganz also anders. Der Rio hat ihn als Rookie. So, ganz, so sieht's aus. Sag ich sofort, Main Roster, Dean Ambrose. Du wirst es nicht mehr hören, aber für mich persönlich, der kann nicht zu NXT. Der muss sofort ins Main Roster und am liebsten gleich gegen CM Punk von mir aus. Aber auf jeden Fall nicht. Das ist so ein Mann, NXT. Der muss gleich einschlagen wie eine. Ne? Kann er halt auch. Durch the first sein, fist is the deepest, sage ich nur. Er kann halt durch sein ganzes Heel-Gimmick, das er wirklich gut verkörpern kann, kann er wirklich eine richtig große Nummer werden. Ist natürlich dann nochmal eine Frage, richtig groß wirst du ja im Endeffekt dann erst durch einen Turn wieder. Also sind wir uns, glaube ich, einig. Du musst ja, aber Dean Ambrose sein. Ist für mich so ein Typ, der muss gar nicht großartig turnen, um beiderseits beliebt zu sein. Er ist für mich so ein Stone Cold Tweener. Ja, da habe ich ja immer so die Meinung, dass Stone Cold gar nicht so sehr Tweener war, wie viele immer behaupten. Also, weißt du, wie ich meine? Also Stone Cold hat ja schon sich agiert. Er hat ja schon sich auf eine Seite geschlagen. Im Endeffekt, indem er halt gegen Vince McMahon war. Und es war halt Vince McMahon. Ja, aber du war weißt, halt was ich meine so. Der Major Heel der Company. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Er ist halt eine coole Sau so. Genau, das ist so ein CM Punk-Typ. Ja. Ja. Nur vielleicht noch ein bisschen arschlochmäßiger. Der Drecksbart von Punk regt mich vielleicht auf. Ja, der stört ein bisschen. Den könnt ihr sich mal abschnippeln. Übrigens, Leute, habe ich heute gelernt, CM Punk, falls ihr den mal trefft, niemals ansprechen und auch niemals berühren. Das hasst er. Hat er heute im Podcast erzählt. Das Ansprechen hasst ja, er auch? Er hasst auch Ansprechen. Und er hat gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten, lasst euch was Cooles einfallen. Oh, wie lame ist denn das? Es soll sogar Leute gegeben haben, die haben ihm seine Ohrstöppel rausgenommen und da hat er Musik gehört und dann sind die einfach gekommen und haben ihm seine Ohrstöppel rausgenommen. Ja gut, das geht nicht. Da würde ich gleich ein GTS verpassen. Ja, also CM Punk sei sehr genervt von diesen ständigen dummen Anlabern, vor allen Dingen, wenn man ihn so fragt, ja, bist du CM Punk oder sowas? Das kann er überhaupt nicht ab. Hat er im Podcast erzählt. Könnt ihr mal nachhören. Cody Cabana, Art of Wrestling. Hätte ich jetzt aber gar nicht gesagt. So, in Art of Wrestling hat er das erzählt? Ja. Muss ich mal anhören, es ist sehr interessant. Also, ich bin ein bisschen hinterher mit ein paar Folgen, aber nee, das hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Ich meine, wenn da wer ankommt, Alter, der die Stöpsel rauszieht, das ist ja wohl richtig kacke. Ist noch aber voll, weißt du, wenn der sagt, hey, hier, CM Punk, ne, bist du doch. Ist noch dass voll, er da jetzt dünnhäutig reagiert, hätte ich gar nicht gedacht. Ist eine Folge von 2010, also das ist eine alte Folge. Okay, dann kann ich, ja. Musst du mal nachhören. Eli Cottonwood können wir auch noch von NXT, aber ja. Punk ist ja immer der Notnagel, ne, beim Art of Wrestling Cast. Wer? Was? Punk ist immer der Notnagel bei Art of Wrestling. Ich dachte, er war nur einmal dabei gewesen. Ja, wieso? Ja, ab und zu läuft er immer noch so durch die Kammer, durch die Mikrofonkammer. Echt? Die wohnen noch zusammen da. Habe ich nicht mitbekommen, weil ich bin Art of Wrestling, habe ich die neuen Folgen gehört und ein paar alte, aber noch nicht so regelmäßig. Mir fehlt da noch ein bisschen so der Platz. Aber so als Daniel Bryan da war, da hat auch mal CM Punk irgendwie was reingerufen, ihr braucht da noch eine Cola oder eine Pepsi. Aber so eine eigene Sendung hat er nur eine, wenn ich richtig informiert bin. Punk. Ja, also er hatte nur einen Auftritt als eigenes... Als Gast, das mag sein, genau. Das weiß ich nicht. Das jetzt läuft ja echt ein bisschen aus dem Ruder. Dabei interessiert eigentlich keine Sau grad, der Scheiß. Eli Cottonwood, verdammte Kiste größte auf Punk hinten. Backen, Alter. Also sind wir uns auch einig. Husky Harris, für mich, was hast du mit Bo gemacht? War das The Army Tank with a Ferrari Engine? Irgendwie so, das war natürlich ein bisschen kacke. Ich fand den ja großartig, ne, als er noch ein bisschen beleibter war. Würdest du ihn zusammen mit seinem Bruder auf die Leute loslassen oder würdest du dann... Oder würdest du die beiden ein bisschen trennen so? Also was ich so höre, soll ja Husky ins Main-Roster kommen jetzt. Der Witz wäre natürlich tatsächlich, wenn du sie als Brüder verkaufst, der eine heißt Husky Harris und der andere Bo Rotunda. Rotundo. Wäre ein bisschen kacke. So, hier sind die Zwillinge. Soll ins Main-Roster kommen? Ich finde, der gehört auch hin. Ich finde den großartig. Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen. Er hatte ja mal eine Zeit lang eine Maske. Ja, genau. Und so, ich finde den super. Prediger-Image? Ich finde den großartig. Hat mehr noch, kann ich nicht sagen. Main-Roster. Hat er noch seinen Prediger-Dingsbums da jetzt? Will alle Leute bekehren? Ja. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen, wie das so ankommt. Hast du es mal angeguckt? Ich habe das mir mal angeguckt, ja. Und wie kommt es bekehrt rüber? Ja, Leute. Wie kommt es so an? Also ist es Darth Vader-mäßig. Ja gut, bei FCW kommt da generell nichts an. Okay. Ja, also... meinst du Reactions-mäßig? Ja, okay. Oder was meinst du jetzt? Ja, klar. So, geht. Wie kommt es bei dir an? Geht. Okay, jetzt hörst du auf zu trinken. Evan, du hast auch schon völlig nicht so deinen Speed verloren gerade. Also, du hörst jetzt sofort auf zum Trinken. Wo ist denn dein Swag? Was habe ich verloren? Dein Swag hast du verloren, Alter. Dreh mal deinen Swag auf. Mein Swag? Ja. Dann muss ich mir noch einen Relentless holen. Chris Hero, also Cassius Ohno oder Oh No, wie ich ja gelernt habe. Für mich persönlich Main Roster, Tag Team Division, gerne mit Claudio Castagnoli, absolut. Aber ich finde, man kann Claudio jetzt ruhig mal alleine laufen lassen. Aber Cassius Ohno, ich weiß nicht warum, aber ich sehe den immer an der Seite von CM Punk. Liegt vielleicht daran, dass sie in den Indies viel zusammen gemacht haben. Aber ich will ihn im Main Roster sehen, tatsächlich. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, ich möchte ihn auch im Main-Roster sehen. Am liebsten aber jetzt an der Seite von Castagnoli. Also dann auf jeden Fall Main-Roster, SmackDown zum Beispiel, Tag Team Division. Absolut, ja. Ich als Singles-Wrestler, es gab mal ein Match, ein relativ aktuelles Match, Ohno versus Castagnoli gegen noch irgendwen. Das war super geil. Das war so ein bei FCW. Ja, das war aber nicht bei FCW und FCW Arena. Das war irgendwie noch eine Hausshow von denen. Ach so, okay. Das war großartig. Aber das scheinen sie ja angeblich an ACTA gelegt zu haben, dass man die beiden als Tag Team bringt. Angeblich. Müssen wir mal abwarten. Ja, die beiden haben eine mega Chemie miteinander. Alter, warum macht ihr denn das? Warum macht ihr das kaputt? Ja gut, ich habe mal gelesen, dass auch Claudio nicht so Bock hat, ständig dieses Tag Team da zu bilden, sondern sich ruhig dann auch mal ein bisschen als Single-Wrestler weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man das im Internet liest. Weil er ganz genau weiß, dass Ohno ihn bremst. Ist die Frage. In der WWE hat er mit seinem Body einfach die größeren Chancen. Die ja, aber wer ist der Bessere? Das ist schwierig, finde ich. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Aber bei dem Main-Roster kann man schon mit leben. Vielleicht sogar eine Fehde gegeneinander, wäre natürlich auch eine Idee. Würden aber heutzutage nicht viele raffen, würde also auch nicht zünden. Ja, vielleicht. Weißt du, ja, du kannst gerne eine Story zwischen den beiden aufbauen, auch plausibel machen, aber ey, wir wollen sehen Castagnoli gegen Hero gegeneinander, Alter, wie cool bei der WWE, wie geil ist das? Und das ist ja wie Daniel Bryan gegen CM Punk. Ja, du kannst das rafft aber heutzutage doch keiner mehr. Aber ey, jetzt wissen nur noch, wer John Cena ist und dass er gelbe, grüne und rote T-Shirts trägt. Aber da haben sie ja auch auf die Vergangenheit hingewiesen, zwischen Punk und Daniel Bryan. Kann man ja auch machen bei Ohno und Hero. Du bist doch auch kein Fan in der Arena. Boah, ich weiß nicht, weil du ja die zwei Kinder gesehen hast, die da gemacht haben. Ja. Lass dich davon mal nicht so sehr leiten. Ich glaube, dass dieses Match schon bei vielen so ankommt, wie es ankommen soll. Also, ich glaube, das wissen viele, dass die beiden History haben, dass die beiden aktuell vielleicht mit den besten Wrestler sind. Wenn es so ankommt, wie es ankommen soll, ja, dann würden auch die Ratings hochgehen. Ja, aber das dauert. So das Ratings, das dauert. Ja, naja, guck mal, Chris. Sie werden immer weniger, Alter. Ja, die kämpfen jetzt um die Dreier-Marke vorne. Sag mal, das ist ein Skandal. Ja, pass auf, Chris. Ratings dauert lange, bis sie mal fallen. Und genauso lange dauert es auch, bis sie wieder steigen. Okay. Also ich kann jetzt einfach ein Rating, ein 3.0-Rating, was ich jetzt im Endeffekt seit Monaten habe, mit Sicherheit nicht von heute auf morgen mit so einer Fehde zwischen Daniel Bryan und CM Punk wieder zum Explodieren bringen. Aber die Botschaft ist ja, hier kommt auch gutes Wrestling. Ich kann mir ja auch gutes Wrestling angucken. Und es wird nicht so gemacht, wie es vielleicht lange dann war, dass gute Wrestler einfach verjobbt werden oder irgendwelche Midcard-Fäden bekommen, sondern diese Wrestler stehen bei uns mittlerweile halt auch nicht im Main-Event, aber immerhin um den WWE-Titel. Ja, das ist ja schon, früher war das das Main Event. Sind wir doch mal ehrlich, also vor 3 Jahren, wie es schon CM Punk da gesagt hat oder beantwortet hat, als vor 10 Jahren, wenn vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, was Vince McMahon davon hält, dass CM Punk und Daniel Bryan oder nimm irgendeinen anderen Namen, der auf diesem Indie-Level gewirkt hat, wie die beiden, ein Titelmatch bekommt bei irgendeinem Pay-Per-View, sei es B-Pay-Per-View oder sonst irgendwas, das wäre nicht denkbar gewesen. Also es ist, ist ein Zeichen. Und ich glaube, das merken viele. Natürlich reicht das nicht, um so ein Pay-Per-View, um so einen Schwachsinn mit John Laurinaitis und John Cena außer Kraft zu setzen. Aber sind wir mal ehrlich. Das heißt Zeichen, mein Freund. Was heißt Zeichen? Ja, pass mal auf. Wir bewegen uns auch in anderen Zeiten. So, ja. Du hast jetzt keine Muscle-Monster mehr. Du hast sie nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Du hast sie schon. Die sind gezwungen. Sie sind doch gezwungen. Die hast du schon. Aber sie bringen so halt wen denn? Hat man früher groß Wert gelegt, wie die Wrestling-Moves von solchen Viechern waren? Nee. Die wurden halt gebracht und haben Leute weggesquasht und fertig. Und das, da sind sie schon ein bisschen von weg. Ein bisschen, klar, Rayback ist jetzt eine andere Nummer, aber ich finde, das ist nicht mehr so eindeutig, wie es früher war. Also die fahren jetzt ihre Saubermann-Masche, ja, alle sind healthy, ja, keine Drogen mehr, keine Gewalt, sage ich jetzt mal, kein Blut mehr, kein Mobbing mehr, alles ist supi. Ach Gott, ey, da sind sie. Also ich gegen dieses keine Gewalt ist natürlich schwierig. Ist im Wrestling schwer, ich weiß, ich meine, das ist auch wegen Blut. Ich weiß, was du meinst. Aber ich finde das schon, ist schon ein kleines Zeichen, was sie da setzen, dass ein CM Punk gegen Daniel Bryan um den Titel antreten darf. Kommt bei mir jedenfalls so an. Und ich bin froh, dass es das gibt, weil stell dir mal vor, wir würden jetzt noch Daniel Bryan, keine Ahnung, nochmal gegen Sheamus sehen, sag ich mal, und CM Punk, was weiß ich, gegen Lord Tenzer. Das haben sie wohl auch selbst geblickt anscheinend. Naja, aber stell dir mal vor, Punk hätte das Match gegen Tenzer jetzt gehabt. Und dann hast du noch John Laurinaitis gegen John Cena. Also dann lieber so. Absolut richtig, ja. Also der nächste ist Leo Krüger, der schon bei den Hausshows mit dabei war. Habe ich noch gar nichts gesehen von dem. Weiß nicht, du kennst ihn wahrscheinlich ein bisschen. Nee. Auch nicht. Also ja, Leo Krüger, das ist doch so ein langhaariger Luschi, der war doch auch lange Champion. Ich weiß nur halt, dass er bei den Hausshows dabei war und da ein paar Matches bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Und auf jeden Fall ein Heel war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wenn du darüber nichts weißt und ich, dann lassen wir den einfach außen vor. Ja. Percy Hammer. Richie Steamboat. Da heißt es auch schon seit Monaten, jetzt ist aber soweit, jetzt kommt er in Main Roster. Der war ja auch schon zweimal entlassen wieder, ne? Was war der Grund? Ich denke, er hat keinen Bock. Ach so, echt? War das der Grund? Er soll sich, ja, Backstage sehr scheiße verhalten. Das ist natürlich schwierig mit so einem Papa im Hintergrund. Das ist natürlich der Sohn von Ricky Steamboat, kennt ihr natürlich. Das ist der Mann, der auch mal Wrestler war. The Dragon. The Dragon. Einer der absolut geilsten aller Zeiten, wie ich finde. Ja, also das muss man an der Stelle sagen. Und Richie soll ja angeblich auch eine ziemlich große Nummer sein. Ich persönlich... Obwohl er kein großer Typ ist, deswegen wird das schon mal nichts. Was würdest du ihm zutrauen? Meinst du, es ist ein Typ für einen Main-Roster? Meinst du, es ist eher ein Typ für Superstars NXT Cruiserweight? Oder würdest du den gar nicht so auf der Liste haben? Das ist schwer. Fürs Cruiserweight ist er, glaube ich, zu massiv. Dann doch ein bisschen zu... Ah, nee. Ich würde ihn zu SmackDown schicken, denke ich mal. Also ein Main-Roster? Ja. Dann schreibe ich dir den dahin. Der Richie geht also zu SmackDown. Und so langsam aber sicher kommen wir tatsächlich zum Ende, Hiase. Für deine, Hirsemann, deine Frage haben wir gleich beantwortet. Ja, dann kommen nur noch 7. Natürlich Seth Rollins, über den müssen wir sprechen. Hey, was mit Xavier Woods? Der kommt doch erst danach, rum. Entschuldigung. Ja, weißt du, mit S und X. Seth Rollins. Wundere ich mich tatsächlich, dass der bis jetzt immer noch nicht aufgetaucht ist. Weder bei NXT, weder in den Main Roster. Ich habe echt gedacht, der ist jetzt 3-4 Monate bei FCW und dann sehen wir den im Fernsehen bei der WWE. Ja. Also, was ist das Problem bei ihm? Ich weiß es nicht. Aber der Typ ist ja von der Statur und vom Look and Feel, sage ich jetzt mal, wie CM Punk, ne? 1-1. Ja, ich finde ihn großartig eigentlich, Tyler Black. Ich finde ihn super, ja. Also ist für mich persönlich absolut einer für Main Roster. Ich verstehe das auch nicht, dass sie seht, dass es muss aber ja irgendeinen Grund haben. Die Frage ist halt ähnlich auch so ein Hype mache ich ja selbst um den wie um Dean Ambrose. Der kann auch von mir aus gleich ins Main Event. Stell dir mal die beiden zusammen vor, du, wenn die da auftauchen zusammen, das hat doch schon einen Impact. Dann noch Tag Team, ne? Nee, stellen noch Dinge an ihrer Seite. Husky Harris ist ja auch so ein wuchernder Typ. Dann hast du da Husky Harris, Dean Ambrose und Seth Rollins. die den Laden auseinandernehmen. Herrlich. Das wäre ja super geil. Wird nicht passieren, Leute. Also keine Freude. Jetzt kommen wir zu Xavier Woods, den du noch auf der Liste hast. Was hältst du von dem? Ich liebe ihn. Der alte Consequences Creed von TNA, der da auch in der X-Division richtig gute Matches hingelegt hat. Großartiger Wrestler. Würde ihn, weil er bei SmackDown oder Raw untergehen würde, ähnlich wie Evan Bourne, dann in die Cruiserweight Division schicken und da richtig mal Party machen lassen. Ich, großartiger Wrestler, ich liebe den Jungen und. Ich hab da mal eine Frage an dich. Kannst du es dir vorstellen, dass die WWE solche Typen wegkauft, ähnlich wie es der FC Bayern oder wie es dem FC Bayern oft unterstellt wird, dass sie solche Typen wegkaufen von TNA, damit, weil sie halt wissen. Also er wurde, also Ricky? Ja. Es werden ja keine Leute von TNA weggekauft. Nein, aber es ist halt so, der Vertrag läuft aus und du hast dann die Wahl im Endeffekt, wenn du in einer der großen Shows sein willst, zwischen TNA und WWE. Und ich glaube nicht, dass der gute Consequences Creed sagt, naja, ich gehe mal zu FCW. Ich glaube nicht, dass das sein Beweggrund war. Also ich denke mal schon, dass er zur WWE gegangen ist, weil er davon ausging, relativ schnell da vielleicht dann sein... Weißt du? Ja, ja. Also er ist ja nicht direkt von TNA zur WWE gegangen, sondern er war dann noch bei New Japan oder so. War irgendwo in Japan, New Japan oder war woanders, ich weiß gar nicht, aber irgendwo da war er noch und dann ist er erst zur WWE gegangen. Aber trotzdem glaube ich, dass er für sich mit mehr Erfolg bei der WWE gerechnet hat. Chris, wenn du schon einstehst, was sollen denn unsere Hörer sagen? Mit Sicherheit, aber ja, ins Main Roster, wie gesagt, würde ich ihn nicht schicken. Aber deine Frage jetzt, ob sie jetzt Leute, dass sie Free Agents oder so vom Markt kaufen, weil sie andere Brands oder andere Ligen nicht stärken wollen oder dadurch schwächen wollen, das sehe ich, glaube ich, nicht so. Denn dafür ist die Marktlage gar nicht gegeben. Würde es noch eine dritte Promotion geben, größer jetzt als ROH, meine ich. Ja, ROH hat natürlich einen anderen Herangehensweise, also das ist, das kann. Dann ja kann ich mir das gut vorstellen, aber ey, er wurde von TNA entlassen, ja, und ich sehe das nicht so, dass sie da jetzt Leute wegkaufen. Okay. Sie sollten es aber meiner Meinung nach machen. Beim einen oder anderen hätte ich mich auch sehr gefreut. Leute wegkaufen. Andererseits würde man sich dann auch selbst mit ins Fleisch schneiden, denn sie würden einem wirklich krankenden Betrieb, sage ich jetzt mal, wie TNA, Kohle in den Arsch stecken, ne? Ja, TNA macht in letzter Zeit vieles richtig. Ja, aber glaube ich auch nicht jetzt großartig Kohle. Immer abwarten. Aber sie machen momentan vieles richtig. Ja, lass mal, ich möchte nicht zu euphorisch sein, aber momentan ist TNA persönlich das Produkt, was ich bevorzuge. Das Produkt deiner Wahl. Absolut. Hirsemann, du hast uns gefragt, welche Leute sollte die WWE von NXT zu Superstars in den Hauptshows bringen? Welche Wrestler sollen dafür in die Superstars und NXT-Shows gehen? Und welche Leute sollte man einfach nur... Ach so, ja, wollte wissen, wen wir als Jobber lassen sollen. Na, wir haben es ein bisschen falsch verstanden und haben gesagt, wir entlassen folgende. Mason Ryan, Michael McGillicuddy, The Miz, Tyler Rex, Darren Young, Ezekiel Jackson, Heath Slater, Jinder Mahal, Rayback, The Great Khali, Titus O'Neil und Yoshitatsu. Den lassen wir. The Miz in Klammern, ne? Was? The Miz in Klammern, ja, den holen wir dann wieder nach einem halben Jahr, ganz klar. Aber ich denke mal, dass ihr die letzten zwei Stunden ja gehört habt. Und wir schicken zu NXT Alex Riley, Kurt Hawkins, Evan Bourne, JTG, Drew McIntyre, Teddy Biasi, Trent Beretta, Byron Saxton, Bo Rotondo und Xavier Woods. Und in Main Roster kommen direkt Leute von NXT und FCW standen da zur Wahl. Percy Watson, Big E, Dean Ambrose, Husky Harris, Cassius Ohno, Richie Steamboat und Seth Rollins. Mein lieber Hiase, lieber Hirsemann, das war deine Frage. Hiermit beantwortet. Ey, jetzt komm nicht, die war nicht ausführlich, Digga. Das würde ich auch mal sagen. Hirsemann, Alter, du machst uns fertig. Hat er geschrieben, oder was? Hat er geschrieben, dass er nicht ausführlich beantwortet war? Nee, hat er nicht. Nein, ach so, ich dachte schon. Okay, also die wurde ausführlich beantwortet. Chris, nach 2,5 Stunden haben wir eine Frage geschafft. Komisch, dass wir die Fragen immer nie schaffen bei unserer eigentlichen Show. Ich würde mal fast sagen, wir machen noch eine aktuelle Frage und dann noch eine von Matze. Und zwar, der Nana hat heute gefragt. Also seine erste Frage ist, wann macht ihr die Q&A-Session? Nana, da ist die Antwort heute. Einfach einsetzen. Und der Rest war Frage. Wie findet ihr es, dass man Chris Jericho wegen so einer Lappalie suspendiert? Ist das nicht total affig? Das ist ganz einfach eine politische Frage. Du, Chris, jetzt lässt du mich mal bitte die Frage erstmal ausführlich hier vorlesen. Er hat sich so viel Mühe gegeben und hat uns Sachen noch dazu geschrieben. Ja? Also, Frage. von Nana. Geschrieben, nee. Wie findet ihr es, dass man Chris Jericho wegen so einer Lappalie suspendiert? Ist das nicht total affig? Jericho und Orton hätten bestimmt ein geiles Match gegeben. Ich finde es auch total krank, dass die ihn verhaften wollten. Wie sagte René Weller so schön? Ist doch alles nur Show. Ansonsten schön, dass ihr wieder zurück seid. Mega erste Show, richtig gut. Schöne Idee, das mit TNA und ROH. Bin schon auf Dienstag gespannt und die Review vom Chris. Das ist schon süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wollte ich hier auch unterbringen, mein lieber Chris. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich fertig gerade von der Birne her. Aber in Brasilien ist es jetzt anscheinend oder ist es generell so, dass wenn du die Flagge nimmst von Brasilien und da drauf trittst, ist das eine Straftat. Aus. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr weiter drüber reden, ja. Das ist eine Straftat, das ist gegen das Gesetz und ob du es weißt oder nicht, das ist ja scheißegal, ne? Dummheit schützt vor Strafe nicht, wie man weiß. Auch wenn das schon in 100.000 Jahren Wrestling 5 Milliarden Mal gemacht wurde, dass in irgendeinem Land eine Fahne genommen wurde und draufgetreten, um Heat zu ziehen. Scheißegal, in Brasilien ist es eine Straftat und da muss die WWE auch reagieren, muss ein Zeichen setzen in Richtung brasilianischen Markt und das haben sie gemacht. Wir haben ihn suspendiert. Er ist nochmal von der Verhaftung davongekommen, indem er sich entschuldigt hat. Sie haben ihn ja gefragt, hier, entschuldige dich hier oder du kommst direkt mit. Ricky, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Es ist eine Straftat und, tja, mein Gott, er wusste es halt nicht und ist ja nochmal glimpflich, möchte ich sagen. Er ist nochmal glimpflich davongekommen. Gab ja auch den JBL-Vorfall damals in Deutschland, als er diesen Stechschritt hat er gemacht, diesen Hitler, diesen Nazi-Marsch. Ach so. So. Und da hat er ja auch gesagt, das wurde schon so oft gemacht, dass es im Endeffekt gar keine Sau mehr interessiert hat. Und ja, also das, was du gesagt hast, gebe ich dir absolut recht. Ist halt leider mal das Gesetz, ja. So ist es halt einfach. Ey, also er wusste es halt. Ich finde die Aktion an sich jetzt auch, ich persönlich würde mich nicht angegriffen fühlen, aber es ist halt mal das Gesetz. Und ich würde mal behaupten, also so heißt es ja angeblich auch bei den Berichten aus der Halle, dass die Leute ihm das gar nicht so sehr übel genommen haben, also die normalen Zuschauer, sondern dann halt einfach irgendwelche Sesselfotzer sich da haben beleidigt. Ja. Aber es ist egal, es ist halt letzten Endes das Gesetz. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn da steht, du darfst nicht kiffen, verdammt nochmal, dann darfst du halt nicht kiffen. Und dass die WWE ihn jetzt noch nachträglich 30 Tage suspendiert, ey, es ist logisch. Freunde, es ist Politik und das Unternehmen muss ja zeigen, okay, es war ein Fehler, denn es ist einer unserer Mitarbeiter, ja, er arbeitet in unserem Namen und wir müssen ja zeigen, dass das scheiße war, wir suspendieren ihn 30 Tage. Und gut ist, es war ein Verstoß gegen das Gesetz, so, mein Gott, es ist zwar, man kann man sehen, wie man will, ein doofes Gesetz, ja, ich möchte im Prinzip auch nicht, dass jemand auf meine Fahne tritt, ja, ist ja ganz klar, aber, ach, mir war sie mein Gott, es ich war jetzt, es war eine Show, ja, es war dumm gelaufen, mein Gott. Der Hirsemann hat übrigens tatsächlich was geschrieben, nämlich auf Twitter hat er uns angetwittert, co.personality ist da der Twitter-Name, nee, Quatsch, gar nicht Punkt, nur co.personality, @co.personality, und so hat er geschrieben, Moment mal, jetzt habe ich hier weg, da ist es schon, hat er geschrieben, danke für die ausführliche Beantwortung meiner Frage. Cult of Personality ist die Ausführlichkeit. Also, gerne geschehen, Hirsemann. Aber ich gebe dir, wie gesagt, recht. Das mit der Fahne, wie gesagt, ich bin nicht so nationalmäßig drauf. Das wäre mir wirklich völlig scheißegal, wenn jemand sich mit meiner Fahne bei einer Wrestling-Show... Ja, weißt du? Deswegen, ich verstehe auch, dass der Nana sagt, mein Gott, ist doch alles nur Show, wie kann man da so ein dickes Ding draus machen? Und letzten Endes ist es halt Cheap Heat, den du da versuchst zu ziehen. Und ich tue mich schwer mit 30 Tage Suspendierung. Man muss. Es ist ein Zeichen der Company. Ja, sie müssen, aber... Es passt ja auch ganz gut, der wollte ja eh erstmal, ne? Das habe ich mir als nächstes gedacht. Dann habe ich mir so gedacht, okay, aber das macht ja wiederum gar keinen Sinn, denn seine Zeit, wenn er eine Auszeit braucht, ist ja eher im August, September. Mhm. Also würde es jetzt gar keinen Sinn machen, weil jetzt sei es ja wohl nur, glaube ich, ein oder zwei Dates. Mhm. Würde, also weißt du, wie ich meine? Also sonst hätte ich gesagt, klar, super, passt ja, aber dann hätten sie schon 60 Tage machen müssen. Ich gehe davon aus, dass in der WWE halt einfach für ein geringfügiges Vergehen in dieser Art die niedrigste Strafe 30 Tage sind, weil ich gehe davon aus, dass die WWE sonst wahrscheinlich gesagt hätte, wir machen 2 Wochen oder, weißt du, wie ich meine? Aber oder eine Geldstrafe. Ja, aber ich denke, nach 30 Tage kommt nicht irgendwas wie 10 Tage, sondern danach kommt die Geldstrafe und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, eine Geldstrafe ist nicht aussagekräftig genug, wir geben ihm die 30 Tage, er ist auch momentan nicht mehr in der Championship-Fehde verstrickt, Vermutlich war es so. Aber ja, schade um die Fehde jetzt mit Randy Orton, habe ich mich wirklich mega drauf gefreut, habe ich ja mit dir auch schon besprochen, ne? Und das schade, aber um es abschließend zu sagen, es war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und ihr seht, wir können auch Fragen schnell beantworten. Dummheit also schützt vor nicht. Chris, wie fit bist du noch? Wir haben noch eine Off-Topic-Frage, mit der wir eigentlich dann schließen wollen nachher. Oder jetzt. Oder möchtest du noch ein bisschen? Ich bin wirklich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dann hat's auch keinen Sinn. Ich bin schon wieder seit halb fünf wach. Dann machen wir gleich die Frage, die uns der Matze gestellt hat. Und an euch geht natürlich der Aufruf. Auch wenn wir heute in Hirsemanns Frage wirklich in 2,5 Stunden erst beantwortet haben. Aber wir nehmen uns Zeit, wenn es eine Frage ist, wie halt eben jetzt der Hirsemann hatte, dann finde ich auch, dann hat er das Recht, dass wir den kompletten Roster durchgehen. Und wir könnten uns ja zum Beispiel mal fragen, eure Fragen, wen wenn sie denn ihr, einigermaßen zeitlos sind, die behalten wir ja auch. Ne? Wir haben so einen großen Hello Kitty-Ordner, ne? Wir haben alles hier. Und da heften wir die ab. Und die kommen auch nicht weg. Nee, und vielleicht machen wir ja schon nächste Woche wieder eine Sendung. Das kommt halt immer drauf an, wie es zeitlich passt und wie wir Bock haben. Aber es wird definitiv weitere Q&A-Sessions geben. Und für die seid ihr aufgerufen. cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Schickt da eure Fragen hin. Wir beantworten auch nicht nur Wrestling-Fragen. Ihr könnt über alles uns Fragen stellen. Wir wissen grundsätzlich alles. Chris, stell mir mal irgendeine Frage. Aber Ricky, ich habe ein neues Medium für mich entdeckt. Ihr könnt auch ruhig Audioboost schicken. Ja, zum Chris. Zu mir, ja. Weiß nicht, wie das geht. Wie geht das? Er macht... wie geht das? Ja, wie geht die machen das? Einen Audioboo-Aufruf. Die quatschen eine 3-Minuten-Message und hauen das in Audioboo. Und ich sehe das dann. So, macht ihr das. Ihr könnt mich da genauso followen wie bei Twitter, Chris Enigma. Wie bei Twitter könnt ihr mich bei Audioboo followen und dann schickt mir einfach ein paar Audioboo-Fragen. Aber ihr schickt die gute alte Brieftaube. Oder die. Flaschenpost geht auch. Cult of Personality podcast@gmail.com oder bei Audioboo dem Chris eine Nachricht rüberkommen lassen oder bei Facebook könnt ihr uns eine Frage stellen oder in den Kommentaren oder bei Twitter oder beim Cyborg. Überall Fragen rein. Wenn wir wieder, jetzt ist mir der Stift aus der Hand gefallen. Das ist Wahnsinn. Wenn wir wieder so Mr. Excitement. Ja, echt. Also heute würde ich fast sagen, wenn wir 7, 8 Fragen zusammen haben, das reicht schon. Das mit den 10 ist ein bisschen, war der Mund ein bisschen vollgenommen. Also, aber wenn wir wieder so 7, 8 Fragen zusammen, haben wir ja schon, dann machen wir wieder eine Sendung. Und es macht natürlich für uns auch riesen Spaß, eure Fragen zu beantworten. Wie gesagt, schickt egal was für Fragen. Jetzt warte mal, Chris, du musst mir jetzt noch damit ich meine Kompetenz hier unter Beweis stellen kann, stell mir bitte irgendeine Frage, nur nicht zu leicht. Wer wird Europameister? Chris, das kann ich dir ganz genau sagen, wenn du mir die Sportart dazu noch nennst. Was willst du jetzt von mir, Ricky? Also, Europameister 2012. Wir müssen doch jetzt echt nicht nur noch die Zeit lass mich doch beantworten. Werden die Spanier? Ja, sage ich auch. Ja, also, haben wir das ja schon wieder geklärt. Jetzt aber die letzte Frage für heute, kam vom Matze, vom Voice vs. The Brain Matze. Und zwar, wer gewinnt den European Song Contest? Ist mir so schwanzegal. Nee, es ist aber eine Frage, die uns ein Hörer geschickt hat und die beantworten wir. Soll ich mal meine Freundin kurz fragen? Die guckt das gerade. Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss erst mal fragen, er wird wahrscheinlich nur das Land meinen, oder? Nicht den Typ oder das so. Das Land, ja, okay. Klar. Es wird ein slawisches Land sein. Dann frag du mal deine Freundin. Ich gehe mal kurz, ich frag mal, ja? Ja. Ich kann an der Stelle noch sagen, wenn ihr dem Chris followen wollt, wie gesagt, Chris Enigma und das zweite I, also nicht das von Chris, sondern das von Enigma, müsst ihr als 1 schreiben. Hallo? Ricky, du hast gerade den Eurovision Song Contest geguckt. Wer gewinnt? Welches Land? Gibt es da eigentlich schon aktuelle Wertungen? Gibt es da schon Wertungen? Nee. Es läuft noch. Wer gewinnt? Was sagst du? Ich sag hier erst, nachdem sie gesagt hat, dass wir noch live drauf sind. Ach so. Jetzt ist sie weg. Nee, sag doch mal bitte. Also ich kann natürlich mal kurz an der Stelle überbrücken. Letztes Jahr hat Aserbaidschan gewonnen. Ja. Davor wir Deutschland mit unserer Lena. Da davor war es Norwegen. 2008 Russland. Russland kann ich mich noch erinnern, das war eine heiße Biene. 2007 Serbien. 2006 Finnland. 2005 Griechenland. 2004 Ukraine. 2003 Türkei. 2002 Lettland. Du, das geht übrigens noch eine Weile. Sie sagt jetzt ins Mikrofon das Siegerland. Und zwar, sie kommt. Oh, jetzt. Haha. Na los. Sag jetzt ein Land, komm. Ich bin für die Omas aus Russland. Die Omas aus Russland machen. Omas aus Russland. Ich guck mir mal gerade hier Bilder an. Bilder an, aber das sind gerade andere Bilder, darum soll es gar nicht gehen. Bitte? Da machen Omas mit, du, das ist ja... Weil das ist ja schon wieder ein bisschen Beschiss auch. Ja. Ach so, heißt der, warte mal, Eurovision... Die haben gesungen für ihre Kirche, um da Kohle zu machen. Jetzt sind sie dabei. Solche Penner. Für Kirche, Alter. Eurovision. Spanien hat einen Sockenschuss. Ja. Aber mit Drogen. Mhm. Naja. Okay. So viel wolltest du gar nicht wissen, wa? War eine kurze Sendung, Ricky. Also, jetzt blüht sie richtig auf on air. Die Tür darfst du auch ruhig hinter dir so ein Stück weit auch versiegeln. Also ich bin, ich bleibe mir treu, ich bin für Spanien. Beim Fußball? Nee, auch bei der Eurovision Song Contest Geschichte bin ich auch für Spanien. Warum? Ohne das Lied gehört zu haben? Nur ich denk mal... dann schick mal ein Bild. Never change a winning team. Ich habe Spanien bei der WM getippt, bei der EM getippt und was lese ich da von meinem guten Freund Brian Alvarez gerade? Trouble's coming. Ich hoffe nicht, er meint, weil er ist in Las Vegas und berichtet da live von UFC 146. Wer ist coming? Trouble. Is trouble coming, hat er geschrieben. Ach. Und das klingt natürlich so ein bisschen, vielleicht nicht, dass hier irgendwie ein Fight noch abgesagt wird oder so ein Scheiß. Oh, oh. Naja, das werden wir verfolgen. Sei es drum. Wir werden in der nächsten Ausgabe am Dienstag wissen, wer den European Vision Song Contest Deluxe de la Chanson de la Musique gewonnen hat. Ja. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr hier dieses 3-Stunden-Brett runtergerattert habt. Mit der Beantwortung zweier Fragen. Und weißt du noch, als wir dann das Format überlegt haben, aber machen wir schnell, du, das machen wir nur 45 Minuten, komm. Und wenn es eine Stunde wird. Ja, aber gut, ich muss dazu sagen, wirklich diese Frage vom Hirsemann, die ist wirklich, die kannst du nicht einfach so mal kurz runter und... Trifft den Zeitgeist, meinst du? Ja, da kannst du ruhig mal drüber reden, über den Roster, über den aktuellen. Das hat ja auch ein bisschen einen Mehrwert. Und die anderen Fragen sind dann genauer. Und wenn du noch ein bisschen Power hättest, würde ich die jetzt auch mit dir noch machen. Aber da du ja so eine Pfeife bist und ins Bett gehst jetzt, sei es drum. Wir hören uns übrigens schon morgen wieder, für alle, die es nicht abwarten können, morgen 20 Uhr ist Dennis zu Gast. Den kennt ihr von Reds.de, das sind die, die sich Reds.de nennen. Und da geht's um Over the Limit. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir das Thema schnell durchbekommen. Ich finde, da ist nicht so viel zu holen, aber wir versuchen es, ich und der Dennis. Over the Limit. Und am Dienstag gibt's natürlich wieder Talk of Personality mit Chris und Icke. In dem Fall nennt sich derjenige Ricky. Ich hoffe, euch hat hier Spaß gemacht, die Q&A-Session Nummer 1. Ja, ich hoffe auch. Ich bezweifle es zwar, aber also ich hatte Bock. Ich mir jetzt auch Spaß gemacht. Ja, also das hat mir, dieses Roster-Overviewing hat mir auch gut gefallen. Und wie gesagt, die anderen Fragen, die ihr uns jetzt schickt, wir werden nicht jede Frage mit 2,5 Stunden Länge beantworten. Sei es drum. Es soll jetzt reichen. Chris? Ricky? Ein schönes Wochenende? Schönes Pfingsten? Ja, ich muss Montag arbeiten. Oh, du arme Sau. Aber morgen klingelst du nochmal durch. Da freue ich mich schon drauf. Ihr könnt morgen übrigens nicht durchklingeln, dieser Service ist nur für Cult of Personality Mitarbeiter gedacht. Sei es drum. Ja, ist so. Ricky, komm, wir finden jetzt das Ende. Du, das ist immer wahnsinnig unangenehm, wenn man hinten so ein bisschen rum... weißt du, was man auch mal senden kann? Stille. Pass auf. Einfach nur mal Stille senden. Sei mal ruhig. Mut zur Lücke, Chris. Lass die Stille wirken auf dich. Das ist mal eine Minute Stille. Chris, das will ich jetzt mal sehen. Eine Minute Stille. Resettet sich die Minute, wenn ich was sage? Nein, Chris, bitte jetzt mal eine Minute Stille. Oh, nach 20 Sekunden geht bei mir automatisch iTunes an. Entschuldigung an der Stelle. Hat nicht gereicht, die Minute. Nach 20 Sekunden geht bei mir automatisch iTunes an. Habe ich so eingestellt. Weil es könnte ja auch mal sein, dass ich irgendwie umfalle. Und als ich damals noch die News-Sendung alleine gemacht habe, habe ich gedacht, dann soll wenigstens Musik laufen, wenn ich da gerade in meinem Herzinfarkt sterbe oder so. Ja. War schön. Das war ein schönes Ende. Und ich würde sagen, wir hören uns am Tag, der sich Dienstag nennt, wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, aber so hat jeder seine andere Ansicht. Ja, muss ja auch noch ein bisschen Raum für Spekulation bleiben. Bis dann. Tschüssi. ADGDL.